Ich habe mich frecherweise in eure Frequenz eingeschaltet, um eine Einladung auszusprechen. The end is in the beginning, and yet you go on. The initiation of a new aeon. I am the king of the world, baby. Yeah! It's like a window to another world. What is it? Cowabunga! Ein frohes neues Jahr. Hallo und willkommen zum Cowabunga Play Podcast. Mein Name ist Captain M. Und der Typ, den ihr nicht sehen könnt, aber dort hinten irgendwo hören, das ist der 16-Bit-Marlo. Juhu, ja, hallo Captain, hallo Internet. Ja, wir sind angekommen im Jahr 2017, aber das Jahr 2016, es klingt ja doch noch ein bisschen nach, muss man ganz klar sagen. Und das hat uns beide dazu bewogen, mal wieder einen wunderbaren, sehr ausführlichen Jahresrückblick für euch zu gestalten. Und der 16-Bit-Marlo, das wissen die wenigsten, ist der Herr der Statistik. Und er hat jede Menge coole, harte Fakten für euch zusammengetragen, die aus dem Jahre 2016 stammen. Bitteschön. Ja, gerne. Das Jahr 2016, ein schreckliches Jahr. Für viele Menschen das schrecklichste Jahr seit Aufzeichnung der Zeit, sozusagen. Traumatisch ohne Ende, Verluste, nicht zuletzt am Ende Prinzessin Leia von uns gegangen. Schrecklich, schrecklich. Aber es gab auch ein paar schöne Ereignisse. In erster Linie gab es jede Menge Jubiläen und davon sind erstaunlich viele runde Geburtstage auf das Jahr 2016 gefallen. Zum Beispiel, Lara Croft hat ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert, also die Tomb Raider-Serie, 20 Jahre geworden. Hat sich gut gehalten, die gute Lara. Ja, man konnte sogar fast meinen, sie wird von Jahr zu Jahr jünger. Ja, das stimmt, ein Verjüngungsprozess ist irgendwie in Gang gekommen. Auffällig, aber gut, sie besteht auch viele merkwürdige, teilweise obskure Abenteuer. Wer weiß, was sie da auf ihren Reisen so, ne, den jungen Brunnen entdeckt hat. Das könnte sein. Naja, hat sie auf jeden Fall. Naja, ähnlichen Revitalisierungsprozess erlebt ja auch gerade Blizzard mit ihrem Release des aktuellen Mega-Shooters Overwatch. Daneben haben sie auch noch im Jahr 2016 das 25-jährige Jubiläum gefeiert. Ja, auch ein fettes Jubiläum. War schon stattlich. Genauso alt wurde Sonic, 25 Jahre. Sonic-Spiele. Resident Evil, 20 Jahre. Pokémon, 20 Jahre. Also ihr seht, so rund vor einem Vierteljahrhundert setzte ein ganz großer Trend ein. Und das sind nur 4, 5 der Wegbereiter der Sachen, die wir heute noch abfeiern. Also Resident Evil 20 Jahre, da kommt man sich echt alt vor. 20 Jahre? Ja, das stimmt. Ja, und damals, das Spiel spielte ja in der fernen Zukunft des Jahres 1998. Ja. Ansonsten, was habe ich noch auf meinem schlauen Zettel hier stehen? Für mich persönlich ein trauriges Ereignis war, dass Game Trailers die Seite eingestellt worden ist. Die ist dann aufgegangen in ein wenig IGN und in ein wenig eigenen YouTube-Kanal. Aber halt die großen Zeiten der Seite sind vorbei. War ja am Ende auch wesentlich mehr als nur für Game-Trailer gesagt, sondern das war schon eine Seite mit vielen originellen, videospielbezogenen Eigenproduktionen und nicht zuletzt für mich immer wieder großartig die Retrospektiven, die sie gemacht haben, vor allem zu Final Fantasy. Ganz, ganz tolle Sachen. Die kann man jetzt aber inzwischen auch in der Komplettversion bei YouTube anschauen. Also wer mal Lust auf sowas hat, Retrospektiven, Metal Gear, Mario Kart, Zelda und vor allem halt Final Fantasy, kann da auch immer noch einen Blick riskieren. Ja, die Xbox 360 wurde im Jahr 2016, die Produktion wurde eingestellt. Das fand ich ein klein wenig überraschend, also eine relativ kurze, effektive Produktionsphase dieser Konsole. Die PlayStation 3 wird nach wie vor produziert. Aber gut, es wundert mich nicht wirklich. Warum sollte die Microsoft im jetzt schon verlorenen aktuellen Konsolenkrieg noch mehr Ressourcen in die alte Konsole verwenden, die vermutlich auch nicht so reißend noch Absatz findet, von daher. Naja, eine nachvollziehbare Sache. Ach so, und was man auch noch erwähnen sollte, ist, dass Supercell von Tencent aufgekauft worden ist. Supercell, Tencent? Warum erwähne ich das überhaupt? Ja, es geht darum, dass sie ein Produkt aufgekauft haben, was Tencent schlappe 8,6 Milliarden US-Dollar wert war. Und es geht darum, Supercell sind die Erfinder des kleinen, aber feinen Mobile-Spiels Clash of Clans. Und wie wir alle wissen, kann man damit durchaus ein wenig Rapansen machen. Das muss man sich mal vorstellen. 8 Milliarden. Ja, das ist schon ein Wort. Ja. Ja, das war es aber auch. Ja, du hast vergessen, dass die Lionhead-Studios geschlossen wurden. Achso, ich habe es nicht vergessen, ich habe es verdrängt, weil das ist auch eine traumatische Ereignis für mich. Ja, kein Faible mehr, nie wieder. Juhu! Der arme Peter Molyneux. Ja, dann kann er sich auf was anderes konzentrieren. Dann macht er ein neues Black and White oder so. Also. Ja, oder so ein Spiel, man irgendwie so ein Würfel, ne? So ein Geheimnis. Ach so, da gibt's doch schon einen Gewinner. Ja, ja, der hat das Geld aber nie gesehen oder okay. Den Preis oder was auch immer. Und da hat ja sogar teilweise Peter Molyneux komplett den Kontakt abgebrochen zu dieser Person, und damit nichts mehr zu tun haben. Wir wissen auch nicht, aber wir wissen nichts Genaues, ja. Wir können jetzt hier schmutzige Wäsche waschen, aber im Grunde genommen, ja. Vielleicht ist Peter vollkommen unschuldig. Wahrscheinlich sogar, ne? Höchstwahrscheinlich. Wer ohne Schuld ist, wäre wieder den ersten Stein. Also, ja. Ne? Von daher. Gehen wir mal ganz kurz die Hardware-Releases durch, die ja dann nicht ganz so spektakulär waren auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gab es da natürlich doch schon die eine oder andere Revolution. Also, Xbox One S ist erschienen. Ja, gut, die Slim-Version der Xbox. Ja. Für wen das interessant sein mag. PlayStation 4 Slim ist erschienen. Coole Sache. Finde ich eine gute Idee. Eine slimte Version einer Konsole rauszubringen. Gut gemacht, Sony. Darüber hinaus erschienen die PlayStation 4 Pro schon in diesem Jahr. Wahnsinnig gut gemacht, Sony. Applaus. Also was Besseres hättet ihr mir, der sich kurz vorher, vor der Bekanntgabe, dass so eine Pro kommt, sich nur noch eine PlayStation 4 gekauft hat, gar nicht, also den größten Gefallen hätte man mir gar nicht tun können. Richtig. Und es gibt ja schon die ersten Probleme, wo immer gesagt wurde, nein, das wird nicht passieren, aber The Last Guardian zum Beispiel gibt ja schon Berichte, dass es auf der normalen PlayStation leicht ruckelig läuft, wo es hingegen auf der PlayStation 4 Pro halt optimal läuft. Und genau das sollte ja nicht der Fall sein. Naja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Aber die Zukunft, die bringt uns vermutlich jede Menge virtuelle Realität, denn die Oculus Rift, der HTC Vive und die PlayStation VR sind alle im Jahr 2016 erschienen, also endlich eine richtige Attacke auf die virtuelle Dimension. Ja, ich finde es ja sehr spannend. Aber ich zögere noch. Ich finde, es ist sehr viel Geld für eine Technologie, die ja wirklich noch nicht mal im Ansatz irgendwie ausgereift ist. Trotzdem, so eine HTC Valve, das wäre schon cool. Also es gibt schon, ja, gerade so im Indie- und Experimentalsektor, jede Menge coole Sachen. Du sagst aber es, Indie-Experimental, die meisten Spiele sind ja eigentlich nichts anderes als Tech-Demos, wenn man das mal genau betrachtet. Ja. Aber jetzt scheint ja auch in diesem Monat Resident Evil 7. Und das fände ich wiederum, wäre schon so ein erster Major-Titel für VR. Und ich glaube, daran sieht man auch, was da so die Zukunft bringen könnte. Ich glaube nicht, dass das mal irgendwann so das Gaming sein wird, das Standard-Gaming sein wird, worauf alle Spiele quasi laufen werden. Ich denke, dass es aber eine große Alternative werden wird und dass es viele Spiele gibt, die halt auch mit großem Budget nur für die VR entwickelt werden. Nur aktuell muss man mal schauen, wie sich das entwickelt und welche dieser drei Dinger sich durchsetzen wird. Ich glaube nicht, dass es mehr als zwei große VR-Brillen dann am Ende geben wird. Also HTC traue ich sogar noch eher am wenigsten zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, also ich denke, die PlayStation VR, die wird zumindest Verbreitung finden, weil der Preisfaktor da einfach nochmal verschmerzbar ist für viele. Also eine HTC Vive, was kostet die? Ich glaube auch um die 1000 Euro oder sowas. Also 800 bestimmt, das ist schon mal eine Hausnummer. Also da kann man sich schon fast einen halbwegs anständigen Rechner für kaufen. Absolut. Ja, auf jeden Fall aber eine spannende Sache, aber da werden wir in den nächsten Jahren, denke ich, die ersten, also zumindest für mich, wirklich interessanten Resultate sehen. Und ich bin gespannt. Ja, eine kleine Sache, die ich relativ zumindest erwähnenswert finde, ist, in diesem Jahr sind relativ viele videospielbasierte Filme in den Kinos erschienen. Und das Ganze mit unterschiedlichem Erfolg. Ich gehe das mal ganz kurz dem Erscheinen nach durch. Es waren insgesamt 7. Nicht alle kamen ins Kino, aber zumindest waren es etwas größere Releases. Ratchet & Clank erschien ja auch dann parallel zu dem neuen Spiel. Stimmt. War eigentlich, glaube ich, ein ganz netter Film. Aber ein ziemlicher Flop an den Kinokassen. Von den 20 Millionen Budget hat das an den weltweit nur wieder 13 Millionen eingespielt. Also, das wird... Ich finde es auch mutig. Also Ratchet & Clank ist jetzt nicht so die Marke. Richtig, und das ist ja das Interessante daran. Das ist vielleicht ein wirklich gut gemachter Film und eigentlich auch eine ganz gute Sache, aber keiner kennt Ratchet & Clank. Die Leute, die das früher gespielt haben, haben jetzt ewig auch kein Ratchet & Clank mehr gehabt und dann auf einmal kommt ein Kinofilm und ein neues Spiel, dass das jetzt so die großartige Euphorie auslöst. Naja, war abzusehen. Anders hingegen ist es dann bei The Angry Birds Movie gewesen. Ein Film zu einem Spiel, was ja wirklich jeder kennt oder vermutlich gespielt hat und naja, jeder hat halt so seine Meinung dazu. Der Film hatte ein fettes Budget verhältnismäßig von 73 Millionen und hat dann auch mal locker 350 Millionen wieder eingenommen. Also man sieht... War sicherlich ein Animationsfilm, oder? Richtig. Ich glaube, das waren bis auf einen hier, ne, bis auf zwei, glaube ich, ne, bis auf drei, also gut, die Hälfte waren Animationsfilme. Ja, aber gut, wie möchtest du daraus einen Realfilm machen? Gut, es könnte sowas sein wie die Schlümpfe, wo dann ein Mensch findet ein Angry Bird und muss mit ihnen ein Abenteuer in der realen Welt bestehen. Das wäre ganz furchtbar gewesen. Das wäre verdammt gut gewesen. Ja, wahrscheinlich. Der Mensch hätte so eine Zwille und mit der Zwille muss er dann den Angry Bird immer in Hochhäuser schießen, weil er ist gegen den Kapitalismus und so. Großartig, die Metaebene. Fantastisches Spiel. Ja. Spielfilm. Richtig, ja, vielleicht für den zweiten Teil, der ja schon angekündigt ist, aber wie gesagt, kein Wunder. Ne, 53 Millionen, das ist schon, drauf kann man aufbauen. Warcraft, The Movie. Erschien auch. Ich habe ihn noch nicht gesehen, wobei ich hatte schon Interesse daran, aber ich fand so ein bisschen den Trailer, dass er einfach immer aus zu sehr wie ein Videospiel. Ich fand, die Effekte waren einfach zu effektmäßig. Das sah alles einfach zu künstlich aus. Obwohl ich glaube, das war eine bewusste Artentscheidung. Naja, ich werde mir auf jeden Fall noch anschauen. Und es haben sich noch einige angesehen. Also bei einem Budget von 160 Millionen, was recht sportlich ist, hat der Film immerhin noch 434 Millionen eingespielt. Kein Blockbuster. Ne? Also man kann sagen, wenn du ein richtig erfolgreicher Film bist, klar, das Doppelte deines Budgets ist schon mal eine gute Sache, aber so die Marvel-Filme, die knacken alle locker die Milliardengrenze. Das hat das nicht erreicht, aber darauf lässt sich vermutlich auch aufbauen. Ich denke nicht, dass das eingestampft wird nach dem ersten Film, sondern dass man da auch noch mit einer Fortsetzung rechnen könnte. Ja, um mal so ein bisschen Meinungen wieder zu coinen, die ich gehört habe, also für Story-Fans von World of Warcraft soll der Film wohl nicht so gut sein, weil ja da wohl wenig mit der Lore gearbeitet wurde. Als reiner Unterhaltungsfilm soll er hingegen sehr gut funktionieren. Also das ist so der Tenor, den ich aus dem Netz, den ich dem Netz entnehmen konnte, zumindest in meinem Kreis. Ja. Was ich so hörte, war, dass wenn man die Spiele nicht kennt, man noch aufgeschmissener wäre, weil viele Sachen einfach als gegeben angenommen werden für den Zuschauer, dass man sich ein bisschen verwirrt vorkommt. Ja, Dead Rising Endgame, eine Direct-to-DVD-Veröffentlichung des Dead Rising-Franchises, ist, glaube ich, der zweite Film schon zu Dead Rising. Der hat gute Kritiken bekommen, soll aber auch relativ stark abweichen vom Ursprungsmaterial. Also, ja gut, wie stark kann man bei einem Zombie-Film abweichen? Wenn es jetzt keine Vampire sind, gegen die man kämpft, dann ist es vermutlich immer noch interessant für Genre-Fans. Ja, für Fans, nicht wahr? Dann erschienen und... Das ist eine Sache, die vielleicht auch dann dich eher interessieren könnte. Kingsglaive, der Vorfilm quasi zur Final Fantasy 15. Das ist der Animationsfilm, der halt von Square produziert worden ist, als Appetizer und halt als, für viele Leute, glaube ich, oder generell relativ wichtiger Story-Happen, dass man die ganze Story generell auch noch besser versteht. Erschien in Japan nur in eine kurze Zeit in den Kinos, war relativ erfolgreich dort, aber, hat nur 1 Million eingenommen, aber wie gesagt, das liegt einfach daran, der war nur in erlesenen Kinos für eine ganz kurze Zeit drin, in Amerika auch, vielleicht ein Wochenende oder so. Eigentlich auch eher eine Direct-to-DVD-Veröffentlichung. Ja, und jetzt, dieser Tage erschienen Assassin's Creed, der Film. Mit ist Michael, er schon raus? Oh. Ist schon raus, mit Michael Fassbender. Ja. Hat schlechte Kritiken bekommen. Ist nicht wirklich überraschend, aber generell so vom Stil her, vom Look her wohl ganz cool und hat bei einem Budget von 125 Millionen bis jetzt, nach so knapp etwas mehr als 2 Wochen, schon 100 Millionen eingenommen. Also der wird vermutlich auch kein Flop, aber da halt die Kritiken eher mäßig waren, muss man mal schauen, was draus wird. Ich hatte mich ja schon eigentlich drauf gefreut, weil ich fand es als Spiel uninteressant, aber dachte mir, das könnte ein guter Film sein. Und dann Michael Fassbender, der ja durchaus ein sympathischer Schauspieler ist, aber, naja, der übrigens selber auch, glaube ich, einen großen Teil produziert hat des Films. Also der scheint wohl auch die Spiele gemocht zu haben. Na gut. Ich als Fan der Serie bin da sehr, sehr kritisch. Also ich befürchte, dass ich den Film auch nicht mögen werde. Wobei, ich muss dir recht geben, so von der ganzen Ästhetik her war das wirklich ganz gut eingefangen. Sogar dieser Sprung in den obligaten Heuhaufen. Ja. Fantastisch. Naja, muss ich aber nachholen. Gut, wo wir gerade schon so schön beim Kommerz sind und den Verkaufszahlen, habe ich nochmal hier so ein paar Daten zu Verkäufen bei Steam. Und Steam hat jetzt letztens die bestverkauftesten Spiele bekannt gegeben auf ihrer Plattform, aber hat keine direkten Zahlen genannt, sondern hat die Spiele stattdessen in Platin, Gold, Silber und Bronze Kategorien aufgeteilt. Und die Platin-Spiele, also die vermutlich dann am bestverkauftesten Spiele im Jahr 2016, sind wie folgt. Und auch ein paar dabei, die nicht im Jahr 2016 erschienen sind, aber das ist ja egal. Wir haben hier Dota 2. Das war klar. Ne, The Division. Was? The Division? Ja, das hatte einen Hype. Und ich meine, das ja, war ja Hype. Es hatte zwei Hypes, zu Anfang und jetzt wieder. Ja, The Division, Dark Souls 3. XCOM 2, das ist relativ hoch, aber es war halt super. Der XCOM 1 hat den Leuten schon so viel Bock gemacht und XCOM 2 hat ja viele der Schwächen ausgebügelt, hat das Spiel facettenreicher gestaltet. Für mich persönlich, mich freut das, dass es so weit oben ist. Ja, dann kommt No Man's Sky, da werden wir später, glaube ich, noch ausführlicher drüber sprechen. GTA 5, ungebrochen die Begeisterung der Leute für das Spiel. Auch ist wegen GTA 5 online wirklich so gut? Ja, vermutlich schon. Also ich überlege nach wie vor, ob ich mir das nochmal neu kaufe für die PlayStation 4, einfach nur um online dann nochmal ausführlicher zu spielen. Naja, ein Spiel, was ich auf jeden Fall mir geholt hätte, hätte ich einen leistungsstärkeren Personal Computer, wäre Total War Warhammer. Auch dazu später sicherlich noch wesentlich mehr. The Witcher 3, nach wie vor weit oben, auch nicht nur wegen des tollen Addons, was dieses Jahr erschienen ist. Dann haben wir CSGO. Der Klassiker immer dabei. Eine Sache, die ich mir vielleicht auch noch mal zulegen würde. Rocket League, selbstverständlich. Dann etwas überraschend, dass es doch so weit oben ist, Civilization 6. Ja, hat ja viel auf den Deckel bekommen. Ja, nur weil Gandhi gerne mit Nuklearraketen um sich schießt. Also inzwischen hat das Spiel ja auch einige Patches spendiert bekommen und die AI ist etwas cleverer gemacht worden und für viele Leute eines der besten Strategiespiele des Jahres. Da war ich überrascht, dass es in so vielen Top-Ten-Listen aufgetaucht ist, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und das hat auch in mir wieder so ein bisschen die Lust auf Civilization geweckt. Aber ich spiele erstmal Civilization 1. Genau. Civilization 1 ist sowieso das beste Civilization. Ja, dann haben wir noch Fallout 4, das die Liste abschließt. Schön. Ja, Verkaufszahlen Amazon, auch mal kurz durch. Mit weitem Abstand auf Platz 1 haben wir da Pokémon Sun und Pokémon Moon. Ja, ne, was willst du denn sagen? Verkaufszahlen lügen nicht. Final Fantasy 15 auf Platz 2 folgend. Erstaunlich, weil recht spät im Jahr erschienen, trotzdem relativ weit oben. Ja. Gefolgt von Uncharted 4. Logisch. Okay. Aber halt da nur konsolenexklusiv für die PlayStation. Mhm. Selbstverständlich ein bisschen limitiert. Madden NFL 17. Diese NFL-Spiele. Unfassbar. Unfassbar. Die scheinen wirklich toll zu sein, denn die tauchen immer wieder auf. In allen Verkaufslisten, Metacritic-Listen, naja. Skyrim. Ja. Das HD-Remake. Klar, nicht Remake, aber das die Special Edition. Ja. Call of Duty Infinite Warfare. FIFA 17. Dann haben wir noch The Division. Und auf den Plätzen 11 und 12, auf den Plätzen 10 folgt Battlefield und 11 und 12 habe ich noch mit reingenommen, weil ich es fand auch interessant, waren GTA 5, auch bei Amazon noch weit oben, und No Man's Sky. No Man's Sky. Ja, so viel zum kommerziellen Faktor. Und jetzt haben wir natürlich noch den künstlerischen Faktor, die Metacritics, die 10 bestbewertesten Spiele des Jahres 2016 auf Platz 1. Und das Ganze knapp, aber doch klar vorne. Uncharted 4, A Thief's End. Wer es gespielt hat, kann eigentlich meiner Ansicht nach dem Ganzen nicht widersprechen. Das ist ein super Spiel, das ist ein tolles Ende der Reihe. Also kritiktechnisch bin ich da voll und ganz d'accord. Auf Platz 2, und das finde ich etwas interessanter, aber auch gut und irgendwo auch nachvollziehbar, ist Inside. Ja. Da musste ich erst tatsächlich googeln. Ist ja quasi der Nachfolger, wenn man so möchte, der Spirituelle von Limbo, also von Limbo-Machern. Allerdings, ja. Hat eine wirklich ganz fantastische 92er-Bewertung bekommen. Ja. Ich weiß nicht, ob das was für mich wäre, aber ich finde es halt... Hast du Limbo gespielt? Nein. Dann solltest du erst Limbo spielen. Und wenn dir Limbo gefällt, wird dir Inside sicherlich auch gefallen. Ja, auf Platz 3 dann Out of the Park, Baseball 17. Spektakuläre 91. Wow. Damit steht es noch vor The Witcher 3, Wild Hunt, Blood and Wine. Oh. Auf Platz 5 folgt dann Overwatch. Gefolgt von Platz 6, und ich vermute mal, da wirst du nicht ganz so die eine Meinung mit den Kritikern sein, ist Forza Horizon 3. Ah, Forza Horizon, ja, da kommen wir noch zu. Da kommen wir noch zu. Dann ein Spiel, was wir vermutlich nicht mehr besprechen werden im Laufe des Jahresrückblickes, ist Steven's Sausage Roll, ein Rätselspiel, was wirklich erstaunlich gut bewertet worden ist, wo es darum geht, ein Würstchen zu grillen, unter kniffligen Voraussetzungen. Eine absurde... Es ist ein Puzzlespiel, ich weiß nicht... Ja, ich weiß es auch nicht, es ist... Naja. Wenn da noch eine Ziege dabei wäre und ein getoastetes Brot, der hätte sich dreimal so viel oft verkauft. Also, weiß ich nicht. Komische Sache. Naja, dann folgt das obligate NBA 2K17. Und dann ein Spiel, und da kannst du vielleicht mithelfen, das kenne ich nämlich nicht, Kentucky Route Zero Act 4. Ja, das ist ein Adventure-Spiel. So ein bisschen Road-Movie, so ein bisschen David Lynch. Leider habe ich die Reihe nicht gespielt, aber soll super sein, ja. Okay, und dann haben wir Rares Infinite auf Platz 10. Mit schlappen 89, naja. Nicht schlecht. Ja, so viel zum 2016 Jahres-Warm-Up-Auftakt an Statistik, an Zahlenspielereien, an, ja, Infos. Gut, nach einer kurzen Musikpause geht's weiter mit den hochemotionalen Spielen des Jahres 2016. Da ist nämlich jede Menge Gesprächsbedarf, würde ich mal sagen. Bis gleich. Ja, den Anfang des Jahres macht wie gewohnt der Januar. Und ja, beeindruckend. Und wenn ich mir das so anschaue, könnte man auch meinen, wir befinden uns mitten in einem Indie-Flash. Denn die ersten Spiele sind durchaus in diese Kategorie einzuordnen. Den Anfang macht ein sehr sympathischer Titel namens Pony Island. Ja, das ist halt ein Titel, der recht schnell schon Kultstatus erlangt hat. Ein Endless Runner quasi auf der Oberfläche, der aber durch seine geschickte Metaebene durchaus auch ein bisschen mehr zu bieten hat. Ja, dieses Endless Runner wird quasi von so einem Puzzle-Einlagen zwischendrin unterbrochen. Das Ganze wirkt wie so ein Hack in einem Spiel, indem man halt dieses weiße Pony quasi durch diese Insel lenkt. Wirkt sehr trippy, möchte ich sagen. Ein Spiel, was auch gerne bei den, also es wird sehr, sehr stark geletzplayed, also ein Titel, den man eigentlich auch schon vielleicht gesehen hat, ohne wirklich zu wissen, was es ist. Das hast du gut zusammengefasst. Man muss dazu sagen, im Grunde spielt man ja einen Menschen an einem Arcade-Automat. Ja, er spielt das Spiel Pony Island und der Clou ist ja, dass dieses Spiel vom Teufel besessen ist, beziehungsweise der Teufel sammelt dort Seelen. Und ja, man muss quasi seine Seele freispielen, beziehungsweise zusammen mit einer anderen Seele, die sich in diesem Automaten befindet, freikommen. Und dadurch ergibt sich halt ein Narrativ, was ziemlich spannend ist. Und was ich auch finde, dieses Spiel hat eine sehr diabolische, im wahrsten Sinne des Wortes, Atmosphäre. Es wirkt halt durch diesen Pixel-Look, ein bisschen dieses Neo-Noir, was auch schon Hotline Miami hat, einfach nur schräg, wie du schon sagtest. Es macht ein Unbehagen, wenn man spielt. Vielleicht sogar ein böses Spiel. Ja, es ist ein böses Spiel, möchte ich sagen. Im positiven Sinne. Leider streckten sich diese Rätselpassagen ein bisschen sehr, also dass das Spiel gewinnt dadurch nicht gerade viel. Es zieht sich da doch sehr in die Länge. Das fand ich ein bisschen schade. Ansonsten würde ich ein echter kleiner Tipp, wenn man ihn nicht schon gesehen hat. Ja, ob das nächste Spiel ein Tipp ist, da würde ich auch mal sagen ja, denn es hat auf jeden Fall unverschämt hohe positive Steam-Bewertungen. Ich spreche von Volume, dem Spiel von Mike Bittell. Wer das Spiel Thomas Was Alone kennt, der kann sich vielleicht mitunter vorstellen, was das für ein Spiel ist, beziehungsweise dieser Fetischismus für geografische Formen, den der Mike Bittell seit jeher an den Tag legt, kommt da wieder. Die Rede ist von einem Stealth-Game, allerdings in blockartigen Labyrinthen mit einer sehr minimalistischen Grafik. das Ganze, ja, ist echt schwer zu beschreiben. Es sieht so ein bisschen aus wie Tron, würde ich sagen. Und wirkt einfach nur schräg und abstrakt. Thomas Was Alone, kurz nochmal erwähnt, war ja ein Plattformer, wo man eine Truppe von verschiedenen Formen spielen konnte. Ein kleines Rechteck, ein Dreieck, glaube ich, ein Quadrat und so weiter. Also das scheint, wie gesagt, ein kleiner Fetisch von diesem Programmierer zu sein. Schräg. Geometrische Formenfetisch, wer kennt die nicht? Ja, man muss es mal so sagen, aber das ist auf jeden Fall ein hoher Wiedererkennungswert. Und Volume, ja, wie gesagt, kam sehr gut an. Auch gut ankam das Spiel Punch Club. Ja, ein Rocky-Simulator, wenn man das so nennen möchte. Man spielt einen aufstrebenden jungen Boxer in charmanter, aufgehübschter 16-Bit-Optik, sage ich mal. Ja. Man muss diese Figur simulationsmäßig halt zur Weltklasse trainieren. Und dazu muss man halt, wie schon gesagt, trainieren. Man muss sich einen Manager suchen, man muss seine Familie und seine Freundin auch bei Laune halten. Man muss Nahrungsmittel einkaufen, um perfekte Grundlagen fürs Training zu schaffen. Sparringskämpfe, Turniere, Boxkämpfe und am Ende ist man dann halt der große Weltmeister. Das Ganze wurde auch nochmal im Laufe des Jahres geupdatet mit einem coolen Add-on, bei dem der Nachteil allerdings war, dass der komplette Fortschritt des Hauptspiels dann dadurch hinfällig wurde. Man musste von vorne anfangen. Aber ich glaube, bei der Qualität und bei der durchaus entwickelnden Sogwirkung, die das Ganze mit sich brachte, haben das viele Leute auch ganz gerne in Kauf genommen. Ja, das würde ich auch gerne nochmal Let's Playen, das ist bestimmt. Ja, populär wurde das durch einen der größten deutschen Let's Player in Deutschland. Da habe ich es auch entdeckt für mich. Da brauche ich es nicht mehr Let's Playen. Die Rede ist von 16-Bit, Marlo. Und nein, das war gelogen. Aber tatsächlich ein wirklich schönes Spiel und das weckt auch wirklich so ein bisschen diesen Rocky-Vibe in einem. Ja, eine tolle Idee auf jeden Fall auch. Ja, fast eine tolle Idee, wie ein Sims-Let's Play mal weiterzuführen. Hüste. Verstehe. Machen wir weiter mit einem nicht so erfreulichen Thema, aber einem meiner Meinung nach sehr wichtigen Spiel. Ich spreche von That Dragon Cancer. Dem Spiel eines Ehepaares, dessen Sohn an Krebs erkrankte und im Zuge des Leidensweg der Erkrankung hat sich das Ehepaar, primär der Vater, entschlossen, den Leidensweg in Spieleform zu bringen, um so das Ganze zu verarbeiten. Herausgekommen ist ein Spiel, was mitunter echt schrecklich ist. Also es ist auf emotionaler Ebene. Es ist eigentlich kein wirkliches Spiel, wenn man mal ehrlich ist. Es ist im Grunde ein Walking Simulator, ohne dass man wirklich viel bewegen kann. Es gibt so gewisse Szenen im Leben der Familie, die nachgestellt sind, und das Ganze hat dann auch so einen sehr surrealen Überbau, sehr metaphorisch, mit merkwürdigen. Erstmal fängt es an mit dieser Grafik. Das Kind beispielsweise hat kein Gesicht, also alles ist so ein bisschen abstrakt gehalten. Hohe Bildsprache. Und was mich am meisten getroffen hat, waren dann tatsächlich die Soundeinspieler während des Spiels. Also der Vater hat alles mitgeschnitten. Unter anderem auch eine Szene, wo der kleine Junge wirklich unter Schmerzen schreit und der Vater versucht, ihn zu trösten. Und das war so ein Moment, wo man sich echt fragt, warum tue ich mir das jetzt an? Warum mache ich es nicht einfach aus? Warum? Ich hatte keine Antwort. Man will ja dann doch irgendwie es zu Ende bringen, im wahrsten Sinne des Wortes, denn ist kein Spoiler, aber der Junge überlebt nicht. Ich will mir da kein Urteil drüber bilden. Wenn es Menschen gibt, die Ähnliches erfahren haben und dadurch Trost finden, bitteschön. Ich für meinen Teil war auch mit dem Ende eher niedergeschlagen. Also das, was mir da so als Happy End vermeintliches offenbart wurde, fand ich dann nicht besonders schön. Aber wie gesagt, soll jeder für sich selbst entscheiden. Nichtsdestotrotz, der Dragon Cancer, ein wichtiges Spiel, weil es auch mal zeigt, dass man auch mal ernste Themen angehen kann in Videospielen. Wirklich ernste Themen. Und es ist zumindest ein erster Schritt in eine Richtung. Ja. Für das Medium sicherlich wichtig. Ja. Finde ich persönlich übrigens wichtiger als so ein Dreckspiel wie was war das nochmal, was vor 2 Jahren erschienen ist, was was du so wichtig und toll fandest, wo ich mir dachte, verdammte Tat, ich glaube, es war Papers, Please. The Beginner's Guide. Nein, ich glaube, es war Papers, Please. Da war ich auch sehr echauffiert über die angebliche Wichtigkeit. Aber bei The Dragon Cancer, da bin ich doch irgendwo bei dir, bei so einem Thema. Ja, aber du sagst, es ist halt das Thema. Ne? Das spricht dich vielleicht eher an als ein Zollbeamter an der Ostblockgrenze. Tja, was soll man dazu sagen? Naja, machen wir mal mit dem anderen Drachen weiter, nicht? Was für eine Überleitung. Sag jetzt bitte nicht Drängs Quest Bilder, also ich glaube, du möchtest es sagen. Nein. Ganz so fröhlich ist es dann doch nicht. Ich spreche von Dragon's Dogma Dark Rise. Okay, das liegt noch irgendwo dazwischen, das ist okay. Aber der Januar ist der Monat des Drachen, das kann man schon mal sagen. Zweifellos. Dragon's Dogma Dark Rise ist ein Remake quasi für den PC, ursprünglich ja für die PlayStation 3 erschienen, und es ist ein Open-World-Rollenspiel, so ein bisschen wie Dark Souls Light trifft auf Shadow of the Colossus. Also man hat so seinen Recken und besiegt mitunter riesige Monster, die man erst erklimmen muss und denen dann die Köpfe abschlagen muss. Sehr cooles Spiel, weil es ein nettes Feature hat, was mich voll abgeholt hat. Man hat verschiedene wackelnde Brüste und Vasallen. Ja, Vasallen. Man kann Vasallen von anderen Spielern mieten quasi. Oder sich leihen, besser gesagt. Das heißt, du erstellst einen Vasallen, der bleibt auch das ganze Spiel über bei dir und levelt mit. Parallel dazu hast du aber die Möglichkeit, zwei andere Vasallen anzuwerben. Die wiederum sind von anderen Spielern erstellt worden. Ja, die treten an deiner Partie bei und du Quests mit dem ein bisschen, bis sie dir nicht mehr genügen, und dann schickst du sie weg. Und das Schöne ist, wenn du das Spiel pausierst, wird dein Vasall quasi von anderen Spielern benutzt und du bekommst dann wiederum Punkte, wenn du ins Spiel reingehst. Und man kann sich dann dadurch auch Kleinigkeiten mitgeben. Ja, dann freut man sich mal, wenn man so ein nettes Heiltränkchen mitbekommt. Oder ein Geldbeutel, was sehr selten vorkommt. Die Spieler sind alle geizig und ja, alles Schweine da draußen. Ich nicht. Ich gebe immer nur die coolsten Sachen mit. Ein feiner Zug. Ja. Und ja, das Ganze ist halt in so einem Fantasy-Setting eingebettet. Macht Spaß und ein tolles Spiel, auch heute noch. Und mit den 60 FPS und der etwas aufgehübschten Grafik macht es dann doppelt so viel Spaß. Außerdem war der DLC dabei. Feine Sache. Ja, dann haben wir hier noch Darkest Dungeon. Das war auch so ein Indie-Ding, welches ich nicht gespielt habe, aber aufgrund seiner Prämisse auch heute noch sehr interessant finde. Es ist ja so, dass das ist quasi ein Dungeon-Crawler, und deine Partie verliert nicht nur Leben, indem sie Kämpfe austrägt und dort körperliche Wunden einstecken muss, sondern sie können psychisch erkranken, was ich echt smart finde. Ne? Also wenn man sich das mal vorstellt, die Schrecken, die den Menschen dort begegnen, die machen was mit einem. Man merkt, ja, du spielst aktuell viel Arkham Horror, kann das sein? Das ist dieses typische Lovecraft-Dingen, psychische Gesundheit, die stabil gehalten werden muss. Ja, das mag wohl sein, aber ist doch cool. Ja, ich finde es auch cool, auf jeden Fall. Also die Idee, da muss man erstmal drauf kommen. Und vor allem auch dann, was das wiederum für Auswirkungen mit sich führt. Das finde ich auch sehr interessant, ist klar. Ja, ist auch nur so konsequent. Da muss er auch wirklich, also... Naja, sieht ganz nett aus. Schöner 2D-Indie-Look. Und es ist auch kein Geheimtipp, denke ich. Ich glaube, das war schon eines der meistdiskutierten Indie-Spiele in dem letzten Jahr. Ähnlich wie The Witness. Witness von, wie heißt er? Jonathan Blow? Genau, Jonathan Blow. Der Mann hinter Braid. Der Mann hinter dem grandiosen Braid. Ist Braid grandios, ja? Findest du, ist das deine eigene persönliche Meinung, dass Braid ein grandioses Spiel ist? Sei ehrlich. Nein, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt finde ich Braid nett. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, als ich neulich mal irgendwann tatsächlich den Twist von Braid erfahren habe, fand ich es ganz cool, aber. Bitte nicht weiterreden. Mache ich auch nicht. Kurz gespielt, ja. Das wiederum ist nämlich eine Sache, die das Ganze interessanter macht. Also der Twist alleine macht es vielleicht schon etwas Mehrwert, aber das Spiel als solches fand ich jetzt auch nicht so interessant. Aber gut, ich bin voreingenommen und ich habe es nicht gespielt. Ich könnte mir vorstellen, dass es gut ist. Und dass der Mann Talent hat, zumindest der grafische Stil von Braid lässt da schon erahnen. Ja, The Witness ist ja ein ganz anderes Spiel, mehr oder weniger. Ist quasi Myst auf einer Insel in Open World und man kann sich frei bewegen. Eigentlich ein Albtraum für uns beide. Ja. Aber irgendwie würde ich schon mal gerne spielen. Dieses Meditative, was Myst ja auch irgendwie hat, ne? Dieses ruhige, sich ein bisschen zurücknehmen, ganz in Ruhe Puzzles lösen. Könnte cool sein. Auch, was vielleicht auch cool sein könnte, ist jetzt aber Dragon Quest Builders. Da ist es. Ja, endlich. Das war ein Spiel, was ich relativ früh auf meiner Karte hatte und auch immer interessant fand, weil ich bin ein großer Fan von Dragon Quest und der Optik. Und ich bin ein großer Freund von Minecraft. Und auf den ersten Blick wirkt das ja wirklich so wie eine Amalgamierung aus diesen beiden Elementen. Und eigentlich ist es das auch. Man ist ein Junge in dem typischen Dragon Quest Setting mit der Gabe und dem Auftrag zu bauen. Man kann sich dann sein eigenes Häuschen bauen und kann die Welt entsprechend beeinflussen und spielt sich dann auch immer mehr Gegenstände frei, die man zum Bauen verwenden kann und kann aber auch questen. Es ist jetzt nicht storygetrieben im klassischen Sinne, aber es gibt die Möglichkeit, ne, nach einer Story zu spielen. Von daher ist das schon eine sehr interessante Sache und ich habe es mir bisher auch nur nicht geholt, weil ich Spielen dieser Art auf der Konsole etwas voreingenommen gegenüber bin. Es ist halt ein PlayStation-exklusives Ding. Ich weiß nicht, ob es inzwischen immer noch so ist, aber es war damals zumindest so. Und ja, das schreckt mich halt ein klein wenig ab. Aber ich glaube, dass ich das mittelfristig nochmal ins Auge fassen werde. Ja. Werde ich mal hier ankreuzen. Moment. Okay. Ja, wohl aber gespielt habe ich Rise of the Tomb Raider. Das bessere Uncharted. Nein. Ich rudere mal ein bisschen zurück, weil ich Uncharted 4 gespielt habe. Rise of the Tomb Raider ist aber nichtsdestotrotz ein verdammt gutes Spiel und ich bin ja jemand, der eigentlich sagt, also Tomb Raider und Uncharted, die sollte man nicht in einen Topf werfen, weil sie nichts miteinander zu tun haben. Ganz einfach. Naja, es gibt gewisse Parallelen. Ohne Frage. Aber trotzdem ist das Spielgefühl schon ein anderes. Rise of the Tomb Raider hat so viel Exploration und ja, generiert da auch seine Atmosphäre raus. Das ist bei Uncharted meiner Meinung nach jetzt nicht so der Fall. Zumindest nicht in der Dimension, wie es bei Rise of the Tomb Raider war oder ist. Ich muss mal ganz kurz sagen, wie wunderschön Rise of the Tomb Raider aussah, für den PC zumindest. Also ich habe selten so ein Grafikbrett gesehen und so ein Actionfeuerwerk, was damit verbunden war. Ich habe schwitzende Hände gehabt nach dem Spielen oder während des Spielens. Unfassbar, wenn sich die Lara von Abgrund zu Abgrund hangelt und springt und dann im letzten Moment mit ihrem, na wie heißt es denn? Händen. Nicht Händen, diesen Haken hier. Mein Gott, Kletterhaken. Den Kletterhaken in die massive Steinwand reinschlägt und gerade noch so retten kann. Fantastisch. Ganz, ganz ja, toll. Wie gesagt. Trotzdem, jetzt kommt's, trotzdem ist nichts von diesem Spiel hängen geblieben und das ist echt schade. Also die Geschichte, du könntest mich fragen, ich habe sie komplett verdrängt, komplett vergessen. Ich sag dir auch warum. Da fehlt nämlich die Bouncing Boob Engine. Ja, weil das mit dieser kleinen Oberweite von Lara inzwischen nicht mehr möglich ist. Und das ärgert mich. Das macht mich einfach nur wütend. Also, jetzt wo du das sagst, kann ich das vielleicht so unterstreichen. Ja. Ja. Gut. Sagen ihre beliebten Podcast-Moderatoren. Captain M und 16-Bit Marlow. Porno 16M und Hart Captain M. No Sexism. Ja gut, genug von Lara. Wie gesagt, netter kleiner Happen. Ich habe hier noch This War of Mine, The Little Ones. Die Fortführung von This War of Mine, diesmal mit Kindern. Also This War of Mine war ja quasi Sims im Bürgerkrieg. Sympathisches Setting. Ja, fand ich gut. Rein spielmechanisch war es einfach gut. Emotional hat es mich nicht so abgeholt. Vielleicht, ganz vielleicht, könnten diese kleinen Kinder, ne, die könnten es vielleicht reißen. Also Kinder ziehen ja da immer. Kinder im Bürgerkrieg. am Leben zu behalten, ist natürlich schon nicht witzig. Ja. Würde ich mal meinen. Ja, das kann ich nicht so sagen. Ich glaube, Kinder... Nein, also ich, was mich so ein bisschen stört, ist dann tatsächlich so, was können wir machen, um das Ganze noch emotionaler zu machen und damit die Leute sagen, oh, was für ein dramatisches, wichtiges Spiel. Ja, Kinder fehlen. Lasst uns Kinder reinpacken. Also, ganz ehrlich, wer mein Let's Play gesehen hat, ich habe nicht wirklich eine Bindung zu den Charakteren aufbauen können. Ja, also, ich war dann doch etwas sehr verhalten. Sie waren Mittel zum Zweck, ich sag's ganz ehrlich. Nicht so wie bei Sims und dem großartigen Sims-Let's Play, was ja hoffentlich bald mal fortgeführt wird. Ja, neues Jahr, neue Sims, sage ich immer. Das ist mein Leitspruch. Genau, okay, Let's Play aber rebooted. Haben wir noch irgendwas aus dem Januar? Also ich bin hier eigentlich fertig mit dem Januar. Ja, absolut. Wir haben dem Januar schon fast so viel Zeit gewidmet, als er eigentlich verdient hat. Ja, fick dich, Januar. Genau, fahr zur Hölle. Und herzlich willkommen, Februar. Und der begann, meiner Ansicht nach, ganz großartig. Ne? Herzlich willkommen, Außerirdische. Herzlich willkommen, Invasoren. Herzlich willkommen, XCOM 2. Der Fortsetzungsknaller vom Reboot von 2014. Oder so. Oder ne, 2012. Ich glaube, der ist schon etwas älter. Ja, der mal ganz spontan einfach alles Erreichte aus XCOM 1 auf den Kopf stellt und sagt, hier, fuck you, auch wenn du das Spiel durchgespielt hast und die Erde gerettet hast, das gilt gar nicht. Die Außerirdischen haben doch gewonnen und jetzt findet man sich wieder mit seiner XCOM-Einheit in der Rolle der Guerillakämpfer, die quasi den Widerstand, den letzten Widerstand der Menschheit gegen die außerirdischen ja, Invasoren, die außerirdischen Besetzer der Erde quasi bilden. Ja, das Ganze ist etwas schneller, etwas actionlastiger aufgebaut. Actionlastig im Sinne von, man kann sich nicht mehr so viel Zeit lassen wie im ersten Teil, wo es ja möglich war, einfach unbegrenzt quasi Aufträge anzunehmen und seine Charaktere auf ein Rambo-Level zu hieven. Jetzt ist es so, dass im Hintergrund immer so ein bisschen so eine unsichtbare Uhr tickt und man hat schon so ein bisschen Zeitnot, weil sonst das Spiel einfach nicht mehr schaffbar ist. Und so bist du einfach ein bisschen mehr zu ja, Eile getrieben. Vielleicht im Ganzen eine ganz andere Dynamik, aber auch generell die Dynamik ist dadurch geändert, dass man nicht mehr der Angreifer ist, sondern eher so der, ja, der Guerillakämpfer, der die Leute jetzt aus dem Hinterhalt angreift und der keine großen Offensiven mehr startet. Freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe aktuell ja erst noch XCOM, das Add-on vor mir von dem ersten Teil. Aber sobald ich dann demnächst mal durch bin, muss ich mir das unbedingt noch holen. Eigentlich eine Schande, dass ich es nicht schon längst getan habe. Schäme dich. Ja, schäme dich. Shame. Shame. Shame on you. Aber weißt du, was gut tut, wenn man so eine ganz stressige, aufregende Runde XCOM 2 hinter sich hat? Was da gut tut? Bouncing Boobs. Ja, durchaus. Aber das Ganze kann man kombinieren, ja? Indem man in seinem Brummi sitzt, an seinem schönen Lenkrad und schön mit dem American Truck Simulator herumgrüßt. Ja? Denn der hat uns natürlich nach Amerika gebracht, wie der Name schon sagt. Und dort macht man da die Straßen unsicher. Und ich bin ja großer, wirklich großer Fan der Serie geworden. Du hast ja selbst hier an kurz vor Heiligabend, haben wir uns ja getroffen, und du hast da mal den Eurotruck-Simulator ausprobiert und hast dich mit Bravour fast umgebracht. Mich und viele andere Verkehrsteilnehmer, in der Tat. Aber du hast schon recht, dieses Feeling und der Zusatz Simulator kommt ja nicht von ungefähr. Das ist halt kein GTA oder Forza oder was auch immer, sondern das ist tatsächlich eine, weil ich das beurteilen kann, relativ direkte Simulation, wie es ist, hinter dem Lenkrad eines großen Brummis zu sitzen. Und das Feeling kommt ganz cool rüber und selbst so kleine Details wie Internetradio der populären Brummi-Radiosender, coole Sache. Ich persönlich bin grandios gescheitert im Auftrag, allein schon auf die Autobahn drauf zu kommen. Das war schon zu viel für mich, aber prinzipiell das Feeling und das kann mir schon vorstellen, dass das so eine bestimmte meditative Faszination entwickeln kann, dieses Spiel. Jo, und dann kommen wir zu einem der wohl wichtigsten Indie-Spiele des Jahres. Ich spreche von A Firewatch. Ein Spiel rund um einen Mann, der aus persönlichen Gründen die Einsamkeit sucht. Diese findet er irgendwo in Amerika als Brandschutzwächter, ein sogenannter Firewatcher. Keine Menschenseele dort, außer die Frau am anderen Ende des Funkgerätes. mit der er sich auseinandersetzt. Und ja, die beiden kommen in Kontakt, sage ich mal. Ja, reden. Und das ist der größte Teil des Spiels. Man läuft durch dieses wunderschöne, gestaltete Amerika in seiner comic-esken, überbordenden, voller Farben strotzenden Atmosphäre und Grafik und lauscht den Gesprächen. Und ab und zu kann man mal die ein oder andere Entscheidung treffen. Größter Schwachpunkt meiner Meinung nach ist jetzt, und jetzt pass auf, jetzt kommt's, ja, es sind die Gespräche. Es sind die Gespräche, die meiner Meinung nach nicht wirklich authentisch verlaufen. Irgendwann gewöhnt man sich dann an die Art, wie die beiden miteinander telefonieren, hätte ich jetzt schon fast gesagt, kommunizieren. Sie haben so eine neckische Art, aber auf cool getrimmt. Ja? So, du Affenkind. Bist selber Affenkind. So. So reden wir doch auch. Das ist vollkommen normal. Natürlich. Affenkind. Du Affenkind, das ist völlig normal. Ja, es wurde ja wirklich von vielerseits, also zumindest von den Podcasts, die ich so gehört habe, da wurde immer gesagt, ja, gerade die Dialoge sind die Stärke, es könnten echt zwei Menschen sein. Ich finde nicht, dass Menschen so miteinander reden. Also, oder ich kenne einfach nicht genug Menschen. Das kann natürlich auch sein. Aber ja, das hat mich teilweise echt rausgeholt. Auf der anderen Seite steht natürlich hinter dieser Liebelei, so nenne ich es jetzt mal, eine Art Mysterium, die sich da so langsam auftut. Es passieren merkwürdige Dinge. Und das hat mich schon dran gehalten. Ich persönlich will jetzt hier gar nicht rumspoilern, aber zum Ende kann ich auch sagen, da wäre sicherlich mehr gegangen. Irgendwie unbefriedigend. Vielleicht holen wir das ja irgendwann nochmal nach in einem Podcast, dass wir da ins Detail gehen, wenn du das Spiel auch mal gespielt hast, was du ja eigentlich wolltest. Ja, ne, aber du weißt es selber, Zeit ist halt kostbares Gut und in diesem Jahr war nicht so viel drin für 2016 erschienene Spiele, was später auch auf meine Top, ja, denn komme ich ja im Leben nicht drauf, Spiele sich auswirken wird, wenn ich drüber Top referiere. Top 20. Ich hatte doch Top 20 geschrieben in den vorbereitenden Mitsprachen. Ja, Top 2, ja? Das schaffe ich wohl. Das schaffe ich. Immerhin. Ja. Immerhin. Na gut, nächste Enttäuschung meinerseits, Unravel. Wir erinnern uns an die E3, war das letztes Jahr, wo das Spiel zum ersten Mal vorgestellt wurde. Ein Spiel von einem Seitenteam von EA, glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube EA, ist auch wurscht. Jedenfalls spielt man dort diesen kleinen Strickjungen namens Yanni, oder dieses Strickwesen. Und das ist quasi die Metapher für eine Art Erinnerung oder etwas, was uns, ja, so der Faden, der sich durchs Leben zieht, diesen besagten Faden zieht er auch wirklich physisch hinter sich her. Es ist ein Plattformer, der echt schön aussieht und so die Erinnerung einer alten Frau widerspiegelt. Und was sich so traurig und herzergreifend anfühlt, nutzt sich leider schon nach 1 bis 2 Stunden vollkommen ab. Da hat man das Gefühl, man hat alles gesehen, alles gespielt und wirklich berühren tut es einen auch nicht mehr. Fand ich schade. Außerdem war diese Physik-Engine, die dabei war, häufig sehr nervig. Ihr müsst euch vorstellen, ihr zieht halt immer diesen Faden hinterher und oftmals ist dieser Faden dann zu Ende, dann kann man nicht weiter, dann muss man wieder zurück und einen neuen Weg nehmen. Und bleibt man oft hängen und es funktioniert alles nicht so direkt. Also das haben andere Spiele wie beispielsweise Limbo viel, viel besser gemacht. Ja, echt schade. Und es geht viel zu lang irgendwie. Ich habe zusammen mit der Kathi gespielt und wir sind relativ zügig gewesen und haben so 8 Stunden gespielt und da war es immer noch nicht zu Ende. Also kein schönes Erlebnis. Schade eigentlich. Sieht aber toll aus. Aber dafür kann man sich auch nichts kaufen, ne? Nee, heutzutage nicht. Das ist wohl wahr. Naja, Layers of Fear habe ich auch gespielt. Es ist so ein Sleeperhead, könnte man meinen. Der Spiel, was am Anfang rauskam und so, ja, so ein bisschen einen kleinen Hype hatte, aber jetzt, ich finde, im Laufe des Jahres haben das wesentlich mehr Leute für sich entdeckt und es wird immer besser angenommen bei den Leuten. Das fand ich ja eigentlich ganz schön. Ja. Also, ist ein Survival-Horror-Spiel rund um einen geisteskranken Maler, der sich ja in seinem Haus quasi verliert. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Er, ja, kreiert, er bemalt quasi sein ganzes Haus in seinem Kopf. So habe ich es jetzt umschrieben. Es spielt unheimlich mit Farben, sieht quasi aus wie ein Gemälde. Und das ist so das Coolste am Spiel. Es optisch macht schon was her. Ich persönlich fand es jetzt ein bisschen, ja, alles sehr vorhersehbar und auch nicht sonderlich erschreckend. Also klar, es hat ja diesen psychologischen Horror, der da so mitschwingt, aber es hatte durchaus auch den ein oder anderen typischen Scare-Jump-Moment, aber alles, die ganze Formel hat mich nicht so wirklich abgeholt. Gibt es da eigentlich ein DLC zu, weißt du das? Ich meine, da war was, ne? Ach, das wüsste ich jetzt nicht, aber ich möchte es auch nicht abstreiten. Ja. Naja, ist auch wurscht. Layers of Fear, auch wieder so ein Titel. Leicht enttäuschend. Naja. I'm Setsuna. Ja, I'm Setsuna, ein Spiel von, eine Division von Square, die extra gegründet wurde, um so ein bisschen dieses klassische JRPG-Ding zurückzubringen. Ich glaube, es heißt sogar Square RPG oder JRPG oder so. Jedenfalls ein ganz klar, ein Name, der klar Stellung bezieht. Und so ist auch dieses Spiel. Ich möchte fast schon sagen, klassischer 3D 16-Bit-Optik, wenn man das so möchte, schon Polygone. Schreitet man mit dieser Setsuna klassisches JRPG-Quest. Das Spiel geht nicht sehr lange, wie ich hörte, so zwischen 20 und 30 Stunden soll Schicht sein, was ich persönlich eher begrüße als verurteile. Und von der Story her soll es auch sehr gut sein, also ein solides bis wirklich gutes Spiel für Fans der alten Schule. Ich hätte es mir auch wirklich schon längst zugelegt, aber nach wie vor ist die Preisschraube für mich viel zu hoch angesetzt. 40 Euro zahle ich nicht für einen digitalen Download auf dem PlayStation Store. Eine richtige physische Copy gibt es noch nicht, außer aus dem Import. Da ist es mir auch zu teuer. Deswegen, ich wäre bereit, mir das Spiel zu holen für die Hälfte. 20 Euro hätte ich mir sofort geholt, was meiner Ansicht nach auch noch relativ viel ist. Joa. Aber, ja, wäre noch fair. Also als Freund der alten Final Fantasies sollte man sich mal nicht im Auge riskieren. Es wird oft verglichen mit Chrono Trigger. Richtig. Habe ich selber nie gespielt. Kann ich nicht zu sagen. Bei Amazon habe ich eine Kritik gelesen von jemandem, der meinte, ja, das Spiel geht ja nur 20 Stunden. Das ist ja auch kein Vergleich zu Chrono Trigger. Das stimmt doch gar nicht. Chrono Trigger ist auch kein langes Spiel. Das ist in 15 Stunden ja, in der Regel erledigt. Also das ist sicherlich, wenn es mit Chrono Trigger vergleichbar ist, dann vermutlich eher mit der Spielzeit. Aber nichtsdestotrotz, ich würde es als kleinen Geheimtipp einstufen. Ungespielt, sage ich, das ist ein kleiner Geheimtipp. Ah, ich habe auch einen kleinen Geheimtipp für dich. Das Spiel heißt Far Cry Primal. Ein ganz kleines Spiel von einem ganz kleinen Entwicklerstudio. Ja, ich befürchte, das Spiel könnte der erste Sargnagel im Sarg der Far Cry-Reihe gewesen sein, die sich durch zwei fast identische Spiele ja schon so ein bisschen abgenutzt hat. Und dieses Far Cry Primal, trotz des komplett auf den Kopf gestellten Settings, hat es ja dann doch nicht geschafft, irgendwo was an dieser ganzen Formel zu verändern, dass es die Leute wirklich bei der Stange hält. Witzig ist ja, dass es die Map quasi dieselbe ist wie die von Far Cry 4. Ach ja? Sie haben so leichte Modifikationen vorgenommen und das Ganze ein bisschen anders mit Texturen überzogen. Und, ja. Wow. Ja. Hab ich häufiger gehört. Ja, also wirklich, warum nicht? Ich meine, möglich, ja. Also man merkt es nicht, muss man dazu sagen. Also wenn man spielt... Ich würde gerade sagen, wenn man bei Fallout das Ganze mit einem neuen Texture Pack überziehen würde, wird vermutlich auch keiner auf den ersten Blick drauf kommen. Also legitim ist es, aber ob das jetzt moralisch nachvollziehbar ist, vertretbar? Weißt du, was mich am meisten genervt hat bei Far Cry Primal? Dass da die Bouncing Boop Engine gefehlt hat. Ja, das war mein erster Einwand, aber das ist bei fast jedem Spiel. Ne? Die wenigsten Spiele haben wirklich funktionierende, wackelige Brüste, ne? Ja, ärgerlich. Eingebaut. Das ist ein Ärgernis der heutigen Zeit. Ja. Nein, aber was mich wirklich gestört hat, ist die Sprache. Ja, die haben ja mit irgendwelchen historischen Linguisten zusammengearbeitet, die da irgendwelche Urvölker. Ubisoft ist bekannt für ihren. Man sieht es an der Assassin's Creed-Reihe, dass ihnen sehr wichtig ist, die historischen Fakten absolut richtig darzustellen. Ja. Furchtbar. Also, furchtbar. Ich spiele hier mal was ein. Saif Nabasu Hayayata Shunta Guaru. Buchhalter. Oh, mihi pafitaldaf. Quai balbal. Tu sabashmas. Ja, ja, ich fand's also schon wenn das jetzt nicht nervt, weiß ich auch nicht. Hm? Absolut. Ich fand es ja damals schon beim Trailer zum Fremdschämen, dieses Uga Aga. Atutipatakuta. Sollen Sie das ist rassistisch. So ja, es ist rassistisch, aber wie gesagt, ich habe ja nichts dagegen. Apocalyptico, ich weiß nicht, ob du den Film kennst von Mel Gibson. Ja doch, ja sicher, guter Film. Ja, der ist ja auch komplett in dieser komischen Sprache da von diesen Azteken gemacht. Und das finde ich zu keinster Weise störend. Ja, der Weg, das sehr authentisch ist, ist es vermutlich auch für den geneigten Westeuropäer. Ich glaube, der Azteke, der das hört, der dreht sich im Grabe um, aber da ist es halt gut gemacht. Und bei sowas wie Far Cry, selbst wenn da jetzt der Professor von Neandertal mitgemacht hat, das ist einfach nur, das ist genau diese Klischee-Uga-Aga-Sprache, die man in so einem Zeichentrick erwarten würde. Hier SpongeBob trifft die Steinzeitmenschen oder so. Also, naja. Ja, übrigens, nochmal zu dieser Boob-Engine, es gibt sie. Wo? Ja, bei Far Cry Primal. Ach, wirklich? Ja, und nicht zu knapp, also da sieht man viel nacktes Fleisch, es gibt viele Sexszenen, ja, die Wilden, ne, die vergnügen sich natürlich überall. Die hatten ja auch sonst nichts. Ja, warum auch nicht? Kann man doch mal machen. Das möchte ich auch löblich hervorheben. Also das wurde schon versucht, authentisch einzufangen. Na gut, dann ist es schon mal etwas. Wenigstens etwas. Ja. Oh, jetzt der erste Telltale-Titel auf der Liste. The Walking Dead, Michonne. War ja diese Mini-Episode, oder ja, drei Episoden waren es, glaube ich. Ich muss sagen, es war wieder gut. Es war ein bisschen actionreicher als gewohnt, beziehungsweise es ging schneller zur Sache. Lag wohl in der Natur der Sache, weil es war kürzer. Ja. Wow, das war jetzt aber... Ganz toller Satz. Ich weiß genau, was du auf ihn hinaus möchtest. Michonne, ist das die mit dem Schwert, oder? Ja, das ist erzählt auch die Vorgeschichte von Michonne. Und ist ein interessanter, sympathischer Charakter auf jeden Fall. Ja, ich bin selber kein großer Fan der Hauptserie, deswegen kenne ich mich damit jetzt nicht so aus. Also ich bin kein Fan, weil ich es nicht mag, sondern ich bin kein Fan, weil ich es einfach nicht gucke. Ja. Deswegen fehlt mir da ein bisschen das Hintergrundwissen. Ja, also die Geschichte ist solide, möchte ich sagen. Und der Gore-Faktor ist auch wieder gut. Ja, für ist ganz, Gore ganz wichtig. Wie uns. Genau. Ja, solide Geschichte hatte Street Fighter 5 nicht, zumindest nicht zu Anfang. Das Spiel erschien ja quasi als... Fragment eines vollständigen Spiels. Es gab diverse Spielmodi, die einfach nicht mit dabei waren, die dann für später als Add-ons angepriesen worden waren, die sich mutmaßlich aber schon auf der Disc befanden. Also eine ganz dubiose Veröffentlichungspolitik von Capcom, wohinter sich aber trotz allem ein gutes Spiel befand und das inzwischen ja auch durch die ganzen Patches und auch den Story-Modus etwas mehr an Substanz gewonnen hat. Also nach wie vor gehört Street Fighter 5 wohl zu den absolut wettbewerbsfähigsten Spielen und auch den Prügelspielen, die bei diesen ganzen E-Game-Events auch am häufigsten gespielt werden. Nicht so unrecht. Ich selber bin kein Street Fighter-Fan mehr, wirklich. Also nach Teil 4, den ich mir noch direkt geholt habe, den ich auch ganz gut fand, musste ich aber doch für mich einsehen, das ist nicht der Fighter, der mich so wirklich noch einfängt. Ich bleib dann doch lieber bei Mortal Kombat. Ja, hier nochmal ein kleiner Verbrauchertipp für die ganzen Hörer da draußen. Spiele heutzutage nicht mehr zu Release kaufen. Genial, ein genialer Tipp. Spart ein bares Geld und auch Nerven. Vor allen Dingen Nerven, richtig. Vor allen Dingen Nerven. Ja. Den Day-One-Patch, den macht man sowieso, ob man sich das am ersten Tag holt oder am 30. Tag. Man muss immer erst irgendwas runterladen, bevor man loslegen kann. Ja, die gute alte Cartridge-Zeit ist lange vorbei. Ja, das waren noch Zeiten. Zeiten, in denen es Spiele wie The Flame in the Flood nicht gegeben hat. The Flame in the Flood, ein Survival-Spiel mit einem Mädchen und ihrem treuen Hund und einem Floß. Und man befördert die beiden über einen Fluss von kleinen inselhaften Ortschaften. Und muss aufpassen, dass sie nicht verhungern, von wilden Tieren angegriffen werden oder von brutalen Räubern vergewaltigt. Das habe ich mir jetzt ausgedacht, das Letzte. Aber es könnte vielleicht passieren. Könnte passieren. Ja, es ist ein Endzeit-Survival-Simulator, wenn man so möchte. Ne? Also die Prämisse ist schon interessant. Und ist es ein Endlosspiel? Also, ist der Fluss endlos, auf dem sie reist? Oder kann man wirklich irgendwo ankommen? Das ist eine gute Frage. Ich könnte mir beides vorstellen. Ja, ich auch. Genügt dir das als Antwort? Ja, wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ganz wichtig. Vielleicht gibt es auch was zu gewinnen. Wer hat eigentlich Colat gewonnen beim letzten Mal? Habe ich ganz vergessen zu fragen. Da möchte ich jetzt lieber nichts zu sagen, denn Colat hat niemand gewonnen. Tja, wir haben leider die nettesten Fans, aber nicht die hellsten Fans. Aber daran kann man ja auch noch 2017 arbeiten. Ja, also ein bisschen mehr auf Zack sein, einfach mal ein bisschen den Hintern hochbekommen, ne? Ein bisschen sportlich sein, mal was tun. Dann kann man auch was gewinnen. Ja. Ja, habe ich noch, ne? Also wenn jetzt jemand hier einen Kommentar schreibt und den Begriff Colat hinzufügt, dann könnte ich mich das schon überreden lassen. Hat er schon gewonnen. Ja, genau. Ich muss mich ein bisschen korrigieren. Firewatch war natürlich nicht das größte Indie-Spiel im Jahre 2016, sondern Stardew Valley. Und zu diesem Spiel hat die gute Kathi uns einen kleinen Beitrag beigesteuert. Hi, ich bin Kathi und da ich mal wieder nicht am aktuellen Podcast von Coverbanga Play teilnehmen kann oder darf, da gibt es unterschiedliche Meinungen zu dem Thema, habe ich es mir zumindest nicht nehmen lassen, etwas zu meinem Spiel des Jahres 2016 sagen zu dürfen und auch ganz besonders aus dem Grund, da ich über dieses Spiel bereits in einem vorherigen Podcast aus dem Jahr 2013, um genauer zu sein Dezember 2013, etwas sagen durfte und auch wollte. Und es handelt sich dabei um das Spiel Stardew Valley. Stardew Valley ist ein Bauernhof-RPG im Pixel-Stil vom Indie-Entwickler Concerned Ape oder eben Eric Barron, das dann bei Shucklefish gepublished wurde und im Jahr 2016, also im Februar 2016, herauskam. Ich möchte gar nicht großartig jetzt noch alles aufführen, was man nun bis ins kleinste Detail in diesem Spiel alles machen kann. Ich denke, unter Bauernhof-RPG kann sich vermutlich jeder etwas vorstellen. Nur kurz, man hat eine Figur, Mann oder Frau, das sucht man sich aus, man sucht sich einen Bauernhof aus, dann, man erntet Pflanzen, man hält Tiere, man kann optional in Dungeons bzw. in Minen gehen, Rohstoffe sammeln, gegen Monster kämpfen und kleine Quests erfüllen, Nebenquests und ein wirklich niedlich anzusehendes Spiel, ein entspannendes Spiel, das muss ich auch immer wieder sagen, der Soundtrack dazu ist auch wirklich sehr schön und passend ausgesucht. Wirklich, also dieses Spiel macht einfach Spaß, wenn man den Pixel-Stil mag, wenn man eben Bauernhof, Farm-Life-Simulationen mag, es spricht einen absolut an. Dieses Spiel hat genau das erfüllt, was ich mir darunter vorgestellt habe, was ich mir gewünscht habe und in der heutigen Zeit ist, denke ich, so etwas schon wirklich viel wert, in der Zeit, in der bei vielen Spielen kurz oder überhaupt zu Release so viel versprochen wird und dann nicht gehalten, hat dieses Spiel absolut alles erfüllt, denke ich. Das Einzige, was noch fehlt, aber was auch noch in der Zukunft hineingepatcht oder vielleicht dann auch durch ein Mini-DLC dazukommen wird, ist der Koop-Modus. Ansonsten ist im Grunde alles enthalten. Es wird immer wieder gepatcht, wenn es irgendwelche Probleme im Gameplay oder so geben kann, sollte. Bugs werden auch behoben. Also das ist alles immer noch es wird immer weiter daran gearbeitet. Man kann davon ausgehen, dass man da eben nicht im Regen stehen gelassen wird, sondern so klein dieses Spiel sein mag, von seinem Umfang, ist es wirklich absolut ausreichend. Und ich bin also bis jetzt schon, ist jetzt immer noch total begeistert davon. Ich habe über 120 Stunden bereits in dieses Spiel investiert und ich bereue das absolut nicht. Und es ist auch wieder so etwas, man kann auch mal zwischendrin mal wieder ein paar Wochen oder so, oder auch haben, wo man mal einfach nicht spielt und trotzdem macht es dann wieder Spaß, sich wieder reinzufinden und dann, sein kleines Farmleben dort fortzuführen. Deswegen bin ich, also für mich ist es absolut ist es das absolut wert, den Titel Spiel des Jahres zu haben, weil man einfach sieht, wie viel Arbeit dieser eine Indie-Entwickler, der wirklich ganz allein daran gearbeitet hat, da reingesteckt hat. Und ich finde, sowas muss einfach auch mal irgendwie gewürdigt werden. Und wurde es ja auch. Es hat eine große Fanbase bereits ja schon im Vorfeld gehabt und das hat sich eben noch bestätigt, beziehungsweise es ist vergrößert worden. Und dieses Spiel hat es wirklich absolut verdient. Für Spieler, die beispielsweise Harvest Moon, Animal Crossing und oder auch Terraria gemocht, gerne gespielt haben, ist einfach auch Stardew Valley die richtige Wahl. Davon bin ich einfach überzeugt. Es wird sogar für die kommende Nintendo-Konsole, die Nintendo Switch, eine Portierung geben. Für PlayStation 4 und Xbox ist es sogar noch im Jahr 2016 im Dezember dann eben auch noch eine Portierung herausgekommen. Also selbst Konsolenspieler können dieses Spiel spielen. Und ich kann es einfach nur absolut empfehlen. Abschließend möchte ich einfach nur noch mal erwähnen, wenn man beispielsweise in diesem Spiel mit seinem Pferd oder Pony, das man eben im Laufe des Spiels erwerben kann, durch die Lande reitet und wer dabei nicht in Entzückung verfällt, beziehungsweise dem dabei nicht ein Schmunzeln über das Gesicht fährt, der hat einfach kein Herz. Und das ist das Letzte, was ich dazu sagen möchte. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Kathi. Ich kann mich da nur anschließen. Stardew Valley ist ein grandioses Spiel. Liebe in Spielform. Für mich. So viel Liebe steckt in diesem Spiel. Ja, Liebe in Spielform, dazu kommen wir noch im März, was für mich Liebe in Spielform ist. Oh mein Gott, ich ahne Furchtbares. Ja, ich brauche nicht mehr viel zu Stardew Valley sagen, außer dass du dir das noch kaufen musst, weil es dir sehr gefallen wird. Ja, es ist jetzt, glaube ich, für PlayStation 4 auch verfügbar und richtig. Glaube, da werde ich mir das dann auch wirklich mal zulegen. Ja, ist wirklich entspannt. Man kommt von der Arbeit, legt eine Runde Stardew Valley ein und 10 Stunden später kann man... Ich hoffe ja wirklich ernsthaft, dass wenn sie demnächst den Multiplayer dann veröffentlichen, dass das auch multiplattformmäßig sein wird. Das wäre geil. Das wäre großartig. Ich habe meine Zweifel ein wenig, aber das wäre wirklich wunderbar, wenn dann ich vielleicht noch mit euch da mal so ein bisschen mit meiner PlayStation und mit euren PC-Accounts kombinieren könnte. Coole Sache wäre das, aber... Ich stell mir das auch so toll vor, wenn man eine Farm betreibt. Ja, da gehst du der eine geht morgens raus, gießt die Blumen, der andere schlägt irgendwelche Steine im Steinbruch, ne? Der andere geht in die Stadt, kauft neue Samen. Ich gehe in die Dungeons und kämpfe gegen die Schleime. Das Ganze tun, das ist der unspektakulärste Teil des Spiels. Aber ja, Stardew Valley. Nochmal Indie, diesmal aus Deutschland. Deponia, Doomsday, habe ich mit reingenommen, weil es Dedelec nicht so gut geht, habe ich gehört. Leider. Und Deponia, natürlich die IP war mit den größten Verkäufen. Eigentlich war es ja eine Trilogie. Jetzt haben sie glatt einen vierten Teil dazu gedichtet. Rufus ist älter, es geht irgendwie um Zeitreisen. Und was mir so im Gedächtnis geblieben ist, kurz nach Release des Spiels ging ich in den örtlichen Rewe und sah dort eine Computerbildspiele. Und was war da drin? Tja, dreimal darfst du raten. Deponia Doomsday. Uiuiui. Ui, ui. Ja. Ich weiß nicht, die müssen da wahrscheinlich logischerweise irgendeinen Vertrag gehabt haben, aber da habe ich noch so gedacht, oh, armes Dedelec. Ja, zweifellos. Ja, traurig. Na gut, was habe ich denn da noch? Noch habe ich Black Desert Online, ein Spiel aus dem fernen Osten, ein MMO-Spiel, was ziemlich cool war, weil es ein ziemlich flottes Action-Kampfsystem hat und hatte. Es gibt das Spiel ja noch. Und hat mich so ein paar Stunden gefesselt, habe ich gern gespielt. Im Grunde nichts Besonderes, außer dass die Grafik sehr schick ist und es hat vor allen Dingen auch deine Lieblingsengine, die es massiv verwendet. Hm. Ja, das muss man dem Spiel zugutehalten. Darüber hinaus ist es aber auch ein Spiel, wo man wirklich viel und intensiv sich hineinfuchsen muss. Denn es ist nicht nur ein normales MMO, das heißt, du läufst rum, schlachtest irgendwelche Monster und lootest, sondern du hast auch ein Handelssystem. Du kannst Handelsrouten erstellen, kannst Arbeiterhäuser kaufen, dort Arbeiter platzieren und ja, Waren, Kreislaufsystem, bla bla bla. Und da war ich dann raus. Aber cool war, dass ich mir ein Pferd erspielt habe. Habe ich bekommen als Geschenk. Das hat mich sehr gefreut. Denn man hat diverse Reittiere zur Verfügung. Und, das habe ich noch nie gesehen, du kannst einen Punkt auf der Map anvisieren und deine Figur läuft alleine hin. Ja, ziemlich cool. Also man spart viel Zeit und Nerven, weil die Spielwelt ist riesengroß. Einmal angeklickt, die Spielfigur läuft und läuft. Ja, Black Desert. Redet heute auch keiner mehr drüber. Nee. Ja, was ein Februar, ne? Was ein Februar. Ja. Eine Menge Stoff. Auf jeden Fall. Kann man gar nicht anders sagen. Und dann sind wir im März. Da sind wir im März. Und komm, wollen wir dich schon glücklich machen? Wollen wir das Spiel schon ein bisschen nach vorne ziehen? Ja, tatsächlich, auf diesen Titel habe ich ja schon im Jahr 2015 gewartet. Und ich hatte mir tatsächlich auf meine Arbeit, auf meinem Outlook-Account, eine Erinnerung eingestellt für den Tag des Releases, damit ich dann direkt auf die örtlichen Importseiten gehen kann, um das Spiel zu bestellen. Gesagt, getan. Und was las ich dann dort? Es wurde verschoben. Es sollte erst, glaube ich, Anfang Januar rauskommen. Dann kam es halt erst im März raus. Egal. Bestellt, geholt, gewundert, sehr gewundert. Aber dann doch viele Stunden gespielt. Und die Rede ist natürlich von Dead or Alive Extreme 3. Dem, ja, wie möchte man das nennen? Dem Inselurlaubssimulator des weiblichen Casts der Dead or Alive-Reihe. Ja, die werden aus dubiosen Gründen von irgendwelchen Leuten auf diese Insel gelockt, um dort einen Urlaub zu verbringen. Und das Ziel des Spielers ist es, den Mädels dort einen wunderbaren, unvergesslichen Urlaub zu bescheren, indem man sie zu Aktivitäten schickt, ihnen Geschenke macht und sie sonst wie bei der Stange hält. Und ja, das Spiel bietet eigentlich nicht viel anderes als endlosen Grind. Der Grind, der dafür da ist, um an Geld zu kommen. Mit dem Geld kauft man sich dann neue Klamotten, im wahrsten Sinne des Wortes, Bikinis oder sonstige Accessoires und man hat halt nicht so viele Aktivitäten, dass es auch recht schnell eintönig wird. Hat aber aufgrund seiner wirklichen Absurdität auch einen gewissen Charme. Ich meine, diese Mädels tragen ja so gut wie nichts und dass das Spiel nicht von Frauen programmiert ist, merkt man auch zu jeder Sekunde an. Also die bewegen sich in wirklich sehr aufreizenden Posen, sage ich mal. Und ich meine, wer den Podcast verfolgt, ich habe schon viele, viele Worte über dieses Spiel verloren. Neuerdings habe ich es mal wieder eingelegt nach einer etwas längeren Pause, da gab es einen größeren Patch. Und unter anderem gab es dann auch jetzt ein neues Feature. Man konnte nämlich Lotions kaufen, mit denen man gewisse Körperproportionen der Figur entweder weicher oder härter macht. Es gab also zum Beispiel so eine Brustlotion, die lässt dann die Brüste noch wackeliger werden. Also eine ganz tolle Sache. Das gilt auch für den Hintern, da kann man sich dann auch so ein Zeug holen. Aber man muss halt auch ein entsprechendes Popularitätslevel erreicht haben bei dem Mädchen seiner Wahl, damit die das auch annimmt. Ja, damit man das dann dreimal machen kann, dann hat man die super Wackelbrüste. Eine ganz tolle Sache. Ja, und naja, natürlich läuft dieses Spiel auch mit Echtgeld. Ich persönlich komme nicht in die Versuchung, weil das ist ja ein Importspiel und entsprechend kann man nicht über den deutschen Store auf diese Sachen zugreifen. Ich habe auch keine Lust mehr dafür, jetzt extra einen chinesischen Store-Account dazu zu legen. Von daher verzichte ich gerne drauf, aber im Großen und Ganzen ist es halt ein netter Zeitvertreib für perverse Leute. Also die GameStar würde schreiben, ein Spiel für Verlierer. Würde oder hat? Würde. Ja, also ganz im Ernst, das Spiel gibt sich ja nicht vor, irgendwas anderes zu sein als das, was es ist. Ne? Und ich wusste, was mich erwartet und habe es mir auch deswegen geholt und wurde daher nicht enttäuscht. Was mich hingegen schon enttäuscht hat, ist, dass halt kein Multiplayer vorhanden war. Weil ein paar der Sachen hätte man ja schon auch zu zweit spielen können, aber ich verstehe schon, der geneigte Dead or Alive Extreme 3 Spieler möchte eher alleine sein, wenn er dann dieses Spiel spielt. Gut. Auch okay. Ich kann ja demnächst mal ein paar Fotos, die ich gemacht habe, auf dem Kanal teilen. Oder da freuen sich die Hörerinnen und Hörer da draußen. Ja, hoffe ich doch. Ich habe so inzwischen schon, 200 Fotos geschossen im Laufe meiner Dead or Alive Karriere. Ach ja, es gibt auch einen neuen Modus, genau, das ist der Fotomodus, der möchte ich noch kurz erwähnen. Da kann man die Mädels fotografieren. Konnte man vorher zwar auch, aber jetzt kann man sie entsprechend in Pose werfen. Man kann nämlich Posenkarten kaufen, die muss man den Mädels dann schenken. Und wenn die akzeptieren, dann kann man für das Shooting zum Beispiel sagen, ja, die liegt jetzt auf dem Boden oder die macht jetzt so eine Art Bewegung oder sowas in der Art und dann kann man sie fotografieren. Aber Obacht! ja, wenn man zu nah ranzoomt an bestimmte Stellen des Körpers, dann missfällt der Figur das und die schimpft dann zwei, drei Mal und beim vierten Mal dann bricht sie das Shooting einfach ab. Also man muss aufpassen, man kann da nicht ganz juristisch einfach, ne, riskant auf den Ausschnitt draufgehen, sondern man muss schon ein bisschen professionell arbeiten. Verstehe. Ja. Ja. Jetzt hast du sehr viel über Dead or Alive Extreme 3 gesagt. Jetzt halte ich mich auch zurück für den Rest des Monats. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Ja, viel ist da allerdings nicht mehr. Tom Clancy's The Division. Für mich wieder mal eine Enttäuschung in diesem schönen Jahr 2016. Ich habe die Beta-Version gespielt, genau. Und war Feuer und Flamme, hat mich richtig abgeholt gefühlt, tolles Setting habe ich gedacht und die Shooter-Mechanik ist super. Ja, und dann habe ich das Spiel gekauft und gespielt und nach 5 Stunden war es mir zu langweilig. Sehr schade. Was vor allen Dingen ganz furchtbar war, scheinbar gab es ja Änderungen bei The Division, man muss ja mal fair bleiben, war das schlaurige Shooter-Design tatsächlich. Ist ähnlich wie bei so vielen Duck-and-Cover-Shootern kommt eine Gegnerwelle nach der nächsten. Und das Blöde bei The Division war, dass die Gegner eine viel zu hohe Schadensresistenz hatten. Ein Magazin nährte ich nach dem anderen auf den Kopf des Gegners und sie fielen einfach nicht um. Einfach frustrierend, einfach nervig. Wie gesagt, angeblich soll da sich ja viel verändert haben. Ich hab's jetzt schon länger nicht mehr auf der Festplatte. Was allerdings wirklich toll war und ist das Design der Gebäude und in den Gebäuden. Also da hat man wirklich so ein bisschen den Eindruck, da in so einer Endzeitwelt hineinzustapfen. Verlassene Gebäude, alles kaputt und durchwühlte Schubladen. Da kam so ein bisschen so vereinzelte The Last of Us Momente tatsächlich hoch. Das war toll, muss ich sagen. Ja, was man noch sagen muss zu dem Spiel, was dem auch noch etwas erschwerend hinzukam, dass sich ja über 2 Jahre hinweg ein großer Hype aufgebaut hat, weil man immer nur diese wirklich großartigen Grafikwunder gesehen hat, die Previews auf den E3s ja schon versprochen haben, was dann nicht ganz so eingehalten worden ist und das war trotzdem hübsch, aber diese Faszination, die ersten Trailer verstrahlten, hat es am Ende halt dann nicht einhalten können. Aber nein, absolut gut, nicht. Dass Hype halt echt ein Spiel killen kann. Zu dem Paradebeispiel kommen wir auch noch in diesem Jahr. Ja, sage ich mit einer Träne im Auge. Ja, mehr gibt es eigentlich zu The Division nicht zu sagen. Ein Spiel, wo ich echt enttäuscht war. Ein bisschen ähnlich ging es mir mit The Guest. Habe ich mich im Vorfeld recht drüber gefreut. Es ist ein Adventure-Spiel, hatte so ein bisschen die Idee von Silent Hill The Room, zumindest diesen Raumaspekt, also wir befinden uns im Hotelzimmer und müssen da diverse Rätsel lösen, aber so wirklich ist der Funke nicht übergesprungen, die Rätsel waren alle zu lahm, einfach nur zu lahm. Es hat sich angefühlt wie so ein Wimmelbildspiel. Nee, war nichts, konnte ich leider nicht zu Ende bringen. Day of the Tentacle Remastered wollte ich mir kaufen, habe ich nicht gemacht. Jetzt ist es im PSN Store, Gott sei Dank. Jetzt habe ich's. Ich muss dazu sagen, ich bin kein großer Fan der Tentakel. Erstaunlich, das ist ja einer der großen Point-and-Click-Referenz-Titel, nicht wahr? Und ja, ich schäme mich auch ein bisschen. Eine größere Spielezeitschrift in Deutschland, die auch einen relativ großen YouTube-Kanal hat ihre Top 10 PC-Games veröffentlicht, die nur so strotzte vor Remakes und Add-ons und furchtbar, aber da war, glaube ich, Day of Tentacle auf Platz 3 oder 2, also sehr, sehr weit vorne. Ja, konnte ich nicht wirklich verstehen. Ich meine, klar. So schön man, ich meine, ich erinnere mich noch an damals, als so Mitte der 2000er Jahre, als man davon geträumt hat, mal so ein richtig cooles Remake zu erleben von den Spielen, die man mochte. Heutzutage wird man ja fast schon überschwemmt von den Remakes. Fluch und Segen. Ja, dieses Jahr kommt auch wieder eins raus, da kommen wir aber später zu, auch von LucasArts. Ja, weiß ich auch nicht. Wenn man es damals gespielt hat und mochte, freut man sich und Leute, die es nachholen möchten, freuen sich auch. Ich werde mal reinschauen. Ja, das war's aber auch. Das war's jetzt tatsächlich vom März Und kurze kleine Unterbrechung und wir sehen uns gleich wieder. Hören uns gleich wieder. Bis gleich. Weiter geht's mit den Monaten April bis Juni. Da macht den Anfang Quantum Break. Remedies. Darauf habe ich ja gewartet. Streich. Und ja, ganz großer Streich. Und man merkt daran, meine, natürlich waren wir jetzt auch als Nicht-Xbox-Besitzer, weil das war ja einer der großen Xbox-Exklusivtitel des Jahres, die Zielgruppe. Aber man merkt auch daran, dass es an einem vorbeigegangen ist. Ich musste wirklich überlegen, kam das jetzt 2016 raus oder ist das schon älter, dieses Spiel? Das ist so von meinem Radar runtergefallen. Aber nein, es war in diesem Jahr, relativ früh im Jahr, dieses merkwürdige Spiel, was Spiel und eine echt komplette Real-Time Fernsehserie quasi. Was ist eine Real-Time-Fernsehserie? Also eine mit echten Schauspielern gedrehte Fernsehserie mit kombiniert hat. Sollte der große Clou werden, die Medien miteinander zu verbinden. Führt aber dazu, dass man zwischen den Spielelementen teilweise echt langweilige, schlecht geschauspielerte Serien-Episoden sich angucken musste. Gut, da gehen die Meinungen auseinander. Manche fanden es cool und gut gemacht und merkten keinen Unterschied zu einer normal fürs Fernsehen produzierten Serie. Bei vielen anderen wirkt das aber einfach nur, ja, kam es nicht so toll an. Und es ist auch grenzwertig. Ich meine, möchte ich ein Spiel spielen oder möchte ich eine Serie gucken? Und das Spiel war wohl nicht so gut und auch die Story nicht so toll, dass man das dann in Kauf nahm. Und so ist es mehr oder weniger ein obskures Experiment gewesen, was da eingegangen worden ist, was aber offensichtlich nicht wirklich aufgegangen ist. Ja, zumal zumindest für Windows-Besitzer Steam erstmal außen vor war. Es gab es erstmal nur für diesen Windows Xbox Store, wo man sich das Ganze kaufen konnte. Was mich überhaupt erstmal davon abgehalten hat, mir das Spiel zuzulegen. Mittlerweile gibt es das Ganze ja bei Steam. Hätten sie es vielleicht so gemacht, hätte es ein paar mehr Verkäufe gegeben, aber so halt nicht. Außerdem finde ich, dass es da, wie hieß dieser MMO-Shooter, den es mal gab? Das war auch Defiance oder so. Das fand ich irgendwie smarter. Da war es irgendwie, du hast das Spiel gehabt und parallel lief im Fernsehen oder auf irgendeinem Sky-Sender, keine Ahnung, die Serie und hat quasi Auswirkungen gehabt oder die Spiele haben Auswirkungen auf die Serie nehmen können. Also dass es quasi so ein Wechselspiel gab. Das fand ich irgendwie besser. Also nur so eine Serie dazwischen zu brettern, war sie auch nicht. Aber sieht echt schick aus. Sieht schick aus. Ja? Sie haben ja auch ein paar relativ namhafte Schauspieler dafür gewinnen können. Also wir reden hier nicht von einem Call of Duty, die mal eben locker hier in Kevin Spacey sich da anlachen können, aber trotzdem den Typen, der bei den X-Men-Filmen den Eistypen gespielt hat. Ne, Leute werden wissen, wer gemeint ist. Und der Typ, der den Hobbit gespielt hat. Einen der Hobbits in Herr der Ringe. Ich glaube, Pippin oder so, oder Merry. Wow. Ja. Ne? Ich warte ja auf Alan Wake 2. Das will ich haben, Alan Wake 2. Also Remedy, strengt euch an. Ja, es kann nur besser werden. Ja. Dark Souls 3. Ja, der nächste Flop ist im Monat April. Leider sehen das vermutlich 99% der Leute komplett anders. Tja, Dark Souls halt, ne? Ich meine, wir als alte Dark Souls-Veteranen müssen uns mal langsam an den dritten Teil machen. Wobei der zweite Teil sollte erstmal davor kommen und vielleicht auch Demon's Souls. Ja. Aber dann. Na, schauen wir mal. Also ich finde, man kann nur direkt zum dritten springen, weil wir den ersten so dominiert haben, dass wir uns eigentlich nicht weiter beweisen müssten. Ja, kurz zusammengefasst, kam gut an bei Presse und Fans und die Dark Souls-Fangemeinde hat dann weiter tolles neues Futter bekommen und ja, ne, für Fans. Ja, für die Fans sicherlich auch Ratchet & Clank, die beiden sympathischen Figuren, haben dieses Jahr auch einen Film bekommen, wie du ja schon eingangs erwähntest in diesem Podcast. Ich kann mit denen ja nicht so viel anfangen. Ja, Überbleibsel, ja, kein Überbleibsel, aber so ein, sagen wir mal, lebenserhaltende Maßnahmen der ganzen Maskottchenwelle. Ratchet und Clank, ich finde generell so diese Art von Videospielen sind mehr oder weniger nur noch Liebhabersache. Ähnlich wie es bei diesem inoffiziellen Nachfolger auch sein wird, der auch für die Switch erscheinen wird, von den Banjo-Kazooie-Leuten. Oh, ja. Yooka-Laylee. Ja, super. Wie gesagt, für Fans. Das spricht aber leider auch nicht mehr so. Und für Fans ist halt auch Ratchet & Clank. Und sah schön aus und hat toll gepasst zu der Filmatmosphäre. Das sah halt auch wirklich so aus, als wenn es aus dem Film rausgefallen wäre. Ansonsten ist es halt das typische 3D-Plattforming. War ja auch kein Vollpreistitel, ne? Es war ein bisschen günstiger. Also so als kleiner Snack für zwischendurch, für die Fans genau das Richtige. Ja, der kleine Snack zwischendurch war dann ja auch vermutlich Axiom Verge, ein Indie-Titel, der auf der PS Vita auch dann sein Zuhause fand. Und das Ganze war dann so eine Art, ja, in der Schnittmenge von Super Metroid ein Spiel und mit so einem kleinen Twist, dass man da gewisse Pixelkräfte einsetzen konnte, die man dann, mit der man dann quasi auch die vierte Wand durchbrochen hat. Und ja, vom Gameplay her war es faszinierend und das Spiel hat auch eine Metaebene entwickelt, auf die man sich dann hätte einlassen können. Ich habe es natürlich nicht getan, aber ich habe von vielen Leuten gehört, die das getan haben und die es mochten. Ein kleiner Überraschungshit im frühen Jahre. Ja, sieht sympathisch aus, muss ich sagen. Doch, ja, spielt sich flott. Also es ist absolut das, was vielleicht die Leute, auch die große Metroid-Fangemeinde, die ja immer noch auf so ein Oldschool Metroid-Spiel wartet, gebraucht hat, und das hat erstmal so ein bisschen den Appetit gestillt. Es gab übrigens in diesem Jahr auch ein großes Metroid Revival, ein von Fans programmiertes Spiel, was quasi Super Metroid 1.5 ist. Ja, wurde richtig groß aufgezogen, sah richtig schön aus, hat noch ergänzende Welten gehabt und so und ergänzende Levels. Ja, aber da hat Nintendo recht schnell den Riegel vorgeschoben, deswegen. Zu Recht. Ich finde, das geht auch überhaupt nicht. Richtig. Ja, und wenn sie vielleicht das selbst übernommen hätten von Nintendo, aber nein, auch das nicht. Sie wollen es komplett. Ach, wenn ich mich dran. Jetzt genau, das war ja auch in dem Jahr. Wie hieß denn das mit dem Super Mario No Man's Sky? Weißt du noch? Ich hab dazu ein Let's Play gemacht, ein ganz kleines. Verdammt. Also es war prinzipiell ein 2D Mario, aber mit einem No Man's Sky ähnlichen Prämisse. Quasi, dass du von Planeten zu Planeten reisen kannst. Und da war ja erst Super Mario drin. Da hat Nintendo aber gesagt, nee, Freunde, so nicht. Und dann haben sie Mario entfernt und es durch ein anderes Männchen ersetzt. Also Nintendo. Ja, da verstehen sie keinen Spaß. Ja. Aber wir bleiben noch bei Nintendo und kommen jetzt zu Star Fox Zero. Das ist nämlich das, wenn Nintendo mal so richtig Hand anlegt und zeigt, wie es richtig geht. Die Muskeln spielen lässt. Ja, flex your muscles. Ja, dann kann das auch mal in die Hose gehen, denn Star Fox Zero kam nicht gut an bei den Leuten. Ganz und gar nicht. Vermurkste Steuerung, habe ich gehört, ich habe es nicht gespielt. Und auch so sah es echt nicht gut aus. Weißt du noch, als wir bei der E3 davor saßen und uns das erste Bildmaterial zukam? Ich war entsetzt. Ja, zum einen das und ich habe bei YouTube ja viele Kanäle abonniert von Leuten, die wirklich nah an Nintendo dran sind. Die wirklich, es ist bei YouTube so, du darfst in der Regel nicht unbedingt frei jedes Nintendo-Spiel streamen und vorstellen, sondern auch da schreitet Nintendo rigoros ein. Du musst da sich auf gewisse Verträge mit denen einlassen. Und ein paar YouTuber haben das gemacht. Die bekommen dann auch frühzeitigen Content. Und Leute, die das wirklich mit dem Engagement einer Bärenmutter verteidigt haben, diese Star Fox, mussten am Ende des Jahres doch kleinlaut zugeben, es war vielleicht doch nicht ganz der erhoffte Bringer. Ja, weil es auch einfach quasi das zweite Mal war, dass ein Star Fox-Spiel komplett geremaked wurde. Denn es hat der Geschichte nichts Neues hinzugefügt. Die Steuerung war, wie gesagt, ein mutiges Experiment, was in die Hose ging. Manche sagen, ach, ihr seid doch alle Idioten, das ist doch gut spielbar. Na, die Option, das anders zu spielen, wäre zumindest nett gewesen. Ja, und mit dem zweiten Mann das Ganze zu machen, ja, ging auch, aber das ist ja auch kein reinrassiges Zwei-Spieler-Spiel. Und so kam eins zum anderen und so hat das Spiel im Laufe der Jahre, der Monate, schon die Reputation erhalten, einer der großen Rohrkrepierer 2016 gewesen zu sein. Schon ein bisschen schade, denn Star Fox ist mir irgendwie seit jeher immer sympathisch gewesen. Aber naja, so ist das halt. Ich habe mir neulich, als wir auch in 2016 auf der Retro-Börse in Bochum waren, habe ich mir zum ersten Mal das Original Star Fox zugelegt für das Super Nintendo. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Nee? Okay. Schau mal. Und naja, das hat jedenfalls Laune gemacht. Und das lässt sich auch nach wie vor gut spielen und ist auch toll steuerbar. Also man muss nicht immer alles versuchen zu revolutionieren. Manchmal ist auch das Alterprobte auch heutzutage noch gut. Jetzt kommen wir zu was durchaus Innovativem. Und das zeigt auch mal, dass man sich auch mal was trauen muss und kann, ja? Und dann kann es auch mal klappen, nämlich mit Superhot wurde gezeigt, dass man einen Ego-Shooter und Zeitlupe zusammenbringen kann. Und dann, ich meine nicht, jetzt nicht nur Bullet Time. Richtig, das Ganze quasi als Puzzler, wenn man das so sehen möchte. Ne, das Ziel ist es quasi, sich aus dem Kugelhagel der Feinde heraus zu manövrieren, indem man sich normalerweise gar nicht bewegt. Richtig. Denn die Zeit geht dann nur weiter, wenn man halt in Aktion ist, wenn man sich nicht bewegt. Ja, sie schreitet schon voran, aber wirklich minimal. Also du kannst die Kugel Stück für Stück auf dich zukommen sehen und hast dann Zeit zu überlegen, was tue ich als nächstes. Coole Idee. Aber ich bin auch nicht dazu gekommen, es zu spielen. Ja, stylische Grafik, so ja. In einer Art polygonhaften Schwarz, Rot-Weiß wird das Ganze dann dargestellt und auch bewusst künstlich gehalten, aber hat einen recht interessanten Look. Auf jeden Fall. Genauso wie Cathy Rain, ein kleiner Indie-Hit, möchte ich mal behaupten, ein Point-and-Click-Adventure um die namensgebende Cathy Rain, eine junge Studentin, die Motorrad fährt und Detektivin ist. Ja, sie geht auf die Suche, beziehungsweise möchte ihren alten Großvater, das Geheimnis um ihren alten Großvater lüften. Und es ist sehr klassisch, sehr schöne Pixeloptik, wie die guten alten Zeiten, wie man es kennt. Und wer es mag, wer dieses Genre mag, der kommt darum nicht herum. Meine Güte. Ja, klingt nach einem echten Vollblut-Vibe, diese Kette. Ja, so ein bisschen wie hier Full Throttle. Also, ne? Vielleicht nicht kam auch sehr gut an, dieses Spiel. Ja. Nur nicht so prollig. Und das Ganze spielt in den 90er Jahren, was ich irgendwie auch ganz charmant finde. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Gibt's für ein kleines Geld und zugreifen für Fans des Genres. Ja, klein, Indie und so, das waren alles Begriffe, die haben wir in den letzten Minuten gut nutzen können, aber ich glaube, jetzt kommen mal so ein paar richtig dicke, fette Wummer. Ja, also so Wuchtbrummen angeschwirrt, möchte man sagen. Oh ja. Ich höre sie schon. Ja, Uncharted. Fang ich doch mal einfach. Ja, jetzt hast du mir meinen ganzen Aufbau hier vermasselt, aber egal. Du hast recht, Uncharted 4, Thief's End, ein Spiel, wo ich damals bei der ersten Präsentation auf der E3 so ein bisschen reserviert war. Es sah ganz gut aus, aber mir gefiel dieses, so ein bisschen gewollt, melancholisch düstere Aufbau des Trailers nicht so wirklich. Ja, und auch der Titel ist Thief's End. Ich meine, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde die Reihe großartig und der Gedanke daran, Thief's End, es ist vorbei, hat mir schon allein gereicht für ein schlechtes Feeling. Da musste ich nicht auch noch so eine Art Pseudotod von Nathan Drake in diesem Video erleben, wo man eben wusste, dass wir darauf vermutlich nicht hinauslaufen. Und ja, da konnte man zumindest ahnen. Ob es so gelaufen ist, wer weiß. Ne? Dazu muss man das Spiel ja dann spielen. Aber ich sag's mal so, die Atmosphäre des Spiels ist genauso wie bei den Vorgängern und das ist ja das Tolle daran. Es ist ein Uncharted durch und durch. Die Story ist schön, das Piraten-Setting wirkt nicht ausgelutscht und da hatten wir ja schon in unserem Podcast von vorletztes Mal besprochen, wo wir Uncharted auch groß auf dem Schirm hatten. Es ist einfach ein großartiger AAA-Titel durch und durch, wo ich keine wirklichen Schwächen ausmachen kann, außer vielleicht das sich ein bisschen zu langziehende, sich ewig wiederholende Baller-Gameplay, aber auch das ist halt eine Sache, da kann man ja auch was gegen machen. Genau, man kann sie umgehen, indem man die Schwierigkeitsstufe quasi verringert. Gibt ja diesen Abenteurer-Modus. Sehr angenehm. Ja, also mir jetzt auch. Es ist für mich auch der beste Teil der Serie, muss ich ganz klar sagen. Ich finde die Geschichte in dem Fall am interessantesten. Ich fand, dass die Dialoge mit Nate und seinem Bruder ziemlich spannend und abwechslungsreich. Es sind so kleine Sachen, die auch auffallen. Zum Beispiel ist dir aufgefallen, wenn du in einem Dialog unterbrochen wirst. Ja, es passiert ja mal irgendwie, dass du dann irgendwie vom Weg abkommst oder so, oder es passiert irgendwas. Und wenn du dann wieder zu ihm gehst, dann sagt er sowas wie, wo waren wir eben stehen geblieben? Und erzählt dann weiter. Ja, super, richtig, grandios. Genau. Das ist mir auch sehr positiv aufgefallen. Revolutionär, wirklich. Also das habe ich so noch nie erlebt in einem Spiel. Ja, das regt mich zum Beispiel auch bei FIFA. Wenn da mal irgendwie was Interessantes kommt zwischendurch, wo die dann mal nicht diesen üblichen Standardscheiß erzählen, er gewinnt den Zweikampf. Sondern mal anfangen zu sagen, ja, Borussia Dortmund hat damals in den 2000er Jahren so und so irgendwas Interessantes. Das geht auch ein bisschen länger dann. Aber dann machst du dann einen Torschuss, dann wird das unterbrochen durch, oh, ein toller Torschuss oder sowas. Und dann ist es vorbei. Dann fragst du dich, was hat er denn jetzt erzählen wollen? Ja, also eine Mechanik, die sollte in vielen Spielen Einzug halten, fand ich gut. Und grafisch natürlich wirklich. Da fragt man sich ja wirklich, wie macht Naughty Dog das, dass die Uncharted 3 oder auch The Last of Us auf der letzten Konsole, dass es um Längen besser aussieht als alles andere, was so auf der Konsole drauf ist, erscheint. Die können es einfach. Und es läuft flüssig, es ruckelt nicht, perfekt. Richtig, perfekt. Da gibt es meiner Ansicht nach nicht viel dran auszusetzen. Ne? Kleinigkeiten, aber gut, nichts ist perfekt. Außer vielleicht unsere Leistung bei jedem Podcast. Richtig. Doom. Ja, da kann man das Ball dann leider nicht abstellen. Es gibt da keinen Abenteurermodus. Im Gegenteil, es gibt den Anti-Abenteurermodus. Also in Doom wird mir irgendwie zu viel geballert. Ja, also Doom ist quasi das Back to the Roots, der Reset-Knopf für die ganze Ego-Shooter-Szene gewesen in diesem Jahr. Tierisch abgefeiert aufgrund seiner Einfachheit. Wirklich wieder das, wofür die 90er oder für die Shooter in den 90ern standen, wieder aufleben lassen. Das ist genau das Doom, was Fans der ersten beiden Teile sich immer gewünscht haben. Von der Spielmechanik her ist es eigentlich wirklich das klassische Doom von, wann kam es raus, 1994, ich weiß es nicht. Natürlich angepasst, aufgehübscht, sieht klasse aus, auch auf den Konsolen. Und schnelles, rasantes Gameplay. Story gibt es auch, aber natürlich steht das ein bisschen im Hintergrund. Wir haben ja nicht von ungefähr dem Spiel einen ganzen Podcast gewidmet. Es ist schon ein starkes Spiel. Übrigens, irgendwie habe ich aber eher das Gefühl, Quake zu spielen. Ja, es ist halt rasant, ne? Es ist schnell, dreckig, brutal. Quake. Aber schauen wir mal, Quake kommt ja dann raus jetzt nächstes Jahr, oder jetzt in diesem Jahr. Mhm. Mal sehen, wie das dann im Vergleich mit dem aktuellen Doom dann abschneiden wird. Ob das noch schneller sein wird. Ich vermute es sogar fast. Noch schneller. Also, wie gesagt, es ist klassisch, aber natürlich macht man auch dann Zugeständnisse an die heutige Zeit. Der Doom-Typ kann jetzt auch kann hüpfen und kann Abhänge runter und auch hochklettern. Das ist natürlich schon sehr praktisch, aber es ist natürlich jetzt nicht so, dass es da das Deckungsshooter schlechthin ist oder irgendwelche anderen großartigen Mechaniken eingebaut werden. Das willst du ja auch gar nicht machen, also es will es ja nicht sein. Doom ist sich seiner Legende bewusst, seinem Phänomen, was es selbst aufgebaut hat, und genau das liefert es ab. Dieses ehrliche, kompromisslose Gameplay, das macht es einfach zu einem ganz tollen und bemerkenswerten Titel. Und auch für so Shooter-Banausen wie mich und auch vielleicht dich, war es ja dann durchaus auch ein Kaufgrund in diesem Jahr. Stimmt, allerdings muss ich sagen, ich gehöre zu den Leuten, die es nicht durchgespielt haben. Ich habe es gern gespielt, die Zeit, die ich es gespielt habe, aber irgendwann kam dann der Punkt, wo ich dachte, jo, jetzt reicht's auch wieder für die nächsten 3 Jahre. Ein bisschen schade, aber dadurch, dass die Geschichte mich ja wirklich nicht interessiert hat, weil sie quasi nicht vorhanden war, habe ich doch nichts verpasst. Und hab ich nicht das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben. Nö, und das ist halt der Unterschied. Mir geht's auch, ich hol's immer wieder mal raus und spiele mal ab und zu mal wieder ein paar Level. Aber jetzt im Vergleich zu, ich sag mal, dem letzten Shooter, dem größeren, den ich gespielt habe, das war ja dann Bioshock Infinite, den habe ich tatsächlich auch dann am Stück gespielt, weil ich dann auch die Story durchspielen wollte, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Ob das jetzt toll oder nicht toll war, das kann bleibt jedem selbst überlassen. Ich fand's nicht toll. Aber man hat halt den Impuls gehabt, weiterzumachen. Und ich bin nicht so der Shooter-Mechanik-Freund, dass mich das Gameplay als solches immer wieder ranzieht, sondern da brauche ich ein bisschen mehr. Das hat Doom nicht. Aber okay, das brauchst du ja dann auch für die meisten Leute nicht. Und dann ist es auch in Ordnung. Sehr viel Story hingegen hat der DLC Blood and Wine vom Witcher 3 enthalten. Wobei ich sagen muss, die Geschichte war natürlich wieder auf höchstem Niveau. Allerdings kam es nicht an seinen Vorgänger-DLC Heart of Stone. Ich weiß jetzt gerade nicht genau. Auf jeden Fall reicht es da nicht ganz ran. Trotzdem natürlich immer noch ein ziemlich hohes Niveau, was wir da an Erzählungen bekommen haben. Nichtsdestotrotz, Blood and Wine der bessere DLC, weil man bekam ein riesiges Areal dazu, eine riesige Spielwelt. Manche Spiele sind so groß wie das Reich Toussaint, was dazugekommen ist, hat nochmal eine ganz andere Facette des Witchers-Universum aufgemacht. Ne? Dieses mediterrane, dieses südländische Flair, was dort transportiert wurde, kam einfach wirklich gut rüber. Außerdem hatte man da noch so ein Anwesen, was man ausbauen konnte und. Ich fand's einfach nur grandios. Ich habe Spaß gehabt von der ersten bis zur letzten Minute. Und jetzt ist auch gut. Jetzt kann Geralt in Ruhestand gehen. Und ja, vielen Dank, Geralt, für diese wunderbare Zeit. So sieht's aus. Wo wir gerade bei Add-ons oder DLCs sind, im Mai erschien auch der letzte große DLC für Fallout, nämlich Fahrhaber. Und ich sage bewusst letzte große DLC, den Nuka World. Ja, das war irgendwo genauso wie Automatron. Nett, aber jetzt nun auch nichts Vergleichbares mit den DLCs, die sie rausgebracht haben für Fallout 3 oder New Vegas. Naja, wie dem auch sei, Fahrhaber, ein richtig tolles Stück Story-Erweiterung, spielt auf einer abgelegenen Insel, Fahrhaber, auf der man dann auch bestimmte Abenteuer bestehen muss, sich bestimmten Fraktionen anschließen oder sie bekämpfen kann. Oder halt, ähnlich wie im Hauptspiel auch, seinen ganz eigenen Weg zu seinem eigenen, für sein eigenes Ziel gehen kann. Ich weiß nicht, inwieweit die Story große Einflüsse nimmt auf diesen DLC. Ich selber war ein Freund des Instituts. Das hat sich durchaus auch ein bisschen gezeigt im Verlauf der Story bei Fahrhaber. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel der Bruderschaft angehört hätte oder der Railway, ob das auch noch irgendwie erwähnt worden wäre. Aber als Institutmitarbeiter hatte ich sogar noch eine eigene Quest am Ende, ne, mit der ich dann quasi die Insel ja verändern hätte können, sagen wir es mal so. Kann man aber auch so während des Hauptspiels, man hat viele Möglichkeiten. Die Welt sieht cool aus, alles halt ein bisschen düster, ein bisschen nebelig. Halt, es ist halt ein altes Fischerdörfchen mit einem auf der Insel, die hauptsächlich durch einen großen Wald durchzogen ist. Und da kam wieder richtiges Fallout-Feeling auf, das bei mir schon so ein bisschen eingeschlummert war. Und das habe ich wirklich wieder Stunden am Stück gespielt, bis auf diese eine nervige VR-Rätselpassage, die ich ja auch schon beim letzten Mal erwähnt hatte, grauenhaft zu spielen. Zeitfresser, weil man es nicht überspringen konnte. Man musste an einem Stück diese 5 Missionen machen und das hat einfach nur genervt. Würde mich davon abhalten, nochmal den nächsten Fahrhaber in kürzester Zeit zu spielen. Aber darüber hinaus, ja, das ist der einzige Negativpunkt. Ansonsten, wer Fallout 4 mochte, der wird auch Fahrhaber lieben und sollte sich auf jeden Fall lohnen. Wenn man sich nur einen DLC holt, dann führt gar kein Weg an Fahrhaber vorbei. Ja, das werde ich tun, aber vorher muss ich euch erstmal noch das Hauptspiel durchspielen. Ich habe es immer noch nicht durch. Mein Gott! Ich weiß nicht, ich verliere mich da so. Der gute alte Steve hat in dieser Zeit Fallout 3, New Vegas und vermutlich auch demnächst noch 4 durchgespielt, bevor du mit seinem... Der gute Steve hat auch kein Leben. Ja, gut. Das steht auf einem anderen Blatt Papier, das ist schon richtig. Ja, aber zumindestens auf einem... Ja, na gut. Okay, machen wir weiter mit Overwatch. Ey, ich finde Overwatch so unsympathisch. Tut mir leid, Kids da draußen, aber ich find's dämlich. Diese bunten Comicfiguren, die sich da abballern, nichts gegen bunte Comicfiguren per se, aber es spricht mich überhaupt nicht an. Finde ich furchtbar langweilig. Ja, es scheint einfach... Das war jetzt völlig fachmännisch und völlig ja, klang wie objektiv von mir. Bericht von Spiegel. Aber du hast recht, mich reizt das auch in keinster Weise, aber... Dass die Optik ja Leute doch anspricht, beweist ja allein die Tatsache, dass auf diversen pornografischen Streaming-Portalen sehr, sehr viele Overwatch-Filmchen quasi angeboten werden, wo die Figuren in freizügigen und erwachsenen Unterhaltungsthematiken interagieren. Das ist auch von Blizzard nicht sehr gerne gesehen, die sind auch dagegen vorgegangen, aber was will man machen? Was will man gegen den Porno-Moloch machen? Aber nichtsdestotrotz scheint ja dann bei Overwatch das Gameplay das Entscheidende zu sein. Und das scheint eine Menge Shooter-Freunde anzusprechen. Und naja, darum wird gespielt wie blöde. Der 16-Bit-Malo, diplomatisch wie eh und je. Ich versuche es, deine Impulse hier so ein bisschen Also meine Impulse werden noch, die werde ich, so langsam werde ich warm. Also wir nähern uns ja, naja, wir kommen da noch zu. Zu meinen Flops. Ja, ein Spiel, was ich wirklich sehr, sehr gerne gespielt hätte, aber nicht spielen kann, weil ich immer noch nicht über den leistungsfähigen Computer verfüge, ist Total War Warhammer. Die Total War-Reihe fand ich ja grundsätzlich immer interessant, diese epischen Massenschlachten, die man da bestehen konnte, in verschiedenen historischen Settings, jetzt erweitert und da kam mal zusammen, was zusammen gehört, meiner Ansicht nach, die Welt von Warhammer. Man schreitet also mit seinen untoten Armeen oder mit seinen Menschenarmeen oder mit seinen Elfenarmeen in diese großen Gefechte und kann kampagnenmäßig davor gehen oder im Multiplayer gegen seine Kumpels. Hat inzwischen auch dank DLCs jede Menge neue Fraktionen noch hinzubekommen. Also eine wirklich tolle Sache für Warhammer-Fans generell, für Total War-Fans auch. Also ich vermute sogar, die meisten Total War-Fans sind vorher schon Warhammer-Fans gewesen. Das kam ja nicht von ungefähr. Deswegen im Echtzeitstrategiebereich eine ganz große Referenz in diesem Jahr. Man hatte erst gedacht, das ist halt so ein kleiner Fanservice, der da betrieben wird, aber nee, dahinter steckt wirklich ein richtig klasse Spiel mit ausbalancierten und wirklich unterschiedlichen Fraktionen. Tolle Sache. Auch eine Empfehlung, eine klare Kaufempfehlung an Dahok. Ja, natürlich. Ja. Wenn er es nicht sogar schon hat. Ja. Oder nein, wer weiß das schon. Jetzt kommen wir zum Spiel. Das hat, also es gibt ja viele Jahresrückblicke, ne, in sämtlichen Podcasts, bei allen YouTube-Kanälen und so weiter. Aber dieses Spiel, ich bin mir ganz sicher, das hat niemand auf dem Schirm gehabt. Nur wir hier. Und das zeigt mal wieder, was für tolle Typen wir sind. Dass wir diese kleinen Perlen herausgraben aus der harten, betonierten Erde der Spielelandschaft. Dangerous Golf nämlich. Dangerous Golf. Dangerous Golf. Indoor Golf sozusagen. Wir spielen Indoor-Golf und müssen nicht nur den kleinen Golfball ins Loch befördern, nein, wir müssen primär Dinge zerstören. Ne? In dekadenten Häusern müssen wir dort teure Ming-Vasen zerbrechen oder Teller oder was weiß ich. Und dann gehört der Ball natürlich ins Loch. Ganz einfach. Mehr ist es nicht, macht ziemlich viel Laune und ein kleines Spiel für nebenbei. Dangerous Golf, meine Damen und Herren, kaufen. Amen. Ja. Mighty Number 9. Ja, das Spiel tauchte dann wiederum jetzt doch in relativ vielen Jahresrückblicken auf, aber leider auf nicht auf der guten Seite, sondern eher auf der Enttäuschung des Jahresseite. Ein Spiel, hinter dessen Entwicklungsgeschichte ja wirklich jede Menge steckt, da könnte man fast schon einen eigenen Podcast drüber machen. So viel ist da schiefgelaufen in der Vermarktung und auch in der Kommunikation mit den Fans und letzten Endes, was am Ende rauskam, das Spiel als solches war schon fast nebensächlich, aber es war halt auch einfach nicht gut. Es war nicht das, was man sich als Mega Man-Fan und als das wurde es ja quasi auch dann verkauft. Und es war immerhin, wer war das? Keiji Inafune? Ja. Der Mega Man-Vater hat so viel versprochen, aber am Ende doch nicht wirklich viel behalten können. Und so ist Mighty No. 9 in erster Linie ein großes Ärgernis und in zweiter Linie einfach nur ein mittelmäßiges Spiel, was mit den Retro-Träumen der meisten Spieler halt gespielt hat. Traurig war auch Umbrella Corps. Und das sage ich nochmal besonders aus dem Hintergrund, denn ich habe es damals im E3-Podcast nochmal mit leicht optimistischer Note versehen erwähnt. Ich dachte mir, prinzipiell so ein Shooter mit diesem namenlosen Umbrella Corps-Typen im Multiplayer könnte interessant sein. Ich habe aber eher an sowas gedacht wie, ich sag mal, Call of Duty. Letzten Endes war es aber was ganz anderes. Ein grauenhafter First-Person-Shooter, der schon auf Teamplay ausgelegt war, aber schon nach kurzer Zeit gab es kaum Menschen, mit denen man hätte spielen können, weil die meisten waren halt nicht so blöd, sich das wirklich zuzulegen. Und so war es dann halt ein ewig gleicher, langweiliger Zombie-Gen-Sammler-Simulator. Sprich nicht weiter, es ist einfach furchtbar. Ja, es ist einfach furchtbar und ich möchte mich nochmal entschuldigen für jeden, der damals nach diesem Podcast gedacht hätte, Umbrella Corps könnte gut sein, der 16-Bit-Maler, das ist ein autarker Typ. Dann gebe ich dem doch mal so ein, riskiere ich doch mal ein Auge. Tut mir leid, Leute, auch ich kann mal ins Klo greifen. Ja, ein Spiel kam noch raus im Juni und auch da wurde relativ sehnsüchtig drauf gewartet, möchte man fast schon sagen, weil der Ursprungstitel hat ja sich aus irgendwelchen Gründen einen Kultstatus erarbeitet. Aufgrund seines interessanten Gameplays und auch seiner schönen Grafik. Zumindest seiner eigenständigen Grafik, die Rede ist von Mirror's Edge. Und Mirror's Edge Catalyst erschien dann auch dieser Tage. Aber auch da war dann die Vorfreude größer als dann die Freude über das finale Produkt. Denn wo das Gameplay quasi gleich geblieben ist, gab es noch ein paar Elemente, die EA gestreamlined hat. Auch so eine Open World, die nicht so gut ankam. Und so wurden die Hardcore-Fans verprellt. Und die Leute, die Neueinsteiger, die fanden das vermutlich dann generell nicht interessant. Und auch weil EA tatsächlich und das kann ich eigentlich auch nur bestätigen, so im Rückblick, keine wirklich große Marketingkampagne gefahren dafür, dieses Spiel. Keine großartige Werbung oder sonst wie. Es ist einfach erschienen. Und ja, so ging es dann quasi auch unter. Ich glaube, die haben sich so ein bisschen auf den vermeintlichen Kultstatus des Spiels verlassen, den der Erstling ja mittlerweile hat. Wobei ich das absolut nicht nachvollziehen kann. Aber das ist auch nochmal eine persönliche, bescheidene Meinung. Ja, da geht's mir ähnlich. Naja, gut, bevor wir weitermachen, haben wir noch einen Einspieler von einem Hörer. Ihr werdet ihn vielleicht kennen. Sein Name ist Dahok. Und er hat uns so ein paar Sachen mitgeteilt, die ihn dieses Jahr oder vergangenes Jahr, zumindest das Jahr 2016, bewegt haben. Bitteschön, Dahok. Mein persönliches Highlight-Spiel des Jahres 2016 ist Uncharted 4. Ich hatte wirklich sehr viel Freude schon mit den Vorgängern dieses Spiels und habe sie passenderweise auch erst kurz vorher gespielt und war entsprechend gehypt auf den vierten Teil. Und er hat wirklich alles gehalten, was er vorher versprochen hat. Die Grafik ist famos für die PlayStation. Sie erzeugt eine wunderbare Atmosphäre, die wirklich vielen wechselnden Schauplätze sind einfach toll gestaltet und ja, geben wirklich ein Indie-Feeling einfach immer wieder mit. Mir persönlich gefällt diese gute Mischung aus Klettern, Schusswechseln und auch vielen Rätseln einfach sehr, sehr gut und hat dann eine Menge Freude bereitet. Unterstützt wurde das dieses Jahr noch dazu, dass wir die Möglichkeit hatten, bei dem Spiel mit Fahrzeugen zu arbeiten. Das heißt, man hat sowohl Boote als auch Jeeps zum Beispiel gehabt, die auch eine enorme Freude beim Spielen erzeugt haben. Insgesamt Uncharted 4 wirklich ein super tolles Spiel. Es hat mich sehr viel Freude gemacht, das Spiel zu spielen. Und ja, auch ein trauriges Auge natürlich dabei, weil man weiß, dass die Uncharted-Serie mit Nathan Drake jetzt erstmal zu Ende ist. Mein zweites Highlight ist definitiv Pokémon Go gewesen. Pokémon Go ist sowohl meine erste VR-Erfahrung auf einem mobilen Endgerät gewesen, als auch meine erste Pokémon-Erfahrung überhaupt. Ich habe bisher vorher noch kein einziges Spiel davon gespielt. Es hat mir zu Beginn sehr viel Spaß gemacht. Insbesondere die VR-Erfahrung war sehr cool. Nutzt sich sehr schnell ab und auch bezogen auf den Akku ist man relativ schnell geneigt, die VR-Erfahrung auch wieder auszuschalten. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob es da noch Nachfolger gibt, die das anders umsetzen, zum Beispiel in einer Harry Potter-Welt oder einer Star Wars-Welt zum Beispiel. Mal schauen, was da noch kommt. Aber das Spiel hat mich bis jetzt weiterhin an der Stange gehalten. Ich habe weiterhin sehr viel Spaß daran, Pokémons zu sammeln, sie zu entwickeln, Eier zu entwickeln und so weiter und so fort. Deswegen auch, damit, weil ich bis jetzt noch bei der Stange geblieben bin, definitiv eins meiner Highlight-Spiele des Jahres. Ja, ein Spiel, wo ich einfach nicht weiß, wie ich mich am Ende entscheiden soll, ob es ein Highlight oder ein Lowlight ist, ist definitiv Die Zwerge. Die Story ist wirklich super gut gemacht, die ist wunderschön präsentiert worden, auch die Art der Präsentation, die definitiv wahrscheinlich dem Budget geschuldet ist, gefällt mir sehr, sehr gut. Aber am Ende kommen immer wieder Kämpfe dazwischen und diese Kämpfe sind teilweise so frustrierend und schwer steuerbar und es macht auch keine Freude, sie immer wieder zu unterbrechen und diese diversen Aktionen immer wieder auszuwählen, weil das alles einfach so nicht funktioniert, wie sie sich das, glaube ich, vorgestellt haben und mir ein anderes oder eine andere Art von Kampfsystem deutlich besser gefallen hätte. Sowas in die Richtung von Diablo, vielleicht mit so Spezialaktionen, hätte deutlich mehr Spaß gemacht. Ich kann verstehen, dass man die Massen an Orks darstellen wollte, weil das in dem Buch ja auch sehr oft so dargestellt wird und das Ganze auch benötigt hätte. Aber irgendwie, leider passen die Kämpfe einfach nicht. Manchmal hapert die Story dann leider doch. Das sind so gewisse Momente, wo man einfach merkt, dass das Budget anscheinend doch zu klein gewesen ist, wenn gewisse Momente doch nur textalisch dargestellt werden und halt nicht in einer zum Beispiel Cutscene oder sowas dargestellt werden, die ihn eigentlich auf jeden Fall gehört hätte, dieser Szene. Das ist manchmal einfach schade. Naja, ich werde auf jeden Fall noch weiterspielen und bin gespannt, was für eine Wertung ich mich am Ende entscheiden werde. Was zum Ende noch auf jeden Fall positiv für dieses Jahr einfach rückblickend ist. Ich habe sehr viel Freude daran gehabt zu beobachten, wie sich die Rollenspiele entwickelt haben. Das ganze Thema Crowdfunding macht es doch sehr, sehr viel interessanter. Es kommen viele Spiele auf den Markt, die wahrscheinlich sonst es so nicht gegeben hätte und zum Beispiel Wasteland 3 oder Tides of Numenera sind nur zwei dieser Beispiele, genauso wie Banner Saga 2, was dieses Jahr erschienen ist oder auch ein Tyranny, was erschienen ist. Auf die freue ich mich alle unglaublich. Sie werden mir, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß machen und ich hoffe, dass das so weitergeht und dass da noch mehr Material kommt, auf das man sich auch in 2017 freuen darf. Ja, in diesem Sinne, Cowabunga Play, vielen lieben Dank für das schöne Jahr 2016 und ich wünsche euch alles, alles Gute und viel Erfolg auch für 2017. So, und der Sommer, der wurde von einem Spiel begleitet, wo Jung und Alt gemeinsam losgezogen sind, um kleine Monster zu fangen mit ihren Handys. Ich rede natürlich von Pokémon Go, dem Sommerhit. Ein Sommerhit, der aber auch beweist, dass das Sommer ein Loch hat und das regelrecht die Spiele aufsaugt. Für so ein Spiel wie Pokémon Go der perfekte Nährboden, denn es haben wirklich alle drüber gesprochen und alle haben es auch installiert und auch gespielt und die Spielerrate ist aber auch natürlich dann relativ eingebrochen, Verhältnis auch relativ stark. Nicht so stark wie bei einem anderen Titel, über den wir gleich noch sprechen werden, aber auch relativ heftig. Nichtsdestotrotz wird Pokémon Go nach wie vor gerne gespielt und auch von mir hin und wieder mal angemacht und mal nach einem anderen Pokémon Ausschau gehalten. Wir haben ja schon darüber gesprochen, aber im Endeffekt ist es nichts anderes als so eine Art Geocaching. Man geht durch die reale Welt, hat eine Art auf Pokémon umgestellten Google Maps auf dem Handy vor sich und wird dann angezeigt oder man bekommt angezeigt, wo sich Pokémon befinden, kann da hingehen, kann sie einfangen und kann dann im Anschluss mit diesen Pokémon auch Kämpfe bestreiten, den sogenannten Pokémon-Arenen, die dann für sein Team, für das man sich vorher entschieden hat, rot, gelb oder blau, das Ganze einnehmen. Ist ein netter Zeitvertreib, eine meiner Lieblingsspiele-Apps, vielleicht sogar die Lieblingsspiele-App, weil ich sonst nicht viel halte von die einzige. Ja, das kommt auch noch hinzu. Ja, ist eine nette Sache für Pokémon-Fans sowieso und ich finde, gerade mit der Pokémon-Franchise funktioniert das wirklich optimal, weil es ja auch in dem Spiel darum geht, in die Welt hinauszuziehen und die Pokémon in der Wildnis zu fangen. Ja, ich habe ganze 4 Tage Spaß damit gehabt. Dann war es auch schon wieder vorbei. Mehr als ich annahm. Schade. Mehr als ich annahm. Ja, na gut. Mit Ghostbusters hatte, glaube ich, kein Mensch der Welt Spaß. Zumindest im letzten Jahr. Ja, mit Ghostbusters konnte man eigentlich nur verlieren. Der Film erschien ja auch, wie wir uns alle erinnern, unter höchstem Aufschrei der Fanbase. Und da wurde ja ein richtiges Politikum drum entwickelt, ne, ob man jetzt den Film nicht gut finden darf, weil da die Frauen die Hauptrollen spielen und ob der wehen dürfte. Und das nur am Rande, dass der Film selber nur im besten Fall mittelmäßig war, das kam dann eigentlich dann auch am Ende zu selten in der Diskussion heraus. Und in diesem Fahrtwasser erschien dann quasi auch dieses Spiel, was ja, wenn ich mich nicht täusche, sogar relativ dicht an das Ende des Spiels, des neuen Films quasi anschließt, ohne ihn gesehen zu haben. Zumindest keine Ahnung, sind das denn überhaupt Charaktere aus diesem Film? Nee, es geht darum, dass in anderen Städten quasi auch Ghostbusters-Stationen eröffnet werden. Ah, okay. Das ist absurd. Ja. Gibt nur die einen Ghostbusters. Ja. Bill Murray und Co. Richtig, aber die wurden ja schon im Film quasi entmannt, genau genommen, denn die tauchten ja alle auf und haben nicht ihre Rollen gespielt. Das macht es ja noch eigentlich, war noch ein größerer Tritt zwischen die Beine der männlichen Aufschreier. Naja, aber gut, genug Ghostbusters. Oder möchtest du noch was zu diesem Titel sagen? Nein, absolut nicht. Ich möchte jetzt in die Tiefe des Meeres. Song of the Deep war ein wunderschönes Metroidvania-Indie-Spiel, wo wir ein kleines Mädchen spielen, die ihren Vater sucht und dazu in ein Unterseeboot steigt und das Meer erkundet. Klingt gut, oder? Klingt erstmal nach einer guten Prämisse. Ja, und ich glaube, die wird auch ganz gut umgesetzt. Ist ein kleiner Geheimtipp. Schön gestaltet, gezeichnet, animiert. Kann man machen. Kann man auf jeden Fall machen. Was man nicht wirklich tun sollte, ist ins Weltall hinauszugehen und dort in einem kaputten Raumschiff durchs All zu fliegen, beziehungsweise durchs All zu fliegen inmitten von Trümmern. Was könnte das jetzt für eine Überleitung gewesen sein? Ich wundere mich. Ja, Adrift heißt das Spiel und basiert so ein bisschen auf dem Film, sag schon, Gravity? Nee, war das Gravity? Gravity ist wo die Rebellion, ja. Ja, nein, ich meine, das halt, wo die sind hochgeschickt worden, die Astronauten, und dann kommen die nicht mehr rein oder es geht kaputt und die schweren dann halt, die fliegen dann im All rum. Das ist Gravity. Das ist Gravity, gut. Ja, darauf basiert das Ganze und ist für VR eigentlich auch entworfen worden. Man kann es natürlich auch so spielen. Das Problem ist nur, dass man ständig Sauerstoff braucht und man ist so immer wieder getrieben, nach Sauerstoffflaschen Ausschau zu halten. Da kann ich mir die ganze Schönheit des Spiels nicht anschauen. Das hat mich nur gestresst und dann habe ich es nach einer Viertelstunde ausgemacht. Einzige richtige Maßnahme. ja, ansonsten sieht es schick aus und ist irgendwie auch eine coole Idee. Nur leider hat es mich nicht gefesselt. Absu? Absu jedoch. Ja, schauen wir, gehen wir wieder in die Tiefe des Meeres, nicht wahr? Genau. Wir hätten eigentlich die beiden Spiele zueinander packen sollen, also Song of the Deep und Absu zusammen. Das wäre besser gewesen. Aber Absu tatsächlich sehr schön, ist ja von teilweise von Leuten, die auch das Spiel Journey gemacht haben. Dementsprechend sieht die Grafik auch ähnlich aus. Erreicht aber in keiner Sekunde die aufgepasst Tiefe. Ich hab nur drauf gewartet. Großartig. Eines Journeys. Ist aber ein netter Happen für zwischendurch. Also Journey hatte halt diesen großen, dieses große Gimmick, dass man quasi auf Spieler trifft, auf echte Menschen im Spiel und mit denen dann diese Reise bestreiten kann. Das fehlt einfach bei Absu und so ist es einfach nur netter Tauchsimulator-Spiel. Ich habe viele Screenshots gemacht. Dafür war es gut. Werde ich bei Zeit mal hochladen. Ich wollte ja noch meine Dead or Alive Galerie zur Verfügung stellen für den Podcaster. Ja. Wo wir gerade bei Screenshots sind. Richtig, das wolltest du. Das solltest du auch tun. Ja, mache ich noch. Können wir alle Kanäle befeuern. Batman, Telltale, Serie kam auch raus. Ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Wobei ich es interessant finde, so etwas über Bruce Wayne herauszufinden und so die Hintergrundgeschichte ein bisschen zu beleuchten. Ach, was kann man über Bruce Wayne und die Vergangenheit noch sagen, was nicht schon 12.000 Mal in irgendwelchen Filmen erzählt worden ist? Also gerade Batman finde ich jetzt nicht die spannendste IP, die sich Telltale hätte raussuchen können. Aber gut. Ohne das gespielt zu haben, sollte man vorsichtig sein mit Kritik. Genau, dafür sind wir ja bekannt. Ja. Overcooked. War das Partyspiel im Sommer. Das habe ich mit der Kadi gespielt, ganze 30 Minuten lang. Da haben wir uns gestritten und das Spiel nie wieder gespielt. Es geht um kleine Köche. Ne, man spielt quasi als Kochteam und muss Gerichte kochen. Und man muss schnell sein. Man muss sehr schnell sein und sich vor allen Dingen gut absprechen. Und da hat es da so ein bisschen gehapert. Ist mir auch zu stressig. Ich bin da zu alt für so einen Scheiß. Kommunikation. Ha, vollkommen überbewertet. Kommunikation braucht man nicht. Ne, also das hat nicht so gut funktioniert, aber ist schon ein spaßiges Spiel und ich glaube, wenn man so zu viert ist, macht das wirklich Spaß, weil dann kann man auch nochmal eine Schippe zulegen. Also je weniger Spiele mitspielen, umso schwieriger ist das einfach, weil viele Arbeitsschritte gemacht werden müssen. Ne? Naja, oh Mann, da sind wir ja schon bei dem Spiel, das für viele Leute das vielleicht der Flop des Jahres gewesen ist. Möchtest du sagen? Ich möchte ja, sagen. Ja, ich sage es auch mit einer kleinen Träne im Auge und im Ohr. Warum im Ohr? Ich weiß es nicht. No Man's Sky, ein Spiel, was so viel versprochen hat, was den Gamer in uns allen oder den Gamer an sich zum Träumen angeregt hat in den letzten Jahren. Was dieses Spiel doch quasi für unendliche Möglichkeiten offenbart. Ein neuer Kosmos in Videospielen, in dem man sich verlieren kann und vielleicht das Spiel, um alle anderen Spiele auszuschalten. Ja, und letzten Endes hat es dann doch nicht diese immens geschürte Erwartungshaltung einhalten können. Ja, auch ähnlich wie bei Mighty No. 9 kann man die Schuld ein wenig auch an die Programmierer weiterleiten, die ja Dinge versprochen haben, die nicht im Spiel implementiert waren. Ob das jetzt Auslegungssache ist, böswillige, der gemeinen Journalie und missmutiger Fans, oder ob es wirklich so war, kann man drüber streiten. Aber Fakt ist, das Spiel bietet halt relativ wenig spielerischen Tiefgang. Sehe ich nicht so. Also ja klar, je nachdem, was ich erwartet habe oder von dem Spiel, ja, wie ich mir erhofft habe, kann ich schon verstehen, dass mancher da enttäuscht ist. Allerdings wird Content nachgeliefert. Nicht zuletzt, erst letzten Monat oder vor 2 Wochen oder so, gab es ja ein großes Update, wo man jetzt auch seine eigene Station bauen kann und so weiter. Also es passiert da schon was. Und ja, die Schuld auf die Entwickler zu schieben, naja, ich weiß nicht. Man muss sich mal vorstellen, das ist so ein kleines Indie-Team, die haben nicht viel Erfahrung damit und der John Murray hat vielleicht wirklich das ein oder andere gesagt, was jetzt noch nicht so vorhanden ist. Aber ich glaube, dass Sony auch einen ganz großen Teil der Schuld auf sich nehmen sollte und auch kann. Die haben denen so viel Druck gemacht, das Spiel musste fertig werden. Ich meine, klar, die haben lange entwickelt, aber mit so einem kleinen Team bist du auch nicht schnell. Da brauchst du halt ein bisschen mehr Zeit. Und da war einfach noch nicht alles drin. Nichtsdestotrotz, das, was ich mir davon erwartet habe, nämlich viele Planeten erkunden, dorthin fliegen, wo ich möchte, viel schauen, ne, viel mitnehmen, quasi ein Walking Simulator ins Unendliche potenziert, das habe ich bekommen. Und darum liebe ich No Man's Sky. Ich bin absolut der Fan. Dann spiel doch lieber Minecraft. Ja, aber da kann ich ja nicht in den Himmel fliegen. Du kannst dich in den Boden graben. Ja, das stimmt. Das geht bei No Man's Sky nicht so zumindest. Ja. Wie man sich das vorstellt. Ja. Also, ich will dann nur sagen, ich will meine Lanze brechen für No Man's Sky und man muss sich ja mal vorstellen, ja, Morddrohungen bekommen, Leute. Spinnt ihr? Ja, das ist natürlich eindeutig zu übertrieben. Wenn mir was nicht gefällt, dann kaufe ich es einfach nicht. Ne? Ja. Wenn ich zumal ich bei Steam immer die Möglichkeit kann hatte. Ich einen schlechten Kommentar bei Steam schreiben, aber das sollte es dann auch gewesen sein. Eben, und zumal hat man ja auch die Möglichkeit bekommen, das Spiel zurückzugeben. Ne? Steam hat noch lange nach dieser Frist von einer Stunde, man darf, glaube ich, eine Stunde spielen und dann kann man es nicht mehr zurückgeben, aber das war bei No Man's Sky, wurde es dann entkräftet und man konnte, keine Ahnung, 30 Stunden gespielt haben und die haben es immer noch zurückgenommen. Also da sollte sich keiner irgendwie angepinkelt gefühlt haben. Ja, also pro No Man's Sky. Ja, kontra verdammte Wut-Gamer. Ja, tatsächlich. Reigns habe ich hier noch drauf. War so ein, ja, war auch ein ganz kleines Spiel, wo man König war und quasi entscheiden musste. Und also man hat immer zwei Entscheidungen bekommen, die man fällen kann. Und je nachdem, wie man sich entschieden hat, ging die Geschichte dann weiter. Und so wurde quasi eine sehr skurrile, manchmal auch ein bisschen traurige Geschichte erzählt. Und das Ganze trägt sich dann über Dynastien. Also quasi, wenn du stirbst, fängst du wieder von vorne an, aber die Entscheidungen werden quasi mitgenommen, die du vorher getroffen hast und so baut sich das Ganze aufeinander auf. Hat keine wirkliche Grafik, ist quasi so ein bisschen wie so eine Visual Novel, kann man sich das vorstellen. Nettes, kleines Spiel. Könnte ich mir auch gut fürs Handy vorstellen. Ja, steht ja auch iOS, genau. Dann haben wir noch Grow Up, der Nachfolger von Grow Home, diesem kleines Spiel von Ubisoft, von so einem Splitter-Studio von Ubisoft, wo man diesen Roboter Bud, heißt er, glaube ich, spielen konnte und dann in so einer Open World sich herumtummeln kann. Also im ersten musste man da so eine Ranke hochklettern und im zweiten hatte man, glaube ich, mehrere Planeten, die man sich anschauen konnte. Ich finde Bud zum Kotzen, wollte ich nur mal sagen. Ich kann dem nichts abgewinnen, weil die Steuerung so furchtbar ist. Und Freunde des Spiels meinen, ja, das gehört dazu. Ich sehe das anders. Deus Ex Mankind Divided. Was soll man dazu sagen? Fortsetzung der Deus Ex Story, der Square Deus Ex Story. Sieht technisch wieder ganz schick aus. Erzählt die Geschichte von, wie heißt der, Adam Jensen weiter. Ja. Hat aber, glaube ich, daran zu leiden, dass das Ganze, glaube ich, ein relativ schwachbrüstiges Finale hat, weil es so eine Art Zwischenglied darstellt, storytechnisch, für den Nachfolgeteil, der das dann quasi abschließen soll. Kann ich nicht sagen, ich habe weder den Vorgänger Human Evolution gespielt, noch diesen, noch sonst irgendein Deus Ex Spiel. Finde es nach wie vor vom Setting her und von der Welt her sehr interessant. Hat, soweit ich weiß, auch relativ gute Kritiken bekommen. Von daher, wer den Vorgänger mochte, wird auch damit seinen Spaß gehabt haben. Aber ich persönlich muss mich demnächst erst nochmal aufraffen und den Vorgänger reinlegen. Dann kann ich auch mehr sagen. Es ist, wie du sagst, es ist so ein Bindeglied und auch der Vorgänger spielte sich so wie noch nicht ganz fertig erzählt oder noch nicht ganz fertig gearbeitet. Man hat sich auch so sehr, man fühlt sich sehr eingeengt in den Spielwelten. Merkwürdige Barrieren werden da aufgebaut, da steht ein Auto, da kommst du nicht vorbei, oh, Spielwelt zu Ende, also das fühlt sich alles sehr altbacken an und Mankind Divided macht dann nicht so viel anders. Naja, ich sag ja mal, wenn Cyberpunk raus ist, ja, dann wird's diese IP, die werden sich, glaube ich, ein bisschen schämen für das, was sie da getan haben. Wow, harte Worte. Ja, nehmt euch in Acht. Master of Orion. Master of Orion, Conquer the Stars. Ja, Conquer the Stars. In erster Linie war ja das ein Versuch, die Spielerherzen zu konkern, zurück zu erobern. Die Serie ja spätestens nach dem über alles überragenden Master of Orion 2 hatte. Aber ähnlich wie Master of Orion 2 krankt auch dieses Spiel so ein bisschen an der Detailversessenheit und dann wiederum am nicht ganz ausgegorenen Gameplay. Ich würde sagen, Mission vorerst gescheitert, aber dadurch, dass die IP ja jetzt wieder angefasst worden ist und nicht komplett verbrannt ist, kann man hoffen, dass vielleicht eventuell in naher Zukunft ein weiterer Teil so ein bisschen mehr dann die alte Mechanik und den alten Zauber wieder aufleben lässt. So war es dann kein wirklicher Meilenstein. Für mich ein bisschen schade, aber dann spiele ich halt weiter Master of Orion 2. Kein Problem. Ja, deshalb haben sie jetzt davon. Wer keine Qualität abliefert, der verkauft doch nichts, Leute. Richtig. World of Warcraft Legend. Ja, ein weiteres Add-on für das einzig wahre Multiplayer-Online-Rollenspiel. Ja, die liefern nach wie vor gute Qualität ab. Ich bin jetzt nicht so im Bilde bei World of Warcraft und auch nicht, ob dieser Add-on wieder irgendwelche bahnbrechenden Elemente mit eingeführt hat. Ich glaube schon, dass es da ein paar ganz coole Sachen gab, aber schlag mich tot und nennt mich Lügner. Ich glaube, es waren irgendwie Pferde oder sowas in der Art, oder Flugpferde, Pegasusse. Pegasarien. Genau, ja. Jedenfalls, ja, es geht weiter und kein Ende in Sicht bei Blizzards riesen World of Warcraft Kosmos. Ja, was haben wir noch? Wir haben noch Recore drauf. Da haben wir nochmal Keiji Inafune, dem Megaman-Schöpfer. Auch so ein untergegangenes Spiel. Hat man eigentlich, gab es überhaupt irgendwelche wirklichen Reviews dazu? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Es war ja dieses Spiel mit diesem Roboterjungen, ne, oder Mädchen, weiß ich jetzt gar nicht. Und diesem Tier oder dieser Seelenkugel, die sich mit anderen Maschinen verbinden konnte. Richtig, das Spiel litt dann natürlich auch etwas unter der ganzen Thematik bezüglich Mighty No. 9. Dass die Leute da auch dann so ein bisschen so einen leichten Hass auf das Team Meinst geschoben du, haben. Meinst du, dass es daran lag, ja? Ja, nicht unbedingt, also doch schon. Gerade auch bei der Entwicklung, dieses Team hat sich ja auch nochmal gesplittet in eine andere Division und keiner wusste mehr so wirklich, was da jetzt Sache ist. Und ja, da ist dieses Spiel dann meiner Ansicht nach sang- und klanglos von eingesogen worden. Und die Kritiken, die es gab, die waren halt durchwachsen. Es wurde jetzt nicht so mit einer Feindseligkeit wie Mighty No. 9 aufgenommen, aber nichtsdestotrotz wurde es auch jetzt, war es kein tolles Spiel. Also. Ja, also es war ja quasi ein 3D-Action-Adventure, wenn man das so möchte. So ein bisschen Mega Man-mäßig. Ich behaupte, dass das Team das Geld, was sie doch durch Mighty No. 9 auf der hohen Kante hatten, dass nicht alles in manchen Namen geflossen ist, sondern dass sie schon im Vorfeld gesagt haben, okay, wir nehmen das teilweise das Geld und machen davon nochmal ein neues Spiel, was wir uns schon immer gewünscht haben. Diese tolle Idee, die uns seit Jahren im Kopf rumschwirrt. Naja, und dann kam das dabei raus. Naja, dann sollte man lieber bei IPs bleiben, die es schon jahrelang gab und die tradiert sind. FIFA 17! Ja, auch da haben wir schon viele, viele Worte drüber verloren. Vor einigen Podcasts. Und das auch nicht zu Unrecht. Es ist ein gutes FIFA. Es ist nicht besser als 16, das habe ich mir auch schon erwähnt. Der Story-Modus um Alexander ist gut. Finde jetzt, wo er auf Deutsch verfügbar ist, hat er nochmal ein bisschen an Klasse verloren. Denn die deutschen Sprecher sind nicht so gut wie die englischen Sprecher. Vielmehr versuchen die deutschen Sprecher, das, was die Engländer sagen, 1:1 zu übernehmen. Und das führt dann halt zu merkwürdigen Aussprüchen, die ganzen Gespräche noch künstlicher wirken lassen, als sie ohnehin schon sind. Man merkt einfach, gerade wenn man das auf Englisch schon gespielt hat, dass es eine 1:1 Übersetzung nur ist und wenig Eigeninitiative reingebracht worden ist. Schade. Sprecher sind gut, teilweise. Ich fand es im Englischen alle gut. Im Deutschen ist zum Beispiel der Erzfeind hier vom Alex Walker ist nicht wirklich gut gesprochen. Und ich Alex ja, Walker ich wollte dich nicht korrigieren. Ich habe gedacht, sorry. Der Alexander, ja. Walker ist der Erzfeind. Okay. So. Und ja, ansonsten, das Spiel sieht minimal besser aus. Es gibt minimal mehr Ligen zur Auswahl. Der Foot-Modus macht nach wie vor die ersten Tage sehr viel Spaß. Spätestens dann, wenn man mehr genötigt wird, Echtgeld oder noch mehr Zeit reinzupumpen, dann verliert es für mich den Reiz und darum spiele ich es auch inzwischen nicht mehr. Ja, ansonsten ist es FIFA, wie es leibt und lebt. Die Kommentatoren sind grauenhaft, darum kann man ganz vollkommen ohne Gewissensbisse die Kommentare ausstellen und Musik dabei hören. Das ist dann wenigstens ein kleiner Vorteil. Ansonsten, ja, revolutioniert die Serie nicht, wird aber auch auf keinen Fall dafür sorgen, dass im nächsten Jahr weniger FIFAs verkauft werden. Okay, das ist meine Ansage. Ja. Und jetzt kommt meine Ansage zum Thema Forza Horizon 3. Ich glaube, obwohl ich habe eigentlich schon mal einen Rant abgelassen damals, aber ich tue es gern nochmal in ähnlicher Form. Forza Horizon 3, das große, große Rennspiel, was von Presse und Fans geliebt wird, aufgrund seiner tollen Spielmechanik, aufgrund seiner riesigen Spielwelt, die nicht riesig ist, meine Freunde. Australien ist größer als das, was Forza Horizon 3 uns weismachen möchte. Bei Weitem. Ja. Also das Spiel ist geradezu winzig und das ist auch mein größter Kritikpunkt. Keine 10 Minuten gefühlt bin ich gerade ausgefahren, schwupp, Ende. Und vor allen Dingen, das Krasse war, ich mache das Spiel auf und öffne die Karte und denke mir so, ach ja, naja, das ist ja wahrscheinlich nur ein Teil der Karte, da kommt ja sicherlich noch was dabei. Aber nein, Leute, das ist die ganze Spielwelt. Es kann doch wohl nicht angehen, ehrlich. Dann kriegt man eingeprügelt, du kannst hinfahren, wo du willst, du hast einen riesigen Spielplatz, aber der Spielplatz ist nur klein. Es ist so, als wenn man ein Kind ist und den Spielplatz sieht, dann ist er groß, ja, aber wenn man erwachsen ist und sich denselben Spielplatz anschaut, dann ist er klein. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Du möchtest damit sagen, The Crew ist der Vater von Forza Horizon, zumindest was die Weltkarte angeht. Allerdings, The Crew, das ist eine Spielwelt. The Crew ist das bessere Spiel. Ja, ach, mir hat es keinen Spaß gemacht. Ich hatte am Anfang auch viele technische Schwierigkeiten. Es lief nicht so rund und mich haben die Charaktere genervt. Dieses ganze Festival-Setting ist völlig albern. Ich meine, da hätte ich ja noch irgendwie drüber hinwegsehen können, aber es ist dann doch zu dominant, als dass man es ganz ausblenden kann. Ach, nee, ich bin doch kein Rennspielfreund. Leider. Aber dafür sehr, sehr leidenschaftlich darin, dieses Spiel in seine Schranken zu weisen. Ja. Also als The Crew-Fan kann man dieses Spiel nur hassen. Das sind jetzt meine letzten Worte für dieses Jahr und auch für das nächste Jahr. Ja, ich kann dazu nur sagen, sein flammender Appell hat auch in mir wieder zumindest die Lust geweckt, mal wieder The Crew das ist gut. Holen. Das wollte ich damit erreichen. Mehr geht's mir hier nicht. Danke. Gut. Mafia 3. Damit beginnt der Oktober. Und Mafia 3 tatsächlich für mich als langjähriger Freund und Fan des zweiten Teils eine echte Enttäuschung. Das fing bei der technischen und optischen Präsentation an, die echt nicht schön aussah. Viel schlimmer war aber, dass es geruckelt hat, wie Hulle zumindest am Anfang. Und das bei der Grafik habe ich nicht einsehen können und wollen. Dann war es natürlich so, dass die Geschichte, die dort erzählt wurde, da habe ich so das Gefühl, dass viele Leute das Gefühl haben, ich habe das Gefühl, dass das Gefühl hat, ja, bla bla bla. Viele Leute denken und sagen, dass sie gut ist. Ich finde, sie ist ziemlich belanglos und vor allen Dingen nicht besonders elegant erzählt. Es gibt ja diese dokumentarischen Einwürfe von irgendwelchen Leuten aus der Zeit, die quasi Rückschau halten auf die Geschehnisse von damals, aber das gab es in Filmen schon mal besser, meiner Meinung nach. Und auch so finde ich, gerade was so Lippensynchronität angeht, ist skandalös. Teilweise bewegen sich die Figuren gar nicht. Sie stehen einfach nur da. Und dann höre ich auf der anderen Seite, wie gut das Spiel doch inszeniert ist. Und ganz toll. Also das hat mich nicht abgeholt. Und die Open World, gut, die hat mir ein paar Stunden Spaß gemacht. Aber dann hat man auch echt schon alles gesehen. Und es wiederholt sich alles sehr stark, ja, nicht so wirklich gelungen, das Ganze. Schön ist allerdings die Musik, die hat mir Spaß gemacht und vor allen Dingen das Kampfsystem. Also dieses Shooting, die Shooting-Passagen sind richtig gut und machen auch Spaß und die Schüsse fühlen sich auch wuchtig an. Das war ganz gut, aber ansonsten nicht mehr wirklich Mafia. Zumal es ja auch nicht mehr viel mit der italienischen Mafia zu tun hat, außer dass man sie bekämpft. Und Vito Scaletta vom zweiten Teil wieder da ist, was mich persönlich sehr gefreut hat, weil Vito ist einfach cool und meiner Meinung nach auch der bessere Charakter. Tja, schade. Kleine Enttäuschung meinerseits. ergänzende Worte zu Mafia 3? Ja, nicht wirklich. Auch nur ähnlich wie was sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch das Jahr zieht. Die meisten Spiele, auf die man sich so insgesamt am meisten gefreut hat, waren dann doch die, die einen am größten enttäuscht haben. Also, ich sage jetzt mal, bis auf Uncharted, ja, sagen wir mal im Gesamtkonstrukt der Spielerszene, war das schon durchaus bemerkbar. Also, wir kommen auch noch später zu einem Titel, wo die Vorfreude ähnlich groß war wie bei No Man's Sky, was aber auch nicht in Erwartung, die Erwartung treffen konnte. Ja, und Mafia war es halt ähnlich. Die Technik, wie du schon sagtest, war teilweise haarsträubend. Also gerade auch die Skybox sah mitunter echt zum Lachen aus. Da gab es auf dem N64 eine schönere Himmelanimation. Naja, wer weiß, wo da die Prioritäten gelegen haben. Ich hatte das ja quasi auch auf dem Schirm, weil so ein schönes Open-World-Spiel und der Mafia bin ich ja im Allgemeinen auch nicht abgetan, also zumindest der romantisch verklärten Blick, den man durch Filme wie Der Pate oder Goodfellas erlangen konnte. Aber, naja, das Spiel und die Kritiken haben dann nicht dazu geführt, dass sich das bei mir als große Kaufreferenz irgendwo eingereiht hätte. Schade, schade. Wie sieht's denn mit Gears of War 4 aus? Wieder einmal kann ich nur sagen, das ist der einzige Grund, warum ich nach wie vor eine Xbox mir zulegen würde oder einen leistungskräftigen Computer. Die Gears of War-Reihe geht weiter jetzt in weiter Zukunft nach dem siegreichen Abschluss des dritten Teils und es ist wie gehabt alles vom Alten geblieben. Es wird geschnetzelt, die neue Gefahr oder die alte Gefahr, ne? Wer weiß das schon so genau. Gilt es zu niedergemetzelt zu werden in klassischer Duck-and-Cover Third-Person-Manier. Ja, einfach nur Gears of War. Spaß mit sozusagen. Waffen. Spaß mit Waffen hat man auch im Spiel Shadow Warrior 2. Was sagst du dazu? Shadow Warrior, nie von gehört, von diesem Titel. Nein, aber tatsächlich ist es wirklich so, dass dieses Spiel ähnlich überraschend gute Kritiken bekommen hat wie vor einigen Jahren Wolfenstein. Ein Spiel, was aus dem Nichts kommt, was aber allein mit seinem Charme und mit seinem Charakter die Leute einnimmt und dann zu einer Art Überraschungshit im Shooter-Level avanciert ist. Also. Tatsächlich, also und man muss dazu sagen, ich wette, da gibt es so eine Front. Die Leute, die Doom gut finden und die Leute, die Shadow Warrior gut finden. Also zwei Lager, die sich da kriegen und bekämpfen. Kann ich mir vorstellen. Ähnlich wie bei, wenn ich kurz eingrätschen kann, ist es ja bei Doom genauso, ja. Du kannst bei dem Spiel auch Retro-Level finden, die du dann spielen kannst. Das finde ich immer eine ganz, ganz lustige, ja. Lustige Angelegenheit. Wobei Shadow Warrior 1 das eigentlich schon ja im Ansatz gemacht hat. Es gab da so geheime Passagen, wo quasi ein Mini-Retro-Level drin war. Also beispielsweise, du gehst durch so einen Wasserfall und dann ist da ein Auszug aus dem Level von Shadow Warrior 1. Also dem Ur-Ur-Shadow Warrior quasi. Ja, ist ja, weil die Shadow Warrior-Reihe ist ja quasi geremaked, was vielleicht einige von euch da draußen nicht wissen. Sehr brutal, sehr schnell, macht Spaß. Und ich glaube, es gibt da Dutzende von Waffen. Noch viel mehr als bei Doom. Und die Levels sind prozentual. Und einige wenigen Shooter, wo auch wirklich der Nahkampfwaffen wie Schwerter cool zum Einsatz kommen. Oh ja, auf jeden Fall. Das macht auch wirklich Spaß. Naja, guter Titel. Das freut mich mal wieder. Vielleicht ist World of Final Fantasy auch ein guter Titel. Ja, hatte ich zumindest erst die Hoffnung, als ich gesehen habe, was Square uns da so anbietet. Es wirkte wie so ein klassisches Final Fantasy, aber das so mit diesem kleinen Pokémon-Twist, quasi, dass man als seine Spielfigur andere ehemalige Final Fantasy-Helden und Charaktere sammeln kann und die dann für sich kämpfen lässt. Und prinzipiell ist es auch so. Dann gibt es dazu noch diese merkwürdige Mechanik, dass man die übereinander stapeln kann, diese Figuren. Je nachdem, welche Größe sie haben, man kann sie schrumpfen oder Normalgröße behalten. Dann kannst du das Ganze kombinieren und die Schrumpfleute können auch nur bestimmte Schrumpf-Dinge durchführen. Naja, dann war es mir irgendwo doch zu seltsam und dann habe ich die Finger von gelassen. Ich habe die Demo dazu gespielt. Hat mir nicht gefallen. Das ist halt das, was bei Japano-Rollenspielen häufig zum Tragen kommt, ist das Level-Design. Das hat sich auch so leer angefühlt irgendwie. Ich meine, vielleicht ist es im fertigen Spiel dann doch anders. Das Kampfsystem war jetzt auch nicht so prickelnd. Naja, schade. Titanfall 2. Ja, Titanfall 2, ein interessanter Titel in diesem Jahr, der ja schon auf der E3 angekündigt worden ist und auch da so ein bisschen darunter litt, dass Titanfall 1 als quasi der Neufindung des Rats angepriesen worden ist und letzten Endes einfach nur ein guter Shooter war mit viel verschenktem Potenzial. So, und dann kam Titanfall 2 raus und vor Titanfall 2 erschien, glaube ich, Call of Duty, den wir nicht erwähnt haben, weil alle wissen, dass Call of Duty jedes Jahr erscheint und dass wir es nicht gespielt haben, ist auch, glaube ich, kein Geheimnis. Und danach erschien ein weiterer Titel, den wir auch nicht erwähnen werden in unserem Rückblick, nämlich Battlefield 1. Und in dieses, eingebettet in dieses Shooter-Sandwich erschien Titanfall 2 und hatte noch relativ überschaubare Verkaufszahlen vorzuweisen, was ein wenig ungerechtfertigt ist, denn das Spiel hat wirklich an allen Schrauben, die bei Teil 1 etwas zu locker waren, gedreht und bietet jetzt ein wesentlich besseres Gameplay und das, was die meisten sich auch gewünscht haben, eine wirklich interessante und gut gemachte Einzelspieler-Kampagne. Also ein durchaus rundes Teil dieses Titanfall 2. Da teilen wir uns eine Information. Offensichtlich. Und ja. So ist es halt etwas untergegangen. Aber wenn man so ein Shooter-Fan ist und vielleicht auch nur einer, der eher am Rande Titel antestet, dann würde ich persönlich auch eher zu Titanfall greifen als zu irgendeinem der anderen großen Titel, die diesem Jahr erschienen sind. Boah, ich glaube, wenn ich müsste, ich wüsste es nicht. Ich wüsste es ehrlich gesagt nicht. Mich reizt weder das eine noch das andere. Ne, Call of Duty auf keinen Fall. Was mich allerdings reizen würde, wäre das Spiel Tyranny. Ist ja eigentlich so ein The Hog-Spiel, ne? Tyranny ist so ein The Hog-Spiel. Das ist ja auch, ist das von wem ist das? Von den Baldur's Gate-Machern, beziehungsweise von den Pillars of Eternity-Machern? Keine Ahnung, es ist auf jeden Fall ein Rollenspiel, was in ähnliche Kerbe reinschlägt, nur dass die Entscheidung, die man innerhalb dieses Spiels trifft, viel, viel gewichtiger sein soll als in allen Spielen davor. So zumindest die PR, aber auch das Pressefeedback klingt ähnlich nach. Also das scheint gut zu sein und es scheint auch konsequent durchgeführt zu werden, je nachdem, für was man sich da entscheidet. Und vor allen Dingen kann man dort richtig böse sein. So richtig böse. Und wer wollte nicht schon immer mal richtig böse sein? Ja. Also ich wollte, außer ich natürlich. Ich will immer gut sein. Ich auch. Ne? Deswegen werde ich auch bei Spielen wie Fallout nie auch nur eine Tasse aus dem Haus eines NPCs stehlen. Aber tatsächlich fällt es mir schwer, in Spielen böse zu sein, weil ich immer denke, ich kriege einen erhalte Nachteil. Ja, das ist wirklich wahr. Und so ist es eigentlich prinzipiell auch. Du kannst viele Quests, wo ich gerade schon Fallout ansprach, nicht wirklich zu Ende bringen mit einer bösen Einstellung. Was in gewisser Art und Weise schade ist. Denn die Spiele sind wirklich dazu ausgelegt, dass man der Held ist und nicht der Schurke. Also eine vorgegaukelte Freiheit der Entscheidungen oft. Genau, und das ist bei Tyranny soll es angeblich ein bisschen anders sein. Da müssen wir uns selbst ein Bild von machen. Was haben wir da noch? Dishonored 2 habe ich hier noch draufstehen. Ja, habe ich nicht gespielt. War ähnlich wie Teil 1. Sehr, sehr beliebtes Spiel, gerade bei den Kritikern. Ja, die Welt ist nach wie vor interessant. Die Spielmechanik auch. Die Welt ist interessant, aber irgendwie das, was draus gemacht wird, nicht. Also, gerade der erste Teil, den ich gespielt habe, ich find's cool, ich finde, das sieht alles toll aus, dieser Steampunk-Look, der ist cool, wirklich toll, aber so wirklich reingekommen bin ich nicht. Und darum liegt der zweite Teil bei mir auch noch nicht im Einkaufskorb meines Steam-Accounts. Silence gab's da noch, The Whispered World 2 von Daedalic hat das Ganze so ein bisschen weitergeführt, die Geschichte und neue Aspekte dazu gelegt, allerdings weniger Point-and-Click als vielmehr das, was man von Telltale-Spielen bekommt, viele Entscheidungen treffen, ich glaube aber keine Quicktime-Events, hoffe ich zumindest, weil dann wäre ich da raus, auch wenn ich Telltale-Spiele mag, aber das gehört für mich nicht zu den Spielen von Daedalic, die sollen mal schön mal Point-and-Click bleiben. Watch Dogs 2. Ja, da könnte jetzt positiv. Überraschend positiv. Ähnliches Phänomen vielleicht, wie es bei Titanfall der Fall ist, wo sich die Programmierer auch dann offensichtlich angehört haben, was die Community zu meckern hat und das Ganze quasi dann behoben hat. Ähnlich wie bei Titanfall aber auch, dass es vielleicht zu spät war, denn dieses Spiel lief so ein wenig, trotz der großen PR-Trommel, die Ubisoft mal wieder gedreht hat, unter dem Verkaufsradar. Ich persönlich finde den Protagonisten und das ganze Setting noch unsympathischer, als es beim ersten Teil der Fall war. Ich mag diese Hexe Planet Cyber Terroristen-Nummer, die da abziehen, da kann ich mich null mit identifizieren und ich finde auch diese ganze Kultur relativ blöde. Von daher wäre das für mich schon mal halt ein Grund, dass ich das Spiel nicht so storymäßig annehmen könnte. Ob das jetzt Open-World-mäßig ein Spielplatz ist, der einen beschäftigt und Spaß macht. Ich habe es nur kurz gesehen, als Stevo das mal angespielt hat. Sah gut aus, in der Tat. Und die Möglichkeiten, die man so hat, sind auch interessant. Durch sein Tablet und sein Smartphone kann man ja da wirklich alles steuern, aber ich kann nicht sagen, ob sich das intuitiv regulieren lässt oder nicht. Vermutlich schon, denn wie du schon sagtest, die Kritiken sind ja wirklich eigentlich alle relativ gut gewesen. Mit Ausnahme Story und Charaktere. Das kam halt auch bei den meisten Leuten nicht so wirklich gut an. Ja, es sieht auf jeden Fall schöner aus und einladender als Watch Dogs 1. Das kann ich dem Spiel zumindest zugutehalten. Ja, Watch Dogs 1, da habe ich mich ja auch mit ausgesöhnt. Ne? Das hat zwei Anläufe gebraucht, ähnlich wie bei Sleeping Dogs, da mochte ich das Spiel. Aber ich frage mich ja immer, diese Hipster-Charaktere, so nenne ich sie jetzt mal, wie kann Ubisoft eigentlich auch nur im Entferntesten davon ausgehen, dass die bei den Leuten ankommen? Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist das so der geneigte Teen oder Twen ist für sich in seiner Selbstreflexion, sieht sich so. Oder für den ist das ein Ideal für irgendetwas. Kann sein, ich weiß es nicht, aber sind wir auch zu sehr in unserer Bubble und diese vokale Mehrheit wird von uns so stark wahrgenommen, dass wir davon ausgehen, dass jeder sie hasst, diese Hipster-Hacker-Typen. Naja. Ja, in der Regel ist unsere Meinung aber auch immer die beste oder zumindest die interessanteste, von daher kann man davon schon ein bisschen ausgehen. Für uns auf jeden Fall, ja, das stimmt. Oh, jetzt habe ich aber ein schönes Spiel. Jetzt habe ich ja wirklich ein schönes Spiel. Auch so ein kleiner Hit, Überraschungshit, Planet Coaster. Baue deinen eigenen Vergnügungspark. Schon mal was von gehört? Gesehen? Ja, habe ich. Richtig cool. Das Spiel erschien ja relativ zeitnah mit einem anderen Spiel. Ich glaube Rollercoaster Tycoon 2 oder genau, so. Genau, und das kam ja überhaupt nicht gut an. Richtig. Das Spiel war so schlecht sogar, dass der Planet Coaster dadurch sogar noch etwas aufgewertet worden ist. Wobei der auch natürlich nicht perfekt war. Aber so die Kritik, ich mag ja generell solche Spiele, Freizeitpark, Simulationsaufbau, was auch immer. Das Theme Park habe ich damals sehr gerne gespielt, aber es fehlte mir so ein bisschen den eigenen Touch und auch ein bisschen die Variation in den Fahrgeschäften. Ja, und genau das kannst du bei Planet Coaster ja machen. Du kannst ja wirklich ins Detail gehen, jedes Geschäft quasi vom ersten Stein aufbauen, alles ändern und so weiter, völlig individualisieren. Ziemlich tolle Sache, kann man nicht anders sagen. Wird auch regelmäßig noch schön geupdatet. Ich habe es jetzt bei einer Freundin gesehen über Silvester und ganz toll. Also wirklich ein ganz, ganz schönes Spiel und sieht wirklich schick auch aus. Beeindruckend. Ja, absolute Kaufempfehlung. Pokémon Sun and Moon hattest du auf deiner Liste oder habe ich das nur bei mir angekreuzt, weil ich dachte, du wolltest darüber reden? Ich rede ganz gerne über Pokémon. Tatsächlich ist mein Pokémon-Wissensfundus beschränkt sich eigentlich ausschließlich auf die Zeichentrickserie und auf Pokémon Gelb, Rot und Blau, quasi die Ursprungs-Pokémons. Ich kann immer wieder sagen, was ich auch jedes Mal sage, wenn wir über Pokémon sprechen, das Spielprinzip an sich ist einfach optimal, da muss man wirklich wenig dran dehnen und so ähnlich tut es Nintendo halt auch. Ich glaube, die einzige Neuerung, die jetzt da ist, ist, dass es in 3D ist oder war das schon mal im Vorgänger die einzige Neuerung, die eingetreten ist? Okay, dünnes Eis, sagen wir nicht mehr dazu, außer dass es, wie wir schon erwähnt haben, ein riesiger Blockbuster war. Verkaufsmäßig hat Nintendo nach wie vor offene Türen, die da eingetreten werden. Die Leute stehen auf Pokémon nach wie vor. Das überrascht und beeindruckt mich selbst ein bisschen. Und apropos großer, riesiger Blockbuster, Final Fantasy XV kann man durchaus als solchen bezeichnen. Und ich muss sagen, ich bin ja mehr als positiv angetan von diesem Spiel. Bin jetzt auch schon über die Open World hinaus und bin jetzt bei der Geschichte ein bisschen weiter und da fällt mir auf, was ist denn da bitte schön passiert? Das ist ja, sie ist nicht mal schlecht, aber sie ist so lückenhaft erzählt. Also teilweise hast du Momente von jetzt auf gleich, wo du denkst, da fehlen mir jetzt aber 3 Tage, die ihr überhaupt nicht erklärt habt. Und dann geht's einfach weiter. Also es fühlt sich einfach unvollständig an. Was wirklich schade ist. Ja, die Frage, ob das irgendwie diese Lücken geschlossen werden durch diesen Film, den es ja im Vorfeld gab. Ich habe gehört, ein paar Lücken werden geschlossen, aber lange noch nicht alle. Und ich denke mal, es gab ja da irgendwie 2 Teams. Es hat ja eine bewegte Geschichte, das Spiel. Irgendwas ist da verloren gegangen. Sie wollen ja sogar noch was nachpatchen an Cutscenes und so weiter. Und was vor allen Dingen auch auffällt, gerade wenn die Geschichte in der Open World erzählt wird, da tun sich dann wirklich Qualitätsabbrüche auf. Und dann, ich glaube auch, dass da einfach die Erfahrung fehlt. Wie erzähle ich eine Geschichte in der Open World gut? Weil das ist ja wirklich nicht gerade leicht. Können ja wirklich nicht viele Spiele von sich behaupten, gute Geschichten in der Open World zu erzählen. Jetzt, wo es so ein bisschen stringenter vorangeht, geht es, aber auch da sind, wie gesagt, Lücken. Aber was ich auch sagen muss, es gibt Sequenzen, die, obwohl die Charaktere mir jetzt noch nicht so ans Herz gewachsen sind, zumindest was so in narrativer Ebene da auf mich zukam, da konnte ich noch nicht so einen Bezug aufbauen, aber trotzdem sind ein paar Szenen dabei, wo du denkst, wow, was ist denn jetzt los? So viel Gefühl und so viel Emotion. Also, ich will ja nicht spoilern, aber der Noctis, der kriegt's ja dicke. Und manchmal liegen die Nerven dann ganz schön blank und er verliert auch die ein oder andere Träne und brüllt manchmal in einer Imbrunst. Also, da muss man doch Stein sein, dass das einem nicht berührt. Dieser arme Junge. Alter, da habe ich schon eine leichte Gänsehaut bekommen. Nicht schlecht. Also, da habe ich nicht mit gerechnet. Und ich muss auch sagen, die Charaktere sind wirklich nicht mal im Ansatz so nervig, wie wir beide am Anfang erwartet haben. Das sind eigentlich ganz normale junge Leute, die nur extravagant rumlaufen. Geht völlig klar, meiner Meinung nach. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ich befürchte nicht so schön. Nicht so schön. Ja, ich halte mich mit Kritik zurück, die würde ich nur aus meiner Voreingenommenheit her resultieren würde. Ich muss aber auch gestehen, dass mich in keinster Weise das Spiel interessiert. Ich bin bei Final Fantasy bin ich raus. Ich muss einfach für mich gestehen, Final Fantasy hat mich verloren. Ich werde sicherlich noch Final Fantasy VII das Remake spielen, aber so die neuen Teile, da kann ich leider nichts mehr mit anfangen. Also, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ob das engständig ist oder nicht, das sei dahingestellt, aber ich kann leider keinen Reiz mehr dafür mich entwickeln. Okay, ich versuche es gerade so ein bisschen nachzuvollziehen, weil der 10er ja schon, oder der 13er, meine ich natürlich, ja schon ein ganz anderes Spiel war, als es der 15er jetzt wieder ist, ne? Also es spielt sich komplett anders. Allein durch das Kampfsystem, was übrigens nicht wirklich gut ist, weil die Kamera so oft ungünstig steht und ich habe nie wirklich das Gefühl, den Kampf zu beherrschen, aber gewinnen tue ich trotzdem, weil ich immer gut levele. Dann geht's. Aber ansonsten macht schon irgendwie Spaß, aber es ist jetzt auch nicht wirklich gut. Leider. Aber naja, es hätte viel schlimmer kommen können. Insofern bin ich schon mal froh. Sogar, nur das mal kurz jetzt für dich zur Info und auch für alle Zuschauer am Rande, ich finde, es wird mal Zeit für einen Final Fantasy Podcast. Wir hatten den Final Fantasy Podcast, mit dem hat alles begonnen, aber den Final Fantasy Podcast, da würde ich doch mal ganz gerne auch drüber sprechen. Nicht nur über 7, sondern auch über alles, was davor kam und auch vielleicht speziell über alles, was nach Teil 10 sich so ereignet hat. Und vielleicht auch der Grund, warum ich nicht mehr Final Fantasy spielen möchte. Dann müsste ich aber auch ein paar Sachen nachholen. Ja, das ist doch ein toller Vorwand. Wobei, ich habe mir die 13er ja geholt und alle mal angespielt und ich fand alle scheiße, muss ich leider sagen. Also das ist auch absolut nachvollziehbar. Geht gar nicht. Na gut, genug zu Final Fantasy 15. Meiner Meinung nach kann man spielen, wenn man sich dafür interessiert. Und ja, macht schon Spaß. Was haben wir noch drauf? Genau, Steep, das große Wintersportspiel von Ubisoft. Habe ich ja auch ein Let's Play dazu gemacht. Eine ganz nette Sache für nebenbei. Also wenn es mal im Sale ist oder so, hole ich es mir. Man kann mit dem Snowboard fahren, mit dem Ski fahren, man kann paragliden und ich glaube, das war's. Naja, und das Ganze in einem schönen großen Berggebiet, Open World, kann man erfahren und ein paar Tricks machen oder einfach nur ein bisschen sich die Landschaft anschauen. Ganz nett, sag ich mal, ganz nett. Ach, Dead Rising 4 habe ich hier noch auf meiner Liste. Ja, Dead Rising 4, das ist dann der zweite Titel, der Xbox exklusiv ein wenig neidvoll rüberblicken lässt aus dem PlayStation-Lager. Kann ich nicht arg viel zu sagen, außer dass, ich glaube, der Held des ersten Teils ist zurück. Wenn er dann nicht da war in den anderen Teilen. Ich glaube doch, aber. Und ansonsten ist es halt das gewohnte Zombie-Massenabschnetzlungs- ja, Arsenal. Ich glaube, auch wieder nicht in Deutschland verfügbar. Genau, das zum einen. Und zum anderen ist das Zeitlimit aufgehoben worden. Was ich persönlich begrüße, aber Hardcore-Fans nicht gut finden. Ja. So viel sei dazu mal gesagt. Was haben wir noch? Ach ja, The Last Guardian. Ja, das war das, was ich vorhin schon ankündigte mit einem weiteren Titel, der die Erwartungen nicht erfüllen konnte. The Last Guardian über mehrere Jahre hinweg angepriesen und erhofft von den Fans. Und dann erschien es endlich, nach großen Jubelstürmen als bei der Präsentation damals auf der E3. Es kam raus und es war das, was die meisten Leute sich nicht eingestehen wollten. Es war einfach nur ein Spiel. Es hat die Welt nicht verändert und es hat auch die Ansichten, die Gedanken der Menschen nicht verändert. Es war einfach nur ein Spiel mit einer teilweise fragwürdigen KI, die man, dieser Drachenvogel, den man durch die Gegend leiten musste, mit schöner Grafik, aber auch schon dem ersten Wermutstropfen, nämlich, dass dieses Spiel das große Versprechen zumindest schon mal einen leicht ins Bröckeln brachte, nämlich, dass die PS Neo das neue Spiel nicht unter der PS Neo leiden müssen. Und dieses Spiel ist eindeutig eher auf die PS Neo zugeschnitten. Auf der normalen PlayStation kommt es nämlich dann teilweise zu leichten Framerate-Einbrüchen, die es auf der Neo dann natürlich nicht gibt. Es sieht schön aus, aber teilweise wundert man sich dann doch, dass dieses Spiel gerade so hohe Systemvoraussetzungen veranschlagt. Vor allem bei einem Spiel, das ja schon seit Jahren in der Entwicklung ist. Und jetzt auf einer Konsole, die es gerade seit kurzem gibt, dann quasi der neueren PlayStation 4 nur vernünftig läuft. Seltsam. Ich will nichts mehr über die PS Neo erfahren. Ich hasse die PS Neo. Ja, ich muss ja dazu sagen, es orientiert sich ja mehr an Ico. Und Ico fand ich jetzt nicht so schön. So gut. Ich bin da eher der Shadow of the Colossus Typ. Muss ich ja sagen. Und darum, naja, The Last Guardian erstmal beiseite gelegt. Jo, ich glaube, wir haben noch ein Spiel. Ein Spiel auf der Liste. Ja, ich habe zwei tatsächlich. Ich fange mal mit dem kleinen an, wo ich weniger zu sagen habe, nämlich Super Mario Run. Ach, guck mal. Die erste offizielle oder das erste richtige Spiel für die mobilen Endgeräte, also für Handys und Tablets, das Nintendo rausbringt. Prinzipiell ist es ein, ja, es bleibt den Mario-Wurzeln treu, es ist ein Jump'n'Run, nur man übernimmt in dem Spiel die Rolle des Jumpers und nicht des Runners, denn Mario rennt automatisch. Man muss selber nur dafür sorgen, dass er im richtigen Moment springt, um dann die entsprechenden Münzen zu sammeln oder den Schluchten auszuweichen. Und das Ganze sah ganz schön aus und kam auch relativ gut an bei den Leuten, bis auf die Tatsache, dass das Ganze dann mit $10 einen recht hohen Preis veranschlagt für so ein Spiel. Und so ist es halt, man kann, glaube ich, die ersten drei Level umsonst spielen und es haben sich sehr viele Spiele das Spiel runtergeladen, aber nur relativ wenig prozentual betrachtet dieser Menschen haben das Spiel auch dann im Endeffekt gekauft. Also 10 Euro ist dann vielleicht doch etwas zu hoch angesetzt von Nintendo. Und mit $5 oder Euro wäre man vielleicht dann doch eher an einer positiven Entwicklung der ganzen Verkäufe dran. Na, mal schauen, was da noch kommt. Noch ist es nicht erschienen für Android-Geräte, also ich habe das selber noch nicht spielen können. Und werde es auch nicht für 10 Euro kaufen, davon mal abgesehen, aber runterladen und die ersten Level spielen, das mache ich auf jeden Fall. Und das könnte dann das zweite interessante Handyspiel werden, was es dann gibt für mich persönlich. Mal schauen. Ja, für mich persönlich aber ein Spiel, auf das ich mich sehr gefreut habe, nachdem ich ja schon länger wusste, dass es erscheinen wird, war Die Zwerge. Ne? Die Zwerge basieren auf der tollen Romanreihe. Ich glaube, inzwischen 5 Bücher gibt es da von Markus Heitz. Und nach vielen gescheiterten Versuchen, irgendwas aus dieser Vorlage zu machen, zuerst ein Kinofilm, der nichts wurde, und dann eine Fernsehreihe, die nichts wurde, ist endlich dann jetzt ein Spiel dazu entschieden. Von den deutschen Entwicklern Kings Games, wenn ich mich nicht täusche, oder Kings Soft, irgendwie so, ist auch egal. Jedenfalls haben die sich daran gemacht, das Buch, die Buchvorlage in ein Rollenspiel zu versoften. Und ja, ich habe das erst vor wenigen Tagen auch tatsächlich durchgespielt und kann auch jetzt ein finales Fazit dazu dann abgeben. Und das Fazit ist durchwachsen. Ich meine, das hat so in den gängigen größeren Spielemagazinen so 75er Bewertungen bekommen. Dem könnte ich mich wohlwollend anschließen. Persönlich, wenn ich es wirklich neutral bewerten müsste, wäre ich da sogar noch ein bisschen drunter. Es ist für Fans der Zwergereihe wirklich eine ganz tolle Angelegenheit. Teilweise wird die Welt auch wirklich stimmungsvoll eingepackt. Und dann wiederum merkt man aber auch ein bisschen, dass das Budget beschränkt war und dass es sich doch um ein Indie-Spiel handelt. Und gerade gegen Ende hin geht dem Spiel meiner Ansicht nach auch ein bisschen die Puste aus, weil man weniger auf der Landkarte unterwegs ist, die eigentlich auch nur ein Spielbrett darstellt, wo man seine Spielfiguren zieht, ne, in vorgegebenen und auf vorgegebenen Punkten quasi die Figuren lang wandern lässt. Zum Ende ist es bloß auch ein Hatz von einem Kampf zum nächsten und gerade die Kampfsequenzen sind nicht unbedingt die Stärke des Spiels. Ja, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, das ist ja so eine Art. Man steuert bis zu 4 Figuren gleichzeitig und kämpft gegen riesige Anzahl von Orks und man muss dann mit Spezialfähigkeiten dafür sorgen, dass man die Kämpfe übersteht. Ansonsten läuft das relativ automatisch. Ne? Die normalen Attacken, die machen die Figuren automatisch und wenn man sie nicht direkt ansteuert, dann suchen sie sich auch ihre Gegner automatisch. So, man muss halt mit seinen Aktionspunkten dafür sorgen, dass die Spezialkräfte gut eingesetzt werden. Ja, klingt soweit erstmal ganz interessant, ist aber dann in Umsetzung ja ein bisschen holprig. Gerade so, was die Übersichtlichkeit angeht, auch mit der Kamera, hat man doch arg zu kämpfen. Mitunter ist man auch einfach so umringt von Gegnern und kann das Missionsziel per se schon nur höchst schwierig erreichen. Vielleicht bin ich auch einfach nur nicht gut. Möchte ich gar nicht von der Hand weisen. Das ist sogar relativ wahrscheinlich. Aber ich musste dann doch relativ zeitnah das Spiel, die Schwierigkeit von normal auf leicht umstellen, was ich sonst gar nicht gerne mache. Ich habe nichts gegen eine Herausforderung. Der normale Schwierigkeitsgrad sollte auch demnach eigentlich nicht die größte Herausforderung sein, aber es war einfach zu frustrierend und das, was in den großen Medien als größter Kritikpunkt dem angesehen wird, waren die langen Ladezeiten, kam da dann auch mich wirklich zum Tragen. Mich stört es nicht, wenn es zwischen der Weltkarte und der Szeneriekarte oder der einzelnen Schauplätze mal längere Ladezeiten gibt. Das kann ich mitleben, kein Problem, die sind lang, klar, aber meine Güte, man ist ja nicht auf der Flucht. Ne? Ich habe auch dann mal eine halbe Minute mehr Zeit da zu sitzen. Und wenn man immer wieder stirbt und dann immer wieder neu laden muss, dann nervt das doch gerade. Und zum Ende des Spiels hin ist es dann auch ein bisschen verbuggt. Ich bin teilweise einfach durch die Zwergenfestung gelaufen und wollte an der Wand gucken, ob es irgendwas gibt, was ich anklicken kann, irgendeine Aktion. Ich bin schon mal irgendwo runtergefallen und bin gestorben. Zack, muss ich neu laden. Und konnte mir ganz viel Story-Fortschritt, den ich hatte, dann nochmal neu durchklicken. Das hat mich ein bisschen geärgert. Auch grafisch am Ende gibt es ein paar merkwürdige Sachen. Dann auf eine Figur ist plötzlich komplett in lila getüncht. Das war doch sehr schockierend. Das kam aus dem Nichts, weil es hatte keine wirklich hübsche Grafik, aber so grobe Aussetzer sind ausgeblieben und dann wirkte das doch auf einmal. Ja, da fragt man sich, wie kann sowas passieren? Naja, und am Ende des Spiels, man kämpft gegen weniger Gegner gleichzeitig, was auf der einen Seite gut ist, weil die Kämpfe dann nicht mehr so lang und frustrierend sind. Auf der anderen Seite kommt dann die ganze Schwäche zum Tragen, nämlich Mann gegen Mann merkt man doch, das ist eigentlich nichts anderes, als man lenkt seine Figur in den Gegner rein, wartet, bis seine Aktionspunkte aufgeladen sind, um dann den stärkeren Schlag durchzuführen und das Ganze dann so zu beenden. Und das ist relativ ja unspektakulär. Und dann, da wäre ich dann doch lieber für so eine Art wirkliche Strategie oder wirkliches Hack and Slay. Aber so eine Mischung aus beidem, das war nicht so richtig der Knaller. Ansonsten ist es aber mitunter, ich sage ja, es klingt da wie ein totaler Verriss, ist es nicht. Ich finde gerade die Musik, die eigene, die sie komponiert haben, ist toll, wenn auch nicht viele Stücke, aber trotz allem wirkt das wirklich einfach nur schön und stimmig. Die Sprecher sind alle wirklich großartig, da haben sie wirklich tolle Leute versammelt und alleine dadurch, dass halt wenig gezeigt und viel mehr erzählt wird, haben sie auch wirklich einen tollen Hauptsprecher gefunden, der die Geschichte quasi dann voranzieht, der Erzähler als solcher ist wirklich gut. Und das verleiht dem Ganzen so ein wenig Point-and-Click-Spiel-Charme. Und und das finde ich tatsächlich auch eine der Stärken des Spiels. Klar ist es schöner, wenn man alles in perfekten FMV, Final Fantasy-Sequenzen da Kredenz bekommt an Story. Klar, das mag ich auch und das fand ich auch an Spielen wie The Last of Us und Uncharted immer toll, wenn man einen Abschnitt überstanden hat, wird man belohnt mit einer schönen Action-Sequenz oder einfach nur mit einer Sequenz. Das hast du da auch, aber die sind dann nicht wirklich so schön technisch umgesetzt. Tatsächlich war das zwischendrin mehr die Erzählung der Ereignisse schön und stimmungsvoll, manchmal aber auch einfach nur schade, weil man dann dachte, da wäre jetzt so ein bisschen mehr Action und ein bisschen mehr Erzählung nicht verkehrt gewesen. So hetzt sich das Ganze dann doch ein bisschen mehr von über die Karte, Erzähler, man besucht einen Dungeon, oder Dungeon ja nicht, man besucht ein Setting, man kämpft und es geht wieder zurück. Das klingt alles ein bisschen schlechter, als es wirklich war. Der Zwergefan als solcher, der hat damit kein Problem, so wie ich. Ich hatte kein Problem mit dem Spiel, aber man darf die ganzen Mängel, die das Spiel hat, auch nicht unter den Tisch kehren. Von daher, für Zwergefans eine Kaufempfehlung. Für alle anderen, schaut es euch bei Leuten, die Zwergefans sind und die dieses Spiel haben, erstmal an, bevor ihr dann das 30€ oder 40€, die für PlayStation-Verhältnisse doch relativ gering sind, investiert, aber trotzdem, sollte man lieber erstmal noch ein doppeltes Auge drauf werfen. Ja, da kann ich auch nur Amen sagen. Und damit schließt sich das Jahr ab. Das waren alle für uns relevanten Spiele. Richtig. Es klang ja schon durch, wir haben ein paar große Titel außen vor gelassen, weil wir sie einfach nicht gespielt haben und man auch dann nicht wirklich viel zu sagen kann. Und die Leute, die es betrifft, die kennen die Spiele eh und haben sie vermutlich auch. Und unsere Meinung dazu wäre vermutlich eh nur ein Ärgernis für euch. Von daher lassen wir sie mal am Rande. Davon mal abgesehen, fand ich das Jahr als solches jetzt nicht arg berauschend. Es kamen zwar ein paar tolle Titel raus, aber wie schon mehrfach erwähnt, waren die dann oft mehr oder weniger Rohrkrepierer. Trotzdem hat sich zwischen dem ganzen Wust auch das ein oder andere tolle Spiel versteckt und auch viel im Indie-Bereich, der teilweise echt fließend übergeht, inzwischen auch in den AAA-Bereich. Ja. Ja, die Annäherung, die ist ja schon seit ein paar Jahren zu bemerken, das stimmt. Ich fand, es war sehr ausgeglichen. Es gab schon viele Enttäuschungen, da gebe ich dir recht, aber es gab auch wirklich tolle, große Spiele, die Spaß gemacht haben und ich würde mal sagen, dass es eines der stärkeren Jahre wieder war. Also im letzten Jahr hatte ich so das Gefühl, nee, das war nichts. Davor eigentlich auch. Ich glaube, das letzte große Jahr für uns war 2013 mit BioShock und The Last of Us. Das war natürlich GTA 5, ja, das war natürlich ein richtiges Knallerjahr. Aber apropos, kommen wir doch mal zu unseren Top- und auch mal Flop-Spielen. Wo sollen wir mit anfangen? Mit den Tops oder mit den Flops? Ich habe wenig Flops gespielt. Darum kannst du gerne deine Flops nennen und ich werde vielleicht meine 1-2 Cent dazu auch noch beitragen. Gut, ich würde sagen, wir halten uns relativ kurz, denn wir haben ja eigentlich schon alles zu den Spielen gesagt, aber mein erster Flop war der Release von No Man's Sky tatsächlich, weil auch No Man's Sky, so gut wie ich es dann im Nachgang fand, anfangs stark geruckelt hat, es war schwer spielbar und hat auch viele Abstürze noch zu verzeichnen gehabt. Das haben sie dann relativ schnell gepatcht bekommen und dann war es auch gut, aber am Anfang war ich schon sehr frustriert darüber. Ähnliches und darüber hinaus Mafia 3, habe ich ja eben schon erwähnt, aus besagten Gründen, vor allem wegen der Technik und der schwachen Geschichte, meine doch eher eine Enttäuschung. Ebenso Forza Horizon 3, ne? Ihr wisst schon, Spielwelt und so. Scheißspiel. Und The Division, letzten Endes auch. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn ich da noch ein paar Stunden mehr investieren hätte wollen. Gewollt hätte. So, hat mich nicht lang genug gefesselt. Unravel, auch eine Enttäuschung. Irgendwie mehr von erhofft, der kleine Jani. Und zu guter Letzt Far Cry Primal. Ja, ungespielt kann ich mich da einigen deiner Aussagen auch voll und ganz anschließen. Gerade für No Man's Sky tut es mir irgendwo ein bisschen leid. Ein Spiel, wo ja auch sicherlich viel Herzblut drin steckt, wie in vermutlich den meisten Spielen, aber das ist ja leider dann historisch den Bach untergegangen und das finde ich halt ein bisschen schade für eine Idee, für ein Konzept, was echt schon bewundernswert ist und eigentlich ein bisschen mehr Achtung verdient gehabt hätte. Naja, die Welt ist manchmal ungerecht. In 2 Jahren werden die Leute da draußen das Spiel lieben, das sage ich dir jetzt. Schauen wir mal, das Spiel leidet darunter, dass es zu groß war, als es rauskam. Das geht genau den anderen Weg, finde ich. Es hat am Anfang zu viele Leute verprellt, als dass es nachher noch die Leute wieder ranzieht. Wenn es ein kleiner Titel gewesen wäre, der im Laufe der Jahre immer besser wird, ich sage jetzt mal ganz, werf einfach mal Minecraft in den Raum, das wäre was anderes gewesen. Aber das fing halt an als eines der größten Spiele und tja, hat viele Leute verprellt. Und ob die wieder reinkommen werden, das kann ich nicht sagen. Tja. Noch ein Flop? Nein. Sonst habe ich in diesem Jahr relativ wenig Flop-Spiele gespielt. Ja, bei mir halt immer noch ein bisschen The Evil Within nach. Das ärgert mich immer noch, auch 2016. Aber wie alt ist das Spiel? 2 Jahre? Ja, kommt ungefähr hin, aber das ist einfach immer noch eines meiner größten Ärgernisse. Mann, was für eine Schlaftablette. Ja, tatsächlich, da bin ich ganz bei dir. Gut, bei den Top-Spielen machen wir dann immer hin und her, oder wie wünschst du es dir? Ja, ich habe eine lose Reihenfolge, ich habe so 5 Titel, die ich in diesem Jahr, die auch in diesem Jahr erschienen sind. Ich habe tatsächlich wesentlich mehr Spiele in diesem Jahr gespielt, die in den Jahren davor rauskamen, als neue Sachen. Aber gut, wie gesagt, 5 Titel in aufsteigender Reihenfolge habe ich hier, die ich erwähnen könnte. Na gut. Vielleicht kannst du ja auch erstmal dich bis zu deinem Platz 5 vorarbeiten. Ja, also ich habe 6 und 7 habe ich quasi zusammengefasst zu einem Platz. Das sind 2 Spiele. Einmal Dragon's Dogma, Dark Arisen oder Rise. Da, wie gesagt, diese PlayStation 3 Portierung für den PC mit mehr FPS und dem Add-on dazu. Verdammt gutes, großes Rollenspiel. Habe ich sehr viel Spaß mit gehabt. Und als 2. Spiel Doom. Tatsächlich Doom. Weil es eigentlich Doom ist genau die Antithese von all diesen Spielen, wo wir hohe Erwartungen hatten und das Spiel im Endeffekt dem Hype nicht gerecht werden konnte. Bei Doom ist es genau so eingetroffen, wie es auch eintreffen sollte, ne? Hype war da, die Leute wollten Doom haben und die Leute haben Doom bekommen. Alles war gut. Punkt. Darum Doom auf Platz 7. Platz 5, beziehungsweise Platz 6. Platz 5, Uncharted 4. A Thief's End. Tja, so können auch unsere Geschmäcker auseinandergehen. Ich muss dazu sagen, ich habe ja noch ein paar mehr Spiele gespielt dieses Jahr als du, ja. Ja, das glaube ich dir gerne, aber von da aus ist das schon ein guter Platz. Ist das schon ein guter Platz? Überraschen. Ja, guter Platz, naja. Mein Platz 5 ist tatsächlich ein Add-on. Und das ist das von mir auch gerade schon groß und breit erwähnte Far Harbor Add-on zu Fallout 4. Ein Spiel, was nochmal halt die Fallout-Nuklearflamme in mir angeheizt hat. Gutes Add-on. Leider nur ein gutes Add-on bei Fallout 4. Die seligen Vegas-Zeiten, die kamen nicht zurück, aber das hat sich nochmal gelohnt. Konnte man auch nochmal gute 20 Stunden drin versenken. Und eine Sache, die sich bezahlt gemacht hat. Und deswegen das Add-on verdient den 5. besten Platz bei mir in diesem Jahr. Voll und ganz. Donnerwetter. Platz 4 bei mir, No Man's Sky. Tja, genug drüber geredet. Ich mag No Man's Sky sehr. Und ich werde noch viele Stunden mit No Man's Sky verbringen. Ja, tatsächlich werde ich immer wieder hinaus ins All fliegen. Ja, mein Platz 4, und das ist, ich schäme mich nicht, das zuzugeben, ist trotz allem Dead or Alive Extreme 3. Unglaublich. Ja, es mag unglaublich sein. Wenn ich auch da rein die Zeit gucke, die ich in dieses Spiel investiert habe, muss ich sagen, das steht einem Fallout 4, nicht nur Fahrhaber, in nichts nach. Es ist so simpel wie suchtantreibend. Ne? Dieses Looten und Leveln ist auch in diesem Spiel präsent. Ich würde es quasi als das Diablo der Schlüpfrigkeit bezeichnen. Das Diablo und, der Schlüpfrigkeit, okay. Ja, genau. Und ich kann verstehen, dass das so Kopfschütteln hervorrufen könnte, aber mir hat Spaß gemacht und auch dieses Spiel werde ich sicherlich immer wieder mal reinlegen, einfach ne, um mein Level ein bisschen zu steigern und zu gucken, was gibt's Neues, denn das wird auch nach wie vor fleißig gepatcht. Und ja, es ist einfach ein netter Zeitvertreib und das sind Spiele doch eigentlich im tiefsten Inneren. Ein netter Zeitvertreib und den habe ich mit Dead or Alive auf jeden Fall gewährleistet. Und gleich wieder Gesprächsstoff für einen weiteren Podcast geliefert. Mein Platz 3, Final Fantasy 15. Final Fantasy 15 für seine Open World, für die Chocobos, die ich reiten kann. Ein guter Platz 3. Hab sehr viel Spaß gehabt. Doch, wieder erwarten. Top. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ja, freut mich für dich. Den dritten Platz, den teilen sich bei mir zwei Spiele. Zum einen wäre da Doom. Ne, auch bei mir kam das Spiel relativ gut an. Besser als ich dachte. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ich mir mal einen Doom noch mal kaufen werde, aber auch da habe ich mich getäuscht. Relativ zeitnah sogar nach dem Release gekauft. Und dann FIFA 17. Nur Platz 3. Auch ein Spiel, was ich in diesem Jahr so lange gespielt habe wie kein anderes. Aber es macht halt trotzdem Spaß. Es ist nach wie vor FIFA und gerade mit einem Kollegen auf der Couch oder mehreren macht es immer noch ungeschlagen viel Spaß. Und darum schäme ich mich nicht, das auf mein Bronzetreppchen zu erheben. Gut. Gold hat bei mir Witcher 3 Blood and Wine. Weil es protzig präsentiert wird, weil es groß ist, weil es eine tolle Geschichte erzählt, weil Geralt eine coole Sau ist und weil Witcher 3 eines der besten Rollenspiele aller Zeiten ist. Ganz einfach. Und als DLC muss man dazu sagen, also es ist im Grunde ein Spiel. Bei anderen Entwicklern wäre das Hauptspiel. Das bekommt ihr für nicht mal 20 Euro. Ja, beeindruckend. Value for Money. Den hatte ich auf meinem zweiten Platz, trotz allen Unkenrufen, die ich gerade hier bestimmt über 5-6 Minuten groß und breit ausformuliert habe, die Zwerge, ist trotzdem so weit oben bei mir, weil ich einfach ein Zwerge-Fan bin und dass die Romanvorlage meiner Ansicht nach, ich bin fast schon geneigt, das jetzt nochmal zu lesen, von vorne das Buch, auch wenn eigentlich alles in dem Spiel gesagt worden ist, was schon vorkam. Die Figuren waren toll eingepackt. Es hat einfach wieder mein Zwergefeuer erweckt. So ähnlich wie Fallout, der Pfarrhaber, ne, die Leidenschaft für das Endland wieder, das Ödland wieder aufgeweckt hat. So hat das Zwergespiel dann doch eigentlich genau das erreicht, was ich mir vorgenommen habe. Technische Schwierigkeiten hin und das Kampfsystem her. Trotzdem ist es eine coole Welt, einfach eine atmosphärische Reise in die Vergangenheit einer ganz fantastischen deutschen Romanreihe. Tja, das ist mal der Patriot in dir, der da spricht. Ja, ich stehe zu meinen Leidenschaften. Wunderbar, wunderbar. Ich auch. Und darum ist auf Platz 1 bei mir, Trommelwirbel, ein kleines Indie-Spiel von nur einem einzigen Mann entwickelt. Es ist Stardew Valley. Baue deinen eigenen Bauernhof und lebe deinen Traum in aller Abgeschiedenheit. Ja, Stardew Valley. Also ich finde, es ist auch verdient, das, was man dafür bekommt, für sein Geld an Leistung und so viel Liebe, wie in diesem Spiel steckt. Das habe ich bei keinem anderen Titel dieses Jahr gesehen. Und darum Stardew Valley, ein verdienter Platz Nummer 1. Ja, was soll ich dazu sagen? Das war halt das Spiel der Indie-Community, auf das sich die Leute gefreut haben und das hat abgeliefert. Das spielt mit ganz vielen Elementen und liefert aber auch entsprechend ab. Und irgendwann, spätestens wenn es auf der PS4 rauskommt, dann riskiere ich auch mal einen Blick in dieses Valley. Ja, aber mein Blick zurück aufs Jahr 2016 lässt keinen anderen Schluss zu auf Platz 1 als das von dir so geschasste und abgestrafte Uncharted A Thief's End war für mich das furchtbare Spiel. Ja, war für mich tatsächlich sogar noch besser als Dead or Alive Extreme 3. Nein, war ein würdiger Abschluss der ganzen Uncharted-Reihe. Zumindest der Hauptspielreihe. Wir bekommen ja demnächst noch das Story-Add-on um die beiden weiblichen Hauptfiguren quasi aus Uncharted 4 geliefert. Es war einfach genau das, was man wollte. Nathan Drake at its best. Schöne Story, tolle technische Komponenten, Grafik, Sound, was man auch immer heranziehen möchte, es war Referenzmaterial aktuell für die PlayStation 4. Deswegen für mich die Nummer 1. Jawohl. Und damit ist es auch rund, beziehungsweise die erste Hälfte unseres Podcasts, des großen Cowabunga Play Jahresrückblicks ist vorüber. Jetzt gibt es eine kleine musikalische Unterbrechung und wir schauen uns danach die Spiele im kommenden Jahr an. Bis gleich. In der zweiten Hälfte unseres Podcasts werden wir jetzt mal schauen, was für Spiele angezeigt sind für das Jahr 2017. Wir werden uns nicht ganz so ausführlich geben, weil wir zu den meisten Spielen noch nicht wirklich viel wissen. Aber die Spiele, die uns besonders interessieren, die sollen hier mal genannt werden. Und den Anfang macht ein Spiel namens Gravity Rush 2. Ist ja dieses Action-Adventure, wo du in einer Stadt quasi, bisschen asiatisch-französisch angehaucht, so ein Mischmasch, dich quasi durch die ganze Stadt begeben oder bewegen kannst, in alle Richtungen. Und die Gravität, genau. Genau, den Gesetzen der Schwerkraft genau, trotzend, die Gravität sozusagen aushebeln. Und das hat schon Spaß gemacht. Im ersten Teil war ja ursprünglich ein Vita-Teil, dann für die PlayStation 4, meine ich, genau, gerebootet, geremaked. Und einer der ersten und auch einzigen Titel, die ich damals auf der auf der Gamescom, auf der wir waren, gespielt haben. So wie Vita war da nicht so der Publikumsmagnet und da konnte man dann ein paar Titel spielen und da habe ich dann auch Gravity Rush mal probieren können. Das war schon... Ist ein nettes Spiel, genau. Und der zweite Teil, da bin ich gespannt, der wird dann ja auch für die große Konsole programmiert und gemacht. Von da aus wird das grafisch dann nochmal eine andere Hausnummer sein. Jo, und dann natürlich... Bald schon, sehr bald im Januar sogar schon, Resident Evil 7. Ey, ich bin ein bisschen aufgeregt, bin ich. Null. Das Spiel wird mich, null Komma nichts. Ich werde es mir nicht mehr drüber nachdenken, es mir zu kaufen. Aber, und das möchte ich jetzt auch nochmal ganz bewusst betonen, ich finde es gut und ich finde es interessant. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch echt wieder so das ganze Resident Evil-Dingens in die richtigen Bahnen lenken wird. Nur, das ist einfach irgendwo nichts für mich. Nicht nur, weil es jetzt First Person ist und so. Ich habe ja schon gehört, dass tatsächlich diese First Person jetzt nicht darauf schließen lässt, dass es ein reiner Schocker ist, so wie es bei PT war und auch nicht sich zu einer Shooter-Orgie entwickeln wird, sondern das soll wohl rein, was ich fast schon klassisch Resident Evil-mäßig spielen und anfühlen. Finde ich schon interessant. Einzige Sache, die mich wirklich interessiert ist, wie bringen sie dieses Setting, dieses was ja so ein bisschen wie Texas Kettensägen-Massaker, so Hillbillies halten den Typen in so einem Horrorhaus gefangen. Wie werden sie das mit dem Resident Evil-Kanon quasi vereinbaren? Ich denke mal, da wird was kommen. Es wird ja nicht umsonst Resident Evil heißen und dann einfach nur von dem Gimmick leben. Das interessiert mich, aber ansonsten das Spiel als solches wird vermutlich an mir vorübergehen. Aber auch ganz klar möchte ich das sagen, weil ich mich nicht als Zielgruppe betrachte, sondern ich glaube, das wird gut. Und freue mich für Capcom, dass sie da offensichtlich mal wieder so ein bisschen... Ja, ich habe ja schon die Demo jetzt wieder gespielt. Die wird ja erweitert. Und ich muss sagen, es fühlt sich gut an. Allerdings, also noch fühlt es sich für mich, also von dem, was ich da gespielt habe, nicht wie ein Resident Evil an. Tut mir leid. Also da ist die Perspektive für mich schon entscheidend. Nun hatte ich aber auch noch keine Waffe. Mal sehen, wie es dann ist. Soll sich ja wie ein normaler Shooter spielen. Aber das bleibt abzuwarten. Und ich kann es ja auch schon bald ausprobieren. Ich freue mich sehr drauf. Und wie gesagt, VR ist da... Klasse. Der Clou, aber soll sich auch gut spielen lassen. Ja, und das tut's auch. Also die Demo spielt sich wirklich gut. Ist ziemlich schwer. Nicht so einfach. Naja, dann... Ja, Double Dragon 4 möchte ich nochmal einstreuen. Double Dragon 4 und es ist wirklich der offizielle vierte Teil. Es gab ja schon ein paar andere Titel in der Double Dragon Reihe, aber die haben sich dann so etwas außerhalb der Chronologie bewertet. Jetzt kommt der vierte Teil und das in liebenswerter und wohlgeschätzter 8-Bit Optik, also wirkt tatsächlich wie so ein altes NES-Spiel. Ja, für Fans der nostalgischen Töne sicherlich ein Fest. Ich habe Double Dragon immer ganz gerne gespielt. Von daher, mal gucken. Ja, wird das ein Vollpreisspiel? Davon kann ich nicht. Also, nein, das würde mich sehr wundern. 60 Mark. Wer würde 60 Mark? Ja, ich habe hier noch Yakuza 0 drauf oder Zero draufstehen. Coole Sache. Geht ja zurück zu den Anfängen, sage ich mal. In die 80er Jahre spielt man in altbekannter Stadt. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, so wirklich ausführlich ein Yakuza-Spiel zu spielen. Dir geht's da ein bisschen anders, ne? Hattest du nicht den vierten? Ja, ja, also ich behaupte ja immer den vierten. Für mich ist persönlich Yakuza immer so eine Mischung aus Shenmue und Gran Turismo. Ich war gerade überlegen, kommt jetzt was Geniales oder? Grand Theft Auto, versteht sich. Also man hat so eine halb offene Stadt, in der man sich bewegen kann, hat unzählige, merkwürdige Minispiele, die man machen kann, von Karaoke bis hin zu alten Arcade-Automaten, an denen man dann aktiv werden kann, also ähnlich wie bei Shenmue. Und ansonsten, ja, das Beat'em-Up-System ist auch ähnlich, wirklich eher Beat'em-Up-mäßig. Beim GTA gab es das ja dann, war das ja durchaus anders gesteuert. Ja, und ansonsten die japanische Mafia-Yakuza-Crime-Story. Ich find's cool. Hat natürlich einen extremst japanischen Touch, was ich auch mag. Aber ist natürlich kein Spiel für jeden. Und ja. Witzig finde ich ja immer, dass es immer dieselbe Stadt quasi ist und quasi sich die verändert. Und man bekommt ein paar Gebäude mehr dazu. Und ja, alles, die Geschäfte verändern sich. Aber im Kern ist es dasselbe. Das finde ich ziemlich interessant. So als Idee. Ne, da baut man eine richtige Beziehung zu dem Spiel auf oder zu der Spielewelt. Finde ich ganz witzig. Vor Anna. Ubisofts Wikinger Samurai. Ja. War das auch das mit den Samurais? Ja, genau. Ja. Wikinger Samurai im Mittelalter. Hat mir keinen Spaß gemacht. Ich habe ja schon die Early Alpha gespielt. Irgendwie das Kampfsystem war nicht so meins und naja. Ja. Kann immer noch dran geschraubt werden. Ich bin mal verhalten optimistisch, obwohl ich glaube, es gibt nicht viele Ubisoft-Spiele, die ich mir freiwillig kaufen werde. Ob es dann das dazugehören wird, mal abwarten. Aber so die Prämisse, wie ich das immer gerne zu sagen pflege, klingt interessant. Schauen wir mal. Ich vermute aber mal, trotz des Story-Modus, den sie ja schon groß geteasert haben, wird das doch eher so eine Multiplayer-Geschichte. Mal gucken. Ja, da gehe ich aber auch von aus. Singleplayer, also wenn du auf Singleplayer-Spiele stehst, dann wird dir folgender Titel vielleicht gefallen, nämlich Torment Tides of Numenera. Die geistige Fortsetzung von Planescape Torment. Ja, jetzt ist es endlich soweit. Das Spiel soll schon bald erscheinen. Ob es dem hohen Standard gerecht werden kann, diesen philosophischen Unterbau mit einer großen Prise Humor. Das ist ja das Gekonnte, ne? Du hast auf der einen Seite eine hochvergeistigte Geschichte, aber lustig und selbstironisch inszeniert. Das muss man erstmal schaffen. Ja. Also, das tritt schon ein gewaltiges Erbe an. Dann habe ich hier noch Night in the Woods. Ein Jugenddrama mit Tieren. Ich glaube, so kann man es am besten in Worte fassen. Ein kleines Indie-Spiel mit einer netten 2D-Optik. Man bewegt sich durch eine 2D-Stadt als Tierjunge und muss so Probleme von anderen Tieren mitbekommen und auch lösen. Also es ist kein witziges Spiel, auch wenn es niedlich aussieht. Bin ich sehr gespannt drauf, was es letztendlich wird. Dann habe ich hier noch, oh ja, nochmal Ubisoft und nochmal groß. Das habe ich schon ganz vergessen, dass es angekündigt ist, nämlich Tom Clancy. Ghost Recon Wildlands. Da könnten wir beide richtige Abenteuer erleben. Ja. In der Tat. Einer der wenigen Titel dieser Reihe, die mich interessiert haben. Trotz der Tatsache, dass es ja mehr oder weniger so eine Art Stealth-Sniper-Multiplayer Sandkasten ist. Finde ich ganz interessant. Eine große Welt, in der man quasi nach eigenem Ermessen die Ziele bearbeiten kann, im Sinne von irgendwelche Ziele ausschalten, vermutlich. Wie sich das spielen lässt, wird man dann sehen. Aber ich finde das aus dem Multiplayer-Aspekt ja schon ganz interessant. Mal gucken. Allerdings für mich auch eher wieder ein Computerspiel. Etwas, was ich auf Konsole nicht so unbedingt spielen würde. Aber ich werde wohl keine andere Wahl haben. Ja, alles, was mit Schießen zu tun hat, das mache ich lieber mit der Maus und Tastatur. Auch wenn es vermutlich Third-Person-artig sein könnte. Nier Automata habe ich hier noch bei mir stehen. Ist ja der zweite Teil von der Nier-Geschichte. Nein, stimmt gar nicht. Ich glaube, es ist gar keine richtige Fortsetzung, sondern spielt nur im ähnlichen Universum. Nier, eine kleine Perle für die PlayStation 3. Das hässlichste, schönste Action-Adventure-Rollenspiel, was es gibt. Sah wirklich furchtbar aus, schon damals, aber sah aus wie ein PlayStation 2-Spiel. Machen wir uns nichts vor, aber war wirklich richtig gut. Richtig gut. Ja, ich bin gespannt. Nier Automata wird sich zeigen, ob sich das Spiel lohnt. Diesmal auch für den PC erhältlich, nicht nur für die Konsole, wird einige freuen, einschließlich mich. Dann haben wir noch Outcast Second Contact. Dabei handelt es sich um ein Remake des Originalspiels Outcast. Und vielleicht, ne, vielleicht haben wir ein paar Hörer und Hörerinnen da draußen, die sich noch daran erinnern können. Das war doch das Spiel mit den, ja, Voxel. komm, sag es. Voxeln. Voxeln. Ja. Tolles Wort. Ja, Voxeln. Die Voxel-Technologie ermöglichte, dass die Grafikpower nicht von der Hardware, sondern von der Software kam. Glaube ich zumindest. Es war auf jeden Fall ziemlich ressourcensparend. Trotzdem konnten es nur die wenigsten spielen, weil es dennoch einen richtig potenten Rechner erforderte. Aber vielleicht erzähle ich auch völligen Unfug. Auf jeden Fall haben Voxel dafür gesorgt, dass zum Beispiel die Rundungen von Bergen richtig zu erkennen, also alles war so rund. Ne? Berge waren rund und nicht eckig. Aber Berge sind Alles doch war meistens rund. eckig und nicht rund. Aber okay. Nein, nein, Berge sind rund. Du weißt, was ich meine. So Hügel, ne? Alles schön. Es sah schön organisch aus. Also schon bemerkenswert für die damalige Zeit. Fast fotorealistisch. Aber nur fast. Persona 5. Ja, Persona, eine Spielreihe, die bei mir so ein bisschen lange Zeit im Verborgenen lief. Also ich bekam nicht viel davon mit, möchte ich sagen. Bis dann Persona 4 rauskam vor einigen Jahren. Und das ja für viele Leute so mit das beste, originellste Rollenspiel ist, was rauskam, seit langer, langer Zeit. Also sehr japanisch mal wieder. Man spielt in eine Gruppe von Highschool-Schülern und ist dann verbunden mit einer Art Schattenwelt und da lässt man Pokémon-artige Wesen für einen kämpfen. Das Ganze ist aber auch gleichzeitig eine Art Dating-Simulation plus Action-Spiel. Also ein sehr facettenreicher Rollenspielvertreter. Hatte auch später noch Ableger bekommen in Form von Beat'em Up-Spielen. Wirklich ein großer Kosmos, der da entsponnen ist. Das Spiel wurde auch selber mehrfach zwei-, dreimal veröffentlicht, glaube ich, mit immer weiteren Erweiterungen. Ja, und jetzt kommt Persona 5. Und das hat mich jetzt angefixt. Mal schauen. Ich hoffe, das erscheint es auch für die PlayStation 4. Ich meine schon. Das war nämlich bei den Ja, PlayStation 3 und Vorgängern, 4. meine ich, auch so ein kleines Hindernis. Ich glaube, das war lange Zeit eine Art Nintendo DS-exklusives Apparatgeschäft, aber nicht. Nein, da vertust du dich. Nein. Es war immer nur für die PSP, aber es gab, glaube ich, einige Teile, die hier nicht erschienen sind. Das war eher das Problem. Also PSP, dann PS Vita Gut, das mag sein und und das PlayStation 3. das Problem, aber wenn der fünfte rauskommt, dann werde ich Augen riskieren. Vielleicht sogar zwei. Jawohl. Yooka-Laylee, der geistige Nachfolger von Mario 64 und Banjo-Kazooie, entwickelt von einem Indie-Studio, ist die Fledermaus mit diesem, was ist das eigentlich? Chamäleon? Ja, Chamäleon ist das, ne? Ein drolliger kleiner grüner Kerl, der die Fledermaus auf dem Rücken trägt. Und es ist ein sehr sympathischer, wie ich finde, 3D-Plattformer. Nach guter, bester, alter Art. Ist so gut wie Mein gekauft. Gott. Spielst du das wirklich? Hast du wirklich Lust, dieses Spiel dann 6, 7, 8, Ja 9 klar, Stunden was bis ist zum denn? Ende durchzuspielen? Ja klar. Ernsthaft. Aber gut. Ist doch schön, ist das doch. Ich frage mich nur, eine Frage habe ich, ist es wohl, also ist es ein Open-World-Spiel, ne? Wichtig. Natürlich. Banjo-Kazooie war ein Open-World-Spiel. So hörte ich. Ja. Naja, Shenmue 3. Ich glaube es erst, wenn ich sehe. Ich glaube nicht, dass es nächstes Jahr rauskommt. Ein Wirbel wurde gemacht bei der E3. Und seitdem ist das Ganze im Sande verlaufen. Die Anfangseuphorie auch bei dem Kickstarter ist ein wenig verflogen. Es wurden die Grundziele erreicht und auch darüber ein paar Stretch Goals, aber nicht alles. Und da darf man jetzt gespannt sein, inwieweit auch dann Sony noch eingesprungen ist und was am Ende uns dann für ein Spiel präsentiert wird. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Injustice 2 habe ich hier noch stehen. Ja, einer der besten Prügler der letzten Jahre war für mich Injustice 1. Das große Aufeinandertreffen der DC-Comic-Helden. Ja, das Ganze verpackt in einer recht interessanten Geschichte, in der Superman der Böse wird, quasi dem Wahnsinn anheimfällt. Und man dann mit seinen Helden versucht, im Kampagnenmodus Superman wieder zur Vernunft zu bringen oder auszuschalten. Je nachdem. Das Ganze spielte dann, wie es immer halt so ist, in diesen DC- und generell Comic-Welten in einer Paralleldimension. Von daher konnten sich die Macher da wirklich alle Freiheiten rausnehmen, was die Charaktergestaltung und Entstaltung anging. Ja, und ich bin gespannt, ob Injustice 2 daran anknüpft oder einfach eine zweite neue Geschichte sich ausdenkt. Jedenfalls darf man gespannt sein. Das ist auch von den Mortal Kombat-Machern. Also das Kampfsystem ist dann nicht ganz so weit weg von dem, was man kennt aus den letzten Mortal Kombat-Spielen. Ja, guter Stoff. Tja, guter Stoff bietet auch Agents of Mayhem. Mein erster wirklicher Hit auf der Liste, würde ich mal sagen. Agents of Mayhem spielt im... Boah, ich hab einen Blackout. Nee, wie heißt sie? Saints Row. Agents of Mayhem spielt im Saints Row-Universum. Wer sich erinnert, Saints Row war ja die Reihe, oder ist ja die Spielereihe, die GTA mit South Park Humor mischt. Ziemlich abgedreht, ziemlich abgefahren, ziemlich bunt. Und ja, ich bin gespannt, was Agent of Mayhem letzten Endes dann doch wird. Ich habe irgendwie auch was vom MMO gelesen, aber so ganz schlau bin ich da nicht draus geworden. Ich hoffe, es wird kein MMO. Ich will einfach nur ein normales, schönes Action-Adventure, was mich für einige Stunden unterhält und dann ist gut. Mehr möchte ich doch gar nicht. Ich will doch nicht mehr. Ich bin doch ganz einfach gestrickt, was das angeht. Da möchte ich nicht abschalten. Ja. Ahead in Time, kleiner Geheimtipp auf der Liste. Ebenso wie bei Yooka-Laylee handelt es sich hierbei um einen Plattformer. Ziemlich bunt, ziemlich schrill und in bester alter N64 Ja, Plattformer sind tot und diese Spiele, die du da nennst, sind die letzten Sargnägel in dieser Richtung. Machen wir. Ahead in Time, da freue ich mich schon seit 4 Jahren drauf. Und es passiert nichts. Naja, aber komme ich jetzt schon zu meinem Hit. Das Spiel, was das Jahr 2017 dominieren wird, was das Rollenspiel-Genre revolutionieren wird, ja, Elex. Sein unverbesserlicher Optimismus an die guten Kollegen von Piranha Bytes, ehemals Piranha Bytes, ist in aller Ehren. Da brauchst du gar nicht mit dem Kopf schütteln, für Leute, die das gerade hier nicht sehen. Erstmal sind sie noch Piranha Bytes, Piranha Bytes, ja. In meinem Herzen sind sie noch Piranha Bytes. Sie heißen auch noch Piranha Bytes, oder nicht? Ich weiß nicht, das ist für mich eine Firma, die eigentlich schon längst 10-mal im Konkurs anmelden musste, aber gut, du wirst es vielleicht. Fleißige Leute. Ja. Ja. Immer an der Schippe. Also ich bekomme tatsächlich nicht viel davon mit. Ich habe die Gothic-Spiele nie gespielt, wobei ich weiß, dass gerade der zweite oder dritte bei vielen Leuten echt einen Stein im Brett hat. Ich bekomme aber die Diskussion nur von außen mit und darüber, dass sie echt viele Schrottspiele gemacht haben und viele Spiele, die einfach nicht so wirklich spielbar waren. Auch da brauchst du nicht mit dem Kopf schütteln. Das ist doch eine infame Lüge. Wer erzählt denn so einen Murks? Leute, auf der Straße. Okay, die Street People. Elex wird super, ganz einfach. Science Fiction trifft auf Fantasy. Mein Gott, klingt fast wie... Trifft auf Gothic. Ja. Ja, ich freue mich. Ich freue mich für dich, wenn das Spiel deinen Erwartungen gerecht wird. Ja, wir sprechen uns in einem Jahr und du wirst sehen, ich hatte recht. Bin ich gerne bereit, mich zu entschuldigen. Okay. Telltale macht natürlich auch weiter. Diesmal haben sie sich die Guardians of the Galaxy IP gekrallt. Und ich muss ehrlich sagen, Telltale, ihr geht mir echt auf den Sack. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Was soll ja, das? Ja, die Magie geht jetzt langsam aber sicher flöten und auch die Spannung und der IPs. Batman, Guardians of the Galaxy. Ich fand den Anfang mit The Walking Dead und auch mit hier das mit dem genau das waren interessante Sachen und auch was Neues, aber alles, was so danach rauskam, Minecraft kann ich noch so ein kleines bisschen Originalitätsbonus reinbringen, weil Minecraft Story Mode ja gut ist was Lustiges. Aber ja, Tales of the Borderland und Game of Thrones und wobei Tales of from the Borderlands soll eines der besten sein. Das höre ich immer wieder. Aber irgendwie kann ich mich nicht durchringen, es zu installieren. Ich hab's ja sogar. Das ist ja traurig. Vielen Dank, Telltale. Aber The Walking Dead Staffel 3 spiele ich trotzdem. Also keine Angst. Ja, ich weiß auch nicht. Guardians of the Galaxy. Toller Film. Freue mich auf den zweiten Teil. Aber naja. Ja, ja. So, naja, schauen wir mal. Naja. Ja, nächster Hit für mich auf der Liste, Lego City Undercover. Die Portierung für PS4, Nintendo Switch, ja, die erscheint, und ja, den PC und Xbox. Einer der großen Hits auf der Wii U quasi, die ja exklusiv nur für diese Konsole erschienen sind, ist quasi ja nichts anderes als ein GTA im Lego-Universum. Mit dem typischen Humor, genau, der Serie inne ist. Ja, ließ sich aber scheinbar sehr, sehr gut spielen und kam bei vielen Leuten sehr, sehr gut an, nur es haben sehr, sehr wenig Leute gespielt, weil Wii U exklusiv. Richtig. Ihr könnt aber beruhigt sein, ich werde, sobald das Spiel erscheint, mir das Spiel holen und dann live auf Twitch spielen. Ja, das ist das nächste Projekt, was ich starten möchte auf Twitch. Und ja, vielleicht gesellt sich der 16-Bit-Malo ja auch mal dazu, entweder vor oder hinter der Kamera. Ja. Ja. Ja. Lords of the Fallen 2. Lords of the Fallen 2 ist der Nachfolger von Lords of the Fallen. Ja, wow. Es wird mal wieder Zeit, das zu erwähnen. Seinerzeit die deutsche Antwort, wenn man so möchte, auf Dark Souls. Ja, hat durchaus wohlwollende Kritik erfahren und scheinbar auch wohlwollende Verkaufszahlen erreicht, denn es kommt der zweite Teil und wie wir das alle so wissen, in unserer turbokapitalistischen Gesellschaft, das wäre nicht der Fall, wenn es nicht auch seine Käuferschaft finden würde. Von daher darf man gespannt sein, was die guten Kollegen da fabriziert haben. Vermutlich wieder viel Futter für Leute, die Spiele mögen wie Dark Souls. Ja, mir war es ja zu schwer, muss ich leider sagen. Das härtere Dark Souls wird es auch gern mal genannt. Von mir. Ja, kann sein. Also. Aber sieht gut aus. Sieht ich kann gut wieder aus. Nur sagen, das ist nicht keine Spielerart, die mich anspricht. Wenn man das mal zusammenzählt, die ganzen Spielarten, die mich nicht ansprechen, da würde man sich fast schon wundern, was ich überhaupt spielen kann. Tja. Das stimmt. Das stimmt. Ich ja, mich aus diesen Gründen sind Spiele wie Dead or Alive Extreme 3 bei mir in den Top 5 Platzierungen. Ich habe einen ganz eigenwilligen, besonderen Geschmack. Besonders, das ist gut, ja. Ja, das nächste Spiel, entweder Hit oder völlige Enttäuschung, Mass Effect Andromeda, wird auf jeden Fall erscheinen nächstes Jahr. Und ich weiß nicht, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Für mich ist immer noch das, dieser grauenhafte Trailer in Erinnerung mit dieser fürchterlichen Musikwahl, die sie hatten. Ach ja. Und, ja, Johnny genau. Cash, ne? Das hat aber mir ist schon klar, dass die versuchen wollen, sich auch ein bisschen zu emanzipieren von der Vorgängertrilogie, die ja dann nichts zu tun haben wird mit dem neuen Titel. Man ist ja selber quasi jetzt so eine Art Invasionsmacht, die andere Planeten versucht zu assimilieren. Das ist ja so ein bisschen der interessante Twist an der ganzen Geschichte. Man wehrt nicht mehr quasi diesen eindringenden Feind ab, man ist quasi selbst mehr oder weniger so eine Art eindringender Feind. Sehen, was sie drauf schauen wir mal, ich meine Bioshock. BioWare ist ja durchaus bekannt dafür, auch mal ein gutes Spiel zu machen. Allen Unkenrufen zum Trotz. Ja, natürlich halt das nicht so gelungene Ende des dritten Teils bei vielen Leuten noch nach. Aber bleiben wir mal wohlwollend. Vielleicht wird es ja auch mein erster selbstgespielter Mass Effect-Teil. Mal gucken. Ja, ich habe halt Dragon Age Inquisition noch so als schlechtes Beispiel für ein BioWare-Spiel im Hinterkopf. Und wenn die da so viel Gedöns mit beipacken, dann ja, könnte Mass Effect Andromeda nicht so toll werden. Aber warten wir es mal ab. Ich will auch eigentlich gar nicht so viel über das Spiel wissen. Du weißt eigentlich viel mehr über, als ich über dieses Spiel. Ich wusste das gar nicht mit der Assimilierung und so weiter. Naja. Nidhogg 2. Ja, bin ich mal sehr gespannt. Ich habe immer noch sehr, sehr lebhaft das Let's Play von dir und der guten Kathi in Erinnerung auf dem YouTube-Kanal, wo du gnadenlos verloren hast. Ich war nicht in Form, ja, ganz einfach. Ja, Nidhogg 2, man darf gespannt sein. Mehr vom Gleichen, gibt's was Neues. Ich denke mal, die Leute, die Jungs von den Nidhogg-Macher, die werden sich schon was Gutes einfallen lassen. Ich bin da relativ optimistisch, einen weiteren lustigen Koop, was auch immer, Spiel geliefert zu bekommen. Ja, das wird bestimmt gut. Dann haben wir noch, oh ja, Ni No Kuni 2. Revenant Kingdom. Es geht wieder nach Ni No Kuni. Dieses Mal als kleines Mädchen. Mit Tierohren. Furry. Ja, Level 5 trifft auf Studio Ghibli. Ja, richtig. Genau. Also der Erstling ist natürlich einer meiner liebsten Rollenspiele. Weil er einfach so wunderschön aussieht, weil er sich so schön spielt, weil die Musik toll ist, weil die Geschichte toll ist, weil alles toll ist. Und der zweite Teil wird bestimmt genauso grandios. So ein Spiel, was du dir mal zu Weihnachten besorgen solltest. In der Tat. Ja? Also Ni No Kuni war schon damals, ich behaupte fast, das ist das beste Spiel, was ich mir immer kaufen wollte und nie gekauft habe. Ich werde das irgendwann auch noch nachholen. Vielleicht, ich guck mal gerade, was das jetzt so kostet hier auf der üblichen Plattform. Vielleicht mache ich das jetzt sogar. So, lass denn. Was kostet die Mach Welt? Das mal und währenddessen mache ich mal weiter hier. Outlast 2 ist angeteasert. Ja, Outlast 1, brutaler Survival-Horror in der Psychiatrie. War wirklich heftig. Ne? Du hast es ja eben schon mal im Vorgespräch erwähnt, scheint einige Schockmomente zu haben und hat einen gewissen Kultstatus auch erreicht. Zu Recht, muss ich sagen. Ist kein schlechtes Spiel. Vor allen Dingen eins, was irgendwie auch im Gedächtnis haften bleibt, aufgrund seiner dramatischen Gewaltszenen, was ungewöhnlich ist für das Genre. Meist geht es ja doch in Richtung psychologischer Horror und etc. Und die Angst in mir, Outlast, brettert da voll rein. Also da fliegen auch mal Arme und ja, alles ein bisschen dreckig. Das scheint dich ja wirklich widerlich. Sehr mitgenommen zu haben, also. Ja, tatsächlich, ja. Vor allen Dingen der DLC, The Whistleblower, der war richtig fies. Also es ist so eine sehr primitive Ebene, ja, die das Spiel Outcast einnimmt. Aber 1, gut, aber eine kam gute. Er erst gar nicht so gut weg bei Kritikern und auch bei den Spielern. Hat sich erst im Laufe der letzten Zeit so richtig zu einem Hit quasi, zu einem, ich zögere vor dem Gebrauch des Wortes Kultspiel, aber es läuft so Spielen wie Amnesia oder sowas, was Horrormomente angeht. Ist zwar ein ganz anderes, andere Baustelle. Ganz anderes, genau. Läuft dem in Sachen Popularität schon so ein wenig den Rang ab. Ja, ne? Ich glaube, es spricht zwei verschiedene Spielertypen an. Ganz einfach. Und Outlast ist auf jeden Fall die einfachere Variante. Besonders schwer war es nicht, der erste Teil. Was aber gut war, weil es weniger Frustmomente gab. Naja. Jetzt ein überraschender Titel, Parappa the Rapper Remastered. Das hat mich ähnlich überrascht. Wir reden ja öfter über Parappa the Rapper hier in dem Podcast und erwähnen auch immer wieder, dass Parappa zu wenig Liebe bekommt und irgendwie so im aktuellen Bewusstsein der Spieleszene verschwunden ist. Und auf einmal haut Sony dann hier ein Parappa the Rapper Remastered raus. Ja, sehr sympathisch. Super. Ja, ich denke, da wird auch durchaus das eine oder andere Stündchen drin versenkt werden. Oh yeah. Jetzt haben wir einen Shooter. Und zwar einen guten. Prey heißt der. Und ist quasi das Reboot eines Shooters namens Prey. Genau. Originell. Ich weiß gar nicht viel über das Reboot. Es sieht auf jeden Fall gut aus. Hat wieder was mit Aliens zu tun. Und scheut auch vor Gewaltmomenten nicht zurück. Das kann man schon mal verraten. Und im besten Fall hat es noch eine gute Geschichte. Ich freue mich drauf. Das erste Prey habe ich ja geliebt. Das war ja das in diesem Indianerreservat, wo deine ganze Familie von Aliens entführt wurde und gefoltert. Und du musstest dann innerhalb des Raumschiffs die Aliens besiegen. Fasziniert. Fantastisch. Ja, fantastisch und ein bisschen rassistisch. Wobei, irgendwie habe ich mal gehört, dass die indianische Kultur da sehr gut dargestellt worden sein sollte. Ja, gut. Was ich... Muss aber sagen, die Indianer sind auch schon ein seltsames Völkchen, ne? Mit ihren Federn im Haar und ihrem Hulululululu. Ne? Also. Ja. Aber das ist ein cooler Indianer, den man dann spielt, ne? Das ist so wie Turok ein cooler Indianer war. Oh, Turok. Turok, du hast recht. Turok war auch ein Indianer. Turok. Turok, Gran Turismo Sport. Ja, das könnte auch rocken. Ich von schon einmal erwähnte, ist das eine Spielereihe, die mir durchaus ans Herz gewachsen ist, dadurch, dass ich damals auf der PlayStation 1 davon überzeugt worden bin, hey hoppla, es kann auch richtige Autofahrtsimulationen geben, die einfach nur Spaß machen. Und ja, bis heute ist dieses Bild von mir auch von Gran Turismo manifestiert in meiner Gaming-Erinnerung, in meinem Gaming-Unterbewusstsein. Und darum werde ich den Release des Spiels verfolgen, ich werde ein Auge drauf halten. Und wenn mich das Gesehene begeistert und anspricht, auf meinem niederen Spieleinstinkten, da schlage ich zu wie ein Raubtier bei Nacht und hol's mir. Verstehe. Es klingt interessant. South Park, The Fractured But Whole. Ja, hätte ja schon längst draußen sein sollen. Es gibt auch schon viel Spielmaterial, was gezeigt worden ist von Demos, die an gewisse YouTuber schon überstellt worden sind. Nicht an uns, naja. Mal sehen, es ist jetzt für März, glaube ich, angekündigt. Schauen wir mal, was daraus wird. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich finde es sogar gut, dass sie sich noch mehr Zeit genommen haben. Die sollen es mal schön polieren. Ich bin nur gespannt, so wie ich gelesen habe, spielt das Spiel ja klar in South Park, aber bei Nacht. Jetzt ist es aber so, wir haben ja eigentlich South Park schon gesehen. Wir kennen South Park aus seinem Vorgänger. Wie sollen sie das erweitern? Also da bin ich wirklich gespannt, ob da nicht zu viel recycelt wird. South Park ist halt auch nicht so arg groß und jetzt 100 neue Schauplätze zu überlegen, lässt ja auch so ein bisschen dann den Wiedererkennungswert dann vermissen. Natürlich auch nicht jede South Park-Episode spielt in South Park, aber das hat dann halt eine andere Grundvoraussetzung. Ich bin gespannt, ich habe neulich erst nochmal einen South Park-Marathon gegönnt und natürlich dann auch noch mal wieder die Kuhn-Folgen gesehen. Die sind schon toll und die bieten viele Optionen. Auf jeden Fall. Man darf gespannt sein. Zweifellos. Aber deinen vorsichtigen gleichen Pessimismus kann ich durchaus verstehen. Also mal schauen. Das Kampfsystem soll sich aber stark noch am Vorgang orientieren mit rundenbasiertem rollenspielartigem Elementen, wo man ein bisschen mehr noch als vorher mit Echtzeit-Button-Kombination arbeiten soll. Mal schauen. Vielleicht ist aber auch genau das der Grund für die Revision und die Rückziehung und hier arbeiten nochmal ein neues Kampfsystem aus. Wer weiß. Hoffentlich. Also diese Hexfeld-Geschichte, nee. Ich glaube, da habe ich schon mal in einem anderen Podcast was zu gesagt. Ich mag es nicht so, aber wenn es nicht so arg komplex ist und ne, dann mach mir das auch Spaß. Keine Strategie, bitte. Keine Strategie. State of Decay 2. Ja, da gibt's keine Strategie. Wobei, doch, man muss ein bisschen vorsichtig sein, indem man die Zombies umschleicht. Denn es handelt sich dabei um ein Open-World-Action-Adventure im Endzeit-Szenario mit Zombies. Ja, und State of Decay 1 ist meiner Meinung nach eines der besten seiner Zunft. Ist ein Singleplayer-Spiel, wird der zweite auch sein. Vielleicht wird es noch ein Multiplayer geben, aber in erster Linie ist es ein Singleplayer-Spiel und es macht wirklich Spaß, durch dieses Amerika, dieses Zerstörte, sich zu begeben. Und das, ja, es hat auch ein interessantes Feature. Man hat da NPCs, die man kennenlernt, die auch so eine Art Persönlichkeit besitzen, mit Geschichte und so weiter. Und die können sterben. Und wenn die sterben, dann sind die auch wirklich tot. Ja, dann war's das. Ja, das spornt einen natürlich an, dass man die Figuren möglichst lang am Leben behält. Und man kann jede Figur spielen. Ja, und kann damit Skills verbessern, hat so ein Rollenspielsystem und so weiter und so fort. Sehr cool, freue ich mich drauf. Und ich sehe gerade, Windows und Xbox ist erstmal angezeigt. Das heißt bestimmt, dass es wieder in diesem beschissenen Xbox-Store landen wird und dass ich es mir da gar nicht kaufen werde. Na, Prost, Mahlzeit, schönen Dank. Tekken 7. Ja, Tekken 7 schon in den Arcadehallen der Welt zu Hause. Zumindest in Japan. Ne? Kommt dann jetzt auch endlich die Portierung auf die Konsole. Ja, ich als großer Freund der bisherigen Tekken-Werke blicke dem Ganzen wieder sehr positiv entgegen. Hatte mir ja auch Tekken 6 noch geholt für die PlayStation 3, war glaube ich der letzte Titel, ja. War davon sehr, sehr enttäuscht. Viel Content war drin, aber viel Content, der mich einfach nicht interessierte. Plus eine sehr, ja, eine nicht vorhandene Kampagne, was ich in Kampfspielen inzwischen eigentlich als Grundvoraussetzung für ansehe. Oder zumindest interessante Story-Szenen am Ende des Spiels. All das und mehr wird in Tekken 7 geboten, soweit ich weiß. Also gibt es für mich keinen Grund mehr, der Serie auch weiter in die Stange zu halten. Ja, das ist schade. Das ist schön. Ja, ich freue mich, dass ich die Serie weiter in die Stange halten kann. Achso, ich hab das Gegenteil verstanden. Ja, ne? Aber bei Tekken da mache ich auch gerne mal ein oder ja, zwei Ohren ich zu. Ich verstehe das schon, ja. The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Sieht toll aus. Sieht einfach nur toll aus, Leute. Komm, ist ein Pferd, da lässt du dich... Ja, mein Gott, ich bin halt oberflächlich. Und Pferde sind sowieso gut. Wenn es ein Schokobo wäre, wäre es noch besser. Ja, also... Aufmerksame Zuhörer wird nicht in Gang sein, dass kurz hinter den Batman-Spielen für mich die Zelda-Reihe auftaucht. In puncto, ich verstehe nicht, warum Leute das so toll finden. Klar hat Zelda sicherlich so einen eigenen Charme, aber ich fand bisher kein Zelda-Spiel wirklich spielenswert. Ja, ein bisschen gebe ich dir da sogar recht. Da bin ich ja doch etwas bei dir. Ich will Zelda so ein Spiel, das ich eigentlich lieben möchte. Aber immer wenn ich spiele, denke ich mir, so toll. Wind Waker. Ich liebe Wind Wakers Optik und wie sich die Spielwelt gestaltet und wie die designt ist. Ganz toll. Aber es macht mir nicht wirklich Spaß. Nicht mal das Segeln hat mir Spaß gemacht. Das will schon was heißen, wobei das Boot doch ein bisschen mit viel Fantasie aussah wie ein Pferd. Ja. Aber Breath of the Wild wird dann ein ganz anderes Spiel. Das hat ja mit Zelda eigentlich gar nichts mehr zu tun. Ja, also eigentlich können die Zelda-Fans jetzt schon sagen, scheiße. Und ich sage... Wäre sogar Zelda für die GTA-Fans, ja. Ja, warten wir es mal ab. Auf jeden Fall eine mächtige IP für Nintendo. Man muss ja auch schon sagen, das Spiel erscheint ja auch relativ zeitnah. Ich meine, jetzt schon im Februar oder März ist es soweit. Ist ja dann, die Wii U wird ja auch noch damit beglückt. Es ist nicht nur Switch-exklusiv. Von daher, mal gucken. Ja, genau, mal gucken. Warten wir es mal ganz entspannt ab. Und widmen wir uns jetzt lieber ein bisschen kleinere Spielen, ja. Thimbleweed Park ist ein Geheimtipp von mir für alle Leute der klassischen Point-and-Click-Adventures. Denn Thimbleweed Park ist von Ron Gilbert mitentwickelt worden, seines Zeichens Entwickler, damals von Maniac Mansion unter anderem. Und genau in diese Kerbe schlägt Thimbleweed Park. Ja, sieht genauso aus wie Maniac Mansion. Zur Geschichte kann ich jetzt nichts sagen, aber es wird großartig. Das müsst ihr euch einfach mal anschauen. Ist wirklich ein kleiner Geheimtipp. Über Kickstarter finanziert. Was will man mehr? 8-Bit, lebe hoch. 8-Bit Power. Uncharted, The Lost Legacy. Ja. Ich will's nicht haben. Ich weiß nicht. Ich bin über jedes Schnipselchen, was es bei Uncharted mehr an Gameplay gibt, durchaus erfreut. Bisher gab es ja auch noch keinen Story-DLC quasi. Wobei das ja mehr oder weniger so ein Standalone-Ding auch werden wird. Von daher bin ich durchaus gespannt. Natürlich, Nathan Drake spielt nicht mit. Das geht hauptsächlich um... Ja, das ist doch schon. Die beiden strammen Ladies, deren Namen ich gerade vergessen habe, die Protagonisten aus dem zweiten Teil und die Antagonistin aus dem vierten Teil sind dann quasi zusammen unterwegs auf... die vermutlich nicht ganz so legaler Tour. Aber ich vermute mal, so rein vom Gameplay her wird uns da klassisches Uncharted-Futter serviert werden. Tja. Warhammer 40.000. Ja, man merkt, da ist der Warhammer-Experte wieder am Werk. Warhammer 40.000. Dawn of War 3, endlich, möchte man sagen. Endlich wird es vermutlich erscheinen im Jahr 2017. Und wie man bisher vernehmen konnte, eine Amalgamierung aus Teil 1 und 2 darstellen. Also sprich, es wird wieder Richtung etwas mehr Richtung Echtzeitstrategie und Basenaufbau gehen, wie es noch im ersten Teil war, der aber auch schon damals mehr auf Action getrimmt war. Aber auch das Heldenleveling und das Heldenbuilding, wie es dann in Teil 2 hauptsächlich der Fall war, wird immer noch ein Teil des Gameplays bleiben. Also das Beste aus zwei Welten, oder wird da ein Cocktail zusammengemixt, der nachher unerträglich schmeckt, weil sich diese beiden Elemente nicht wirklich vereinbaren lassen. Man darf gespannt sein. Ich begrüße auf jeden Fall den Schritt zurück zu etwas mehr Strategie und etwas mehr klassischem Echtzeitstrategie-Gameplay und bin erstmal verhalten optimistisch. Nach wie vor ist Dawn of War 1 für mich neben Age of Empires 2 das beste Echtzeitstrategiespiel, was ich bisher gespielt habe. Das ist eine Ansage. Und entsprechend ist meine Vorfreude durchaus vorhanden. Ja. Freust du dich denn auch auf Super Mario Kart 8 Deluxe? Nein. Tatsächlich finde ich nach wie vor, das ist das bestaussehendste Mario Kart-Spiel und dafür, dass es halt ein Wii-Titel ist, lässt es sich auch trotzdem wirklich gut spielen. Ob man jetzt den Nutschki benutzt oder halt auf den klassischen Controller zurückgreift. Es macht einfach Laune und es ist ein Spiel, im Gegensatz zu anderen Mario Kart-Titeln, bin ich der Meinung, der Hock wird mir da vermutlich widersprechen, aber das ist ein Titel, den jeder spielen kann. Easy to learn, hard to master. Was ich damit sagen möchte, ist, man kann in diesem Spiel wirklich richtig gut werden und Training zahlt sich da aus, wogegen es bei anderen Mario Kart-Titeln auf diesen Fall gab, dass du, wenn du letzter bist, immer auch schneller bist, ob du jetzt Items einsammelst oder auch nicht. Das Feld wird wie eine Ziehharmonika immer zusammengehalten. Und das macht Mario Kart 8 halt etwas, gibt ihm eine etwas, bringt es näher an ein richtiges Kartspiel und nicht an einen Funracer. Das ist natürlich jetzt ganz mit viel Wohlwollen betrachtet gesagt, aber ja. Wie war nochmal die Frage, ob ich mich drauf freue? Ja, ich vermute schon. Die wollen die größte Schwäche auch ausmerzen, das Battle-System, das ja in Mario Kart 8 eine peinliche, lächerliche Farce war, die in endlose, langweilige Rundenschleichereien gemündet hat. Grauenhaft. Wer auf die Idee kam, bei Nintendo kam, ich weiß es nicht. Das Ganze soll jetzt aber dann tatsächlich den klassischen Arena-Battle-Modus erhalten. Gut so. Ja, darüber hinaus vermute ich etwas aufgehübscht an der Grafik. Die diversen Content wird es auch noch geben. Lass uns überraschen. Ich werde mir ja keine Switch kaufen, aber wenn ich das tun würde, wäre auf jeden Fall Mario Kart 8 Deluxe ein Sofortkauf. Du wirst dir keine Switch kaufen. Das ist eine interessante Information. Naja, ich habe mir nach dem N64, Quatsch, nach dem GameCube keine Nintendo-Konsole mehr zugelegt. Weder Handheld noch Konsole. Von daher, vielleicht tue ich das, aber das Line-Up am Anfang, ich bin kein Freund von Zelda, ich habe die letzten Mario-Titel nicht gespielt und ich habe auch keine große Freude an Splatoon. Von daher ist das exklusive Line-Up von der Konsole jetzt nicht so der Catch für mich. Aber gut, dass du es ansprichst, das neue Mario namens Odyssey sieht super aus, sieht richtig, richtig cool aus. Da freue ich mich schon drauf, ein Open-World-Mario in skurrilen Setting. Also man hat dort eine Stadt gesehen, eine wirkliche Stadt mit Menschen in normalen Proportionen. Mario halt so klein und knubbelig, wie er halt ist, springt mit diesen Menschen Seil, was absurd ist. Also es hat mich auf jeden Fall neugierig. Ich glaube, wenn Super Mario in unsere Welt kommen würde, wäre mit einer der ersten Aktionen, die er vollführen würde, wirklich Seil springen. Ich kann mir das schon durchaus vorstellen. Aber ja, so ganz abwegig ist es nicht. Nein. Er macht das, was er am besten kann, hüpfen. Ja, und laut The Hock soll das Spiel auch erst um Weihnachten rum nächstes Jahr herauskommen. Oder dieses Jahr, 2017. Je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Das ist gut, weil ich werde mir die Switch auf jeden Fall nicht zu Anfang holen, auf keinen Fall. Ich werde da ein bisschen warten. Vielleicht ist ein nettes Bundle zur Weihnachtszeit dann da und dann greife ich zu. So der Plan. Ja, Dragon Quest 11 erscheint auch und wow, was ist denn das für ein Spiel? Man hat ein Pferd, man hat eine wunderschöne Comicwelt, ist gekauft. Ja, Überraschung. Dann ist man vermutlich mit Zelda gerade fertig und dann kann man bei Dragon Quest gleich weiterreiten durch wunderschöne asiatische angehauchte Landschaften und Schleime bekämpfen. Ja, ich möchte mich nicht als Fan von Dragon Quest bezeichnen, weil die Wahrheit ist, ich habe bisher auch nur Dragon Quest 8 gespielt, die Reise des verwunschenen Königs. Also das ist eigentlich das einzige richtige Rennquest-Spiel, was auf der Konsole hier rauskam. Fand ich großartig. Von daher freue ich mich auch auf den 11. Teil. Und ja, lass mich auch von einem Pferd nicht abschrecken. Ja, ich bin gespannt, ob das Kampfsystem so beibehalten wird, wie man es kennt. Ist ja ein rundenbasiertes Kampfsystem. Genau, das ist ganz klassisch. Und da Dragon Quest ja schon auch ein bisschen für die japanische klassische Rollenspieltradition steht, würde es mich wundern, wenn sie da auf solche Experimente zurückgreifen würden, wie es bei Final Fantasy der Fall war. Also schauen wir mal. Aber man hat ein Pferd. Ja, und auf dem Pferd kann man dann von A nach B reiten. Das ist eine gute Sache. Ohne angegriffen. Ja, man wird angegriffen und dann wechselt man in eine Kampfmonitoransicht. Na gut, wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt. Dann haben wir noch einen Titel, von dem ich nicht wirklich glaube, dass er nächstes Jahr schon erscheint. Schön wär's allemal. Die Rede ist von Rockstars Red Dead Redemption 2. Der zweite Teil des Western-Epos. Diesmal sicherlich mit neuen Hauptakteuren. Und es wird großartig. Es wird einfach nur großartig. Wenn schon kein GTA 6, dann Red Dead Redemption. Das zweitbeste Open-World-Spiel. Ja, alle lieben nicht mehr Red Dead Redemption. Und ich finde, genau da hat auch Rockstar so ein bisschen seine Stärke. Nämlich, dass man die Kuh nicht endlos melkt, wie andere Spielereien, die Jahr für Jahr was Neues rauspumpen. Man bringt ein Spiel raus, es ist großartig, die Leute lieben es. Und was macht man? Man lässt das erstmal brach liegen. Ja, dann gibt es vielleicht wieder mal einen coolen Add-on, wie es auch bei GTA der Fall ist. Gab es ja auch bei Red Dead Redemption mit diesem Undead Nightmare, der auch gut war. Mhm, genau. Und dann kommt irgendwann der zweite Teil raus, es gibt einen großen Hype und man kann kaum was falsch machen auf Seite von Rockstar, weil die Formel einfach perfekt ist, die sie für sich gefunden haben mit ihren Spielen. Von daher. Aber ich sehe das ähnlich wie du. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die irgendwelche Zeiten einhalten. Selbst wenn es für den Frühjahr dieses Jahres angesetzt worden wäre. Tja. Auf jeden Fall ein Spiel, wo man sich drauf freuen kann. Fehlt nur noch Bully die Ehrenrunde 2. Irgendwann wird's kommen. Aber wann? Ja, stimmt. Das wird dann vermutlich einen ähnlichen Hype geben. Aber Bully die Ehrenrunde, ne? Ach, sehr gut. Ja, wobei, Bully hat nicht die Fanbase. Leider. Ja, hier habe ich noch eine Information, die du mir gerade zugetragen hast. Scalebound, das große Action-Rollenspiel von Xbox, wurde gecancelt. Könnt ihr leider nicht spielen. Ja, die Freude war groß, mal einmal auch so ein bisschen mit den großen Jungs von Sony mithalten zu können, dass man da eine tolle, eigene, interessante IP hat. Das war ja so ein Action-Rollenspielartiges Dingens mit riesigen, so bekämpfenden Monstern in einer schönen Future-Fantasy-Welt, wie auch immer das war. Ja. Naja, kurz vor der Zielgeraden wurde dann der Stecker gezogen. Angeblich hat man gemerkt, es führt wohl zu nichts und man möchte die Ressourcen jetzt auf neuen, tollen Content fokussieren. Ja, so wurde sich da gerechtfertigt. Das kam bei den Xbox-Fans sehr, sehr schlecht an und diese Aussage wurde auch sehr, sehr übel aufgenommen und mal schauen, ob Xbox oder Microsoft es schafft, das Ruder rumzureißen mit der Scorpio. Aber damit wir nicht auf so eine ganz deprimierende Note, zumindest für die alle anderen, für die Sony-Freunde enden, sei noch angemerkt, die neue Sony-IP, die sicherlich cool wird und eine ähnliche Kerbe schlägt, Horizon Zero Dawn, wird auch schon jetzt im Januar oder im Februar schon erscheinen. Darüber kann man sich dann auch auf jeden Fall auch freuen. Das sollte ja auch bekannt sein, der Kampf in einer vermutlich postapokalyptischen Welt, in der Riesenroboter, Dinosaurier umherziehen und neandertalartige Future und doch Steinzeitmenschen versuchen. Das Komische ist, je mehr ich über dieses Spiel erfahre, umso weniger Lust bekomme ich drauf. Ja, bei mir ist es eher andersrum gewesen. Ich fand, es sah ja schön aus. Dann habe ich so diese Spielmechanik gesehen und dachte mir, ach, naja, irgendwo könnte fast schon von Ubisoft sein. Ja. Und genau. Dann allerdings jetzt in letzter Zeit bin ich dann doch wieder mehr von den Vorzügen überzeugt. Also ich lasse mich da überraschen. Ich habe von einem Kollegen damals von der Gamescom ein tolles Horizon Zero Dawn Poster mitgebracht bekommen. Das liegt immer noch eingerollt hier und ich warte ab. Wenn es toll ist, dann werde ich das vermutlich hier voller Stolz aufhängen irgendwo im Keller. Wenn nicht, dann gebe ich ihm das wieder. Dann verbrennst du es vor seinen Augen, genau. Würde ich sagen. Ja. Ja, und damit würde ich sagen, haben wir es auch schon geschafft. Ne? Haben wir wieder ein Jahr Revue passieren lassen und euch auch noch mal ein bisschen aufgezeigt, was so ansteht die nächsten Monate. Und ja, ich würde sagen, wir bedanken uns bei euch für ein erfolgreiches Jahr Cowabunga Play. Besonderen Dank gilt gerade bei dieser Folge der Kathi und dem Dahok für ihre sehr liebevoll gehaltenen Sprachnachrichten, die ich hier schön einbauen konnte. Eure Meinungen, eure Lieblingsspiele des Jahres. Und ein großes Fuck-off noch an Stevo, der sich da scheinbar zu fein dafür war, hier irgendwelchen Content beizusteuern. Ja, also der geplante Fußball-Podcast-Abend, der muss da doch noch mal etwas genauer unter Revision genommen werden. Allerdings. Und Stevo, nicht nur zocken, auch mal machen. Ja, man kann nicht nur den ganzen Tag vor der Glotze sitzen und zocken. Das geht einfach nicht. Genau. Nimm das als Lektion mit für 2017, Stevo. Es muss vorangehen. So ist es. Macht's gut und bis zum nächsten Ciao, Mal. Ey. Tschüss. Dieses kleine Trinkel war erst der Anfang. The end is in the beginning, and yet you go on. The initiation of a new aeon. I am the king of the world, baby. Yeah! It's like a window to another world. What is it? Cowabunga!